Der Scheich erfuhr seinen Cadillac. Er machte eine Spritztour runter ins Städtchen. Der Muezzin hat gestanden auf dem Kühlergrill. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallihallo, guten Abend. Guten Abend. Oh, schönen guten Abend, hallo. Ja, ich begrüße euch zum Tag der Parataxe. Ja, die Schachtelsätze sind doch eine schöne Eigenheit, die wir in der deutschen Sprache haben. Diese schönen Sätze, die Nebensätze, ein Hauptsatz gefolgt von ganz vielen Nebensätzen. Ja, Beamtendeutsch, Behördendeutsch, literarisch teilweise anstrengend, generell unnötig. Ich frage mich, ich kriege manchmal Texte, da frage ich mich, gut, wollen die Leute irgendwie Zeichen sparen oder warum machen die da nicht einfach mehrere Sätze draus? Aber es hat auch seine Berechtigung und deswegen können wir uns heute mit ganz langen Sätzen langweilen. Nein, wir langweilen uns nicht. Wir steigen natürlich direkt ein mit den Highlights der letzten Woche. Juhu! Grüße gehen raus übrigens an Hermann Hesse. Der schafft mühelos spielend mehrere Seiten. Und Kant Satz. War ja auch. Ich mit einem Satz, der Hesse. Ja, Hesse macht riesige Sätze, hat riesige Sätze geschrieben. Okay. Und in dem Jahr sollte ja jeder mal mit 16 gelesen haben, damit er wütend auf die Welt wird. Ich habe was gelesen von dem, aber das an Schachtelsätze kann mich nicht so erinnern. Also, das liest, war es sich alles ganz flüssig so. Aber ja, den Damien habe ich nicht gelesen. Ich bin am Glasperlenspiel gescheitert. Das war mir zu langweilig. Was? Hesse langweilig? Aber wie ist der Helge nicht langweilig? Wo es nicht langweilig war, war der Bundestag, hätte ich jetzt gesagt. Aber hey, der ist rhetorisch geschult und spricht immer genau auf den Punkt in perfekter Rhetorik und Flexion, die einfach anbetungswürdig ist, ja. Ich musste lachen, weil wir haben die ersten drei Sätze schon gehört von der Rede und sagen wir mal so, Preis, du liegst nicht ganz richtig. Ja, ist alles eine Frage der Perspektive, ne? Ja. Achtet mal auf das höhnische Gelächter von der AfD-Fraktion und die Fragen nach seinen Schuhen. Ich glaube, das kam nicht nur von der AfD-Fraktion. Echt? Ja, die CDU lacht sich doch immer kaputt, wenn er kommt. Okay. Schuhe, was ist denn? Ja, okay, Schuhe. Haben sie weiße Schnürsenkel erwartet oder was? Im Outfit. Sachlich führen und die Emotionalitäten ein Stück weit nach unten formen. Haha, das ist ja geil. Einer hat gesagt, und die Schuhe erst, sind das echte Doc Martens? Ich glaube, der Helge trägt nur die guten Doc Brinkmanns. Ja, Thema Meinungsfreiheit war ganz wichtig, wie wir sehen. Aber vielleicht waren ja parallel auch irgendwelche Ausschüsse. Oder Ausschreitungen, so wie er aussieht. Letzte Nacht erschien mir im Traum ein leicht alkoholisierter AfD-Fan mit Bekenntnisdrang und er sprach zu mir. Zitat. Lieber Helge, Meinungsfreiheit, das ist meine Freiheit. Was ich meine, meint das Volk, denn ich bin ja das Volk. Deshalb muss ich das Volk auch gar nicht erst fragen. Ja, sagt jeder Sozialist immer. Welcher Partei bist du nochmal? Welche Seite der politischen Diskussion sagt immer, sie seien mehr und machen das an Demonstrationen fest, die nicht mal irgendwie die höchstens 2% unserer Gesellschaft betreffen? Wer sind die Leute, die sagen, das ist Konsens, ja, mit den mehreren Geschlechtern? Gutes Standbild übrigens, Chris. Sehr gutes Standbild. So ein bisschen, hat der vor dem 1. April schon mal. Das ist jetzt, ja, oder sein Furz, den er gerade riecht nach dem Vergleich oder so, weiß ich nicht. Aber allein, ja, ich meine, die Eröffnung, ich hatte einen Traum und mir ist einer von der AfD erschienen. Das ist das, was wir heute im Bundestag ertragen müssen, ey. Ja, und der hat dasselbe gesagt, was wir unironisch auch immer meinen, aber dem werfe ich das vor, weil der ist ja voll bekloppt. Was das Volk ist, bestimme ich. Und das Volk, das sind die Deutschen, also die wahren und echten Deutschen, nicht die ganzen Ausländer. Einmal Deutscher, immer Deutscher. Deutscher wird man nicht, Deutscher ist man. Daran kann auch das Grundgesetz nichts ändern. Mein Blut und mein Boden. Das sagt er als erstes. Alter, das war aber ein harter Rechtsaußen auch, wenn er von Blut und Boden und sowas angefangen hat. Also, dass du dir da in deine Träume gleich irgendwie die härtesten Vertreter einladen musst. Ja, ist aber kein Strohmann, der gebaut wird. Überhaupt nicht. Ich habe von jemandem geträumt. Und dann kam die Wirtin und hat mir die Mars Paulana hingestellt. Genau, über so einen Spruch habe ich auch gerade nachgedacht. Genau. Das ist total relevant in der Politik. Paulana, ja. Unsagbar. Wenn mal wieder ein Abgeordneter bei dir, Helge, dazwischen ruft, du bist doch weder Mann noch Frau und schallt lacht, dann bekomme ich als Fan der AfD, mein Lieber, einen inneren Orgasmus. Und wenn mal wieder... Was? Jungs, was? AfD, wer ruft dem Helge zu? Ist er deswegen diesmal so martialisch gekleidet? Weil er mal den männlichen Helge rauslassen will, oder was? Und, wahrscheinlich. Und dann kriegt der andere einen Orgasmus, wenn das jemand im Bundes... Helge, was ist mit dir los? Was stimmt nicht? Wo hat dich der Bundestag angefasst? Zeig's mir an diesem maßstabsgetreuen Modell. Ja, ich meine, nicht alles in der Politik hat was mit Sexualität zu tun. Vielleicht hat er das noch nicht so ganz gecheckt. Man soll nicht von sich auf andere schließen, ja. Bei Rednerinnen mit sogenanntem Migrationshintergrund, für mich ja nur Ausländer, weit unter der Gürtellinie dazwischen rufen, dann fühle ich mich so groß und dabei bin ich doch so klein. Meine Tochter hat einen Freund. Dieser Freund lebt mit einem anderen Mann zusammen. Vater, türkisch Mutter. Meine Frau hat einen Freund, genau. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zu meiner Tochter sage ich, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bleibst du mir normal. Immer wenn dann meine Tochter in gespielten Wienerisch kontert, Depperta, geh scheißen, dann renne ich zum Laptop und sende meinen nächsten Hate-Post gegen Flüchtlinge. Was ist denn, was hat denn der genommen? Was redet der denn da? Das ist ja völliger, das ist ja dekadent oder keine Ahnung, das ist das Niveau von so einem Wookie-Streamer, das er gerade bringt. Nee, das ist sogar noch drunter. Das ist richtige Fantasterei. Wahnvorstellung hat man sowas früher, glaube ich, genannt. Aber nee, ist ja ein Traum. Der ist ja ein Traum. Ja, ich meine, davon träumt er nachts, wenn er zum Haus träumt hier im Bundestag. Ja. Möchte ich auch nicht wissen. Schlimm. Hetze, Hass und Hetze, ich kann es ja nicht mehr hören, ich armer AfD-Fan. Ich mache doch keine Hass und Hetze und wenn auch. Das hier, was der gerade macht, das ist Hetze. Meinungsfreiheit, ich habe doch aber echt, ne, was das, was er jetzt gerade macht, ist Hetze. Und ich meine, sei es ihm unbelassen, ne, aber das ist Hetze, was er jetzt gerade macht. Strohmann aufbauen, um eine Personengruppe zu, vilifizieren. Ne? Und ich meine, er macht ja auch ein Reframing, ne? Er sagt ja nicht, ich habe von einem Neonazi, Skinhead, bla, sonst irgendwas geträumt mit Springerstiefeln, Bomberjacke, gut, ne? Sondern hat ja gesagt, AfD-Wähler. Ne? Und jetzt werden die ganzen Strohmann-Argumente denen zugeordnet, ne? Und dann ist man leider wieder in der Position, dass man die AfD verteidigen muss, obwohl man das gar nicht will. Aber ja. Ne? Ja, und ich mach doch gar keinen Hass und Hetze. Also sogar schon bei ihm ist es so, dass die Leute sagen, ich mach das doch gar nicht. Weil das ja überhaupt keine Rolle spielt, der Vorsatz dahinter, ne? Es spielt ja gar keine Rolle, was die Leute meinen. Es ist alles vollkommen egal, es ist trotzdem Hass und Hetze, ja. Schön. Ja, und vor allem war das vor ein paar Jahren noch normale Kommunikation irgendwie. Beziehungsweise, ich sag mal so ein bisschen die These, habe ich schon, dass irgendwie die politischen Verhältnisse sich verschlechtert haben und dann natürlich auch der Ton ein bisschen rauer wurde. Aber es ist nicht, weil Leute irgendwie plötzlich deswegen Hass hatten oder so. Ja, aber guck mal, du kannst halt nicht hingehen und kannst die Fans oder einen Fußballverein zu 18.000 Euro Strafe verurteilen, weil die gesagt haben, es gibt nur zwei Geschlechter. Und dann hinterher dich in der aktuellen Stunde hier hinstellen und so tun, als käme genau dieser Wunsch nach Zensur und dieser Wunsch nach autoritärer Macht von den anderen nur. Das ist so lächerlich. Weil das ist ja Hass und Hetze schon. Wir sind ja schon an dem Punkt, wo nur biologische Statements abzugeben schon Hass und Hetze ist. Ein Recht auf Hass und Hetze. Hass und Hetze, das machen doch nur die anderen, weil sie meinen Hass und meine Hetze als Hass und Hetze benennen. Woher nehmen sie sich das Recht? Ich aber habe immer Recht. Ja, und bei so einem Hin und Her merkt man ja noch nicht, was für ein Käse das ist irgendwie. Ja. Dass das irgendwie Quatsch ist, wenn man so komischen Sätze formulieren kann und die irgendwie auch gar keinen Sinn ergeben. Dann merkt man nicht, dass das Konzept Quatsch ist von diesem komischen Hass. Mann, Helge. Ja, vor allem, und wenn ich er muss sich da hier jetzt was aus den Fingern saugen, ne? Also er kann nicht anhand von Fakten da reingehen. Ein richtiger Politiker hätte jetzt gesagt, ich habe hier Äußerungen von AfD-Leuten, die ich jetzt kommentiere oder so. Nee, er macht sich den einfachen Weg. Er nimmt den AfD-Mann in seinem Kopf und fragt den. Und der hat so ein Bärtchen und so eine Uniform an und so. Und dann kommst du halt auf sowas. Aber das kann nicht die Basis von Politik sein, ja, dass du mit deinem inneren Nazi diskutierst. Du hast vielleicht ein paar tausend Gründe und nicht nur einen individuellen Individuumsgrund, sozusagen. Ne? Politisch rechtfertigt sich das besser. Woher nehmen Sie sich das Recht? Ich aber habe immer Recht, selbst wenn ich Unrecht habe. Jawohl, so begreife ich es. Und wenn ich Menschen verhöhne, dann ist das Kritik. Wenn aber die anderen kritisieren, dann ist das Zensur. So ist es. Geil, die letzten drei Sätze müsste man halt einfach ohne Kontext rausschneiden und auf Twitter stellen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Weißt du? Weil das wäre nämlich genau der, das wäre eigentlich so ein, wie so ein Lackmustest. Weil er projiziert hier halt gerade so hart. Ich glaube, da würden schon Community Notes drunter kommen. Klar, dass er das nicht so gemeint hat, aber ich würde gern sehen, was Leute dazu sagen, die halt nicht wissen, dass er einen Charakter spielt in diesem Moment. Weil ich denke, viele würden ihm genau das zutrauen. Genau diese Äußerungen. Und aufmüpfig, lieber Helge. Sie meint, eine Meinung zu haben, tatsächlich. Sie will Selbstbestimmung, politische Selbstbestimmung, gesellschaftliche Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung. Wenn ich Sie Alice dann zurecht Weidel, Helge. Alice Weidel. Ich meine, aber die ist in Wirklichkeit wahrscheinlich ein Mann, so wie Schwarze in Amerika als Weiße bezeichnet werden, wenn sie es zu irgendwas bringen. Ne? Ist auch wieder ein göttliches Standbild eigentlich. Aber. Weise. Dann kontert sie und meint Meinungsfreiheit. Und ich schreie zurück, nein, Extremismus, du bist ein Fall für den Verfassungsschutz, aber nicht, solange dieser freche Bengel, der Haldenwang, da sitzt. Boah, in dem Sinne Träume möchte ich echt nicht mitspielen. Spricht mit mir letztlich über Blumen. Er bewundert mich und meine Haltung. Er möchte mir ein Kompliment machen für meine stramme nationale Position. Er sagt zu mir, hören Sie doch zu, er sagt zu mir, Ihre innere Stimme spricht doch gerade. Er sagt zu mir, mit deiner dornigen, majestätischen Zierde muss ich sagen, du bist eine Rose. Da ruft meine Frau aus dem Bad, du bist keine Rose, du bist eine ziemliche Mimose. In der Tat ist es so. Oh, Grinch. Was zum Teufel schaue ich mir ja an, das ist echt klar. Es reimt sich. Also, es reimt sich. Ich habe den Überblick verloren. Wer ist jetzt, ist er jetzt seine Frau? Hä? Ich verstehe es nicht. Also, nee, also der, die Frau von dem anderen ist sagt ihm, dass der Fan er, vom AfD-Fan sagt, du bist eine Rose, weil du so dornig bist und die Frau ruft dann aus dem Bad, du bist keine Rose. Du bist Bundestag! Das ist der fucking Bundestag! Ja, müssen wir uns wahrscheinlich nochmal das Wortprotokoll durchlesen. Ist nicht der Poetry Slam in Wuppertal-Barmen, Helge. Ja, das ist noch von der. Da Da wollte fehlt er noch eigentlich das hin, deswegen ist er auch so. wahrscheinlich, ne, Ja. irgendwie. Oberbarm war das, ja, bitte Oberbarm. Machen die das da auch in Wuppertal mit der Prug-Sitzung, oder? Der wollte eigentlich, Glaub der schon, hat ja. gedacht, jetzt wäre Zeit für den Poetry Slam, deswegen ist er auch eher so hier in der Abendgarderobe unterwegs. Hat es irgendwie verwechselt. Hat da die Rede gehalten, die eigentlich für den Poetry Slam Deswegen war. hält er sich auch immer so komisch an sein Kinn, oder wie? Ich mache das auch gerade, aber damit mir die Lade nicht runterklappt. Deswegen. Meine Güte, ey. Ja, zur Erinnerung. In diesem Bundestag werden Ordnungsrufe erteilt, weil man jemanden bei seinem Namen anspricht, der überall eingetragen ist, weil die Würde des Hauses dadurch angeblich gefährdet ist. Aber hier so ein Fantasiekonstrukt. Das darf man ungestört vortragen, oder wie? Ja, Helge redet eben immer frei, aber leider auch sinnfrei. Schade, dass Emilia nicht noch dazu getanzt hat. Das hätte es für mich rund gemacht. Ja, die Gesamtperformance wäre sehr schön gewesen, glaube ich auch, ja. In Und der die Demokratie Hasselmann lebt. hätte dann wie so ein Chor immer reinschreien können. Genau. Oh Mann. Ich wie die Made im Speck. Sie ist mir nämlich immer nur das Mittel und niemals der Zweck. Ja, und reimen kann ich auch. Ich bin ja so schön deutsch. Und immer bin ich nur das Opfer und immer seid ihr nur die Täter, auch wenn ich euch zu Opfern mache. Klingt irgendwie unlogisch, egal, ist so. Und auch wenn ich alle Freiheiten habe, zu reden und zu meinen, darf ich ja nicht. Klingt etwas unlogisch, aber egal, ist so. Am Ende wird dieser AfD-Fan Er hat einfach reumütig vergessen, was die und Innenministerin sentimental. und die Familienministerin letzte Woche gesagt haben, ne? Glaube, er Hat's hat auch einfach vergessen, was nur. er selber sagen wollte oder so. Kann das sein? Wind, Wind, blas weg den Wind. Ja. Hauptsache Reimen kann ich reimt sich. auch. Eigentlich sagt er zu mir, eigentlich bin ich ja ziemlich erbärmlich. Ich bin nicht groß, ich bin klein. Ich kenne nur dagegen und kein dafür. Ich hasse mich selbst noch mehr als alle anderen. Und wenn ich mir genau Artikel 21 angucke, muss ich schon sagen, dass ich verfassungswidrig bin. Ich bin keine Rose. Ich bin eine Mimose. Tut mir einen Gefallen, haltet mich auf. Alexander Hoffmann für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Mir erschließt sich die Intention des Beitrags nicht. Was wollte wollte Helge sagen, uns denn dass die mitteilen? AfD verdammt gefährlich ist. Jo, sogar in seinen Träumen oder nur in seinen Träumen. Mann. Jetzt ist die Höhenluft von Wuppertal. Zu lange Schwebebahn gefahren. Ja, geschwebt. Tja, kommt noch einer? Nee, nee, ich wollte nur Nee, kurz, das was er war. gerade so gesagt hat, Artikel 21, der lautet, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen, sie müssen über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Das ist Artikel 21 vom Grundgesetz, was er jetzt gerade meinte, dass das auf die AfD nicht zutreffen würde. Ja, das ist ja was Schlaues ausgedacht. Ja, wo wir gerade beim Thema argumentieren waren. Hier haben wir MyLab. So Findest du das werden. nicht ein bisschen hart? Erst Helge, dann MyLab. So werden wir von der Politik verarscht. Und Focus und Spiegel haben mitgespielt oder sind sie drauf Sind reingefallen, drauf was die Politiker reingefallen sagen? natürlich. Meinst Auf du? diese. Meinst du? Das war ja Populismus, was sie da gemacht hat. Das war Sind es ja. ihre Ja, die Profis. Sternchen Was ist das so? Verrischt. Sternchen Wurscht. Die jungen Leute haben doch immer ihre Pronomen in den Videos. Wahrscheinlich, ja. So, alle Geschlechter mit einbeziehen. Gucken, wie lange es diesmal zum Strike von irgendwem dauert. Naja, ich wollte eigentlich nichts richtig draus vorspielen. Ich wollte es nur mal durchskippen. Also es geht um Populismus und erstmal... Oh, die böse Sarah Wagenknecht als Beispiel. Ho, ho, ho. Ja, erstmal haben wir hier Merz mit, mit den Asylbewerbern und dass die ja hin und her reisen irgendwie und zum Zahnarzt gehen. Ne? Die Geschichten, wo, was hier natürlich so dargestellt wird, als wäre das irgendwie eine Behauptung ohne jeden Bezug zur Realität, einfach nur aus dem Arsch gezogen, um den Leuten zu schaden. Dann haben wir den Lindner. Lindner mit so einer Rede, die mir eh keiner abgekauft hat. Man ja auch die, der sich da sein, die Hand da vor die Nase hält. Das ist, glaube ich, schon, sagt schon alles darüber, über die, wie das konzipiert wurde. Ja, und also, und das soll jetzt hier auch Populismus sein und dann natürlich der Aiwanger mit seinem, wir müssen uns die Demokratie zurückholen, was ja von irgendwelchen Leuten, die demonstrieren gegangen sind, natürlich auch überhaupt gar nicht so gesehen wurde. Ja, Menschenmassen in Luxushotels, von Aussage von Frau Weidel irgendwie und irgendwas mit der Wagenknecht. Ja, solche Sachen hat es natürlich auch gegeben, ne? Aber ist die Frage, ob man sowas rauspicken muss. Klar, wenn man das tut, ist es irgendwie auch ein bisschen populistisch, das stimmt ja, aber... Ja, es wird halt so dargestellt, als wäre das alles komplett aus der Luft gegriffen und ich glaube, Trump war ja auch noch irgendwo. Ja, das ist eben nicht der Fall, ne? Trump war ja noch irgendwo, ich weiß nicht, hier vorne oder irgendwo da hinten oder so, mit dieser Aussage von wegen, sie sind keine Menschen, sie sind Tiere. Und da wird hier natürlich das einfach so in den Raum gestellt und die Leute... Wer das einfach so hört, der denkt sich dann natürlich, dass er jetzt irgendwie über irgendwen einfach so redet. Aber da ging es ja um bestimmte Personen, nämlich diese komische, wie hießen die, MS-13 oder so? Diese, also so eine gewalttätige Gang irgendwie aus Südamerika, die irgendwelche Leute umbringt und so. Auf schlimme Art und Weise. Die hat er ja damals da als Tiere bezeichnet, also bestimmte Menschen und zwar basierend auf dem, was sie machen und nicht nur irgendwie von wegen, ja, die Mexikaner sind ja alle Tiere oder so, wie das ja immer dann irgendwie so verstanden wird von den Leuten, wenn der Kontext da fehlt, ne, so Kontext und so, ne, Frau Nguyen Kim, das ist doch bestimmt auch irgendwie was man mal erwähnen kann, was eventuell wichtig ist in so einer Debatte, irgendwie einen Kontext weglassen. Aussagen verfälschen. Ja, und es ist natürlich so, dass das hier halt projiziert wird bis zum Abwinken, weil natürlich die anderen Leute halt immer die Bösen sind. Ne? Wenn die sagen, wir sind das Volk, dann ist das ja eine Strategie bei denen von den Bösen. Ne? Wir gegen die. Das kennen wir ja auch noch von der Amadeo-Antonio-Stiftung von vor 8 Jahren oder so, auf der Republika. Wir sind dagegen Demokratie. Gehören die da nicht zum Volk oder was? Naja. Und das ist natürlich nichts mit von wegen, wir sind mehr oder so. Ne? Das hat natürlich nichts mit wir gegen die zu tun, weil das sagen ja die Guten. Ja, wenn man das so kontextlos macht, dann geht das alles. Klar. Kommt ja auch das Wort wir gar nicht drin vor, in wir sind mehr. Also dieses wir oder die. Ja, noch mehr und, als die steht da ja nicht. Ne? Und anderen Leuten wird das natürlich auch vorgeworfen, der Populismus, ne, wie wir sehen. Aber die Wissenschaft, die kann das natürlich besser definieren. Ne, die Sozialwissenschaft in diesem Fall. Ja, die Methoden von Populismus sind ja sozusagen, ist ja okay, wenn man das mal analysiert. Aber du hast ja recht, ohne Kontext funktionieren die ja auch nicht, ne, denke ich mal. Und vor allen Dingen, also, es ist ja nicht so, dass das wirklich explizit jetzt nur auf. Weil was sie ja meinten, Populismus sind ja halt die anderen. So, es wirft zwar jeder jedem vor, das meint sie da ja halt eben auch, aber die haben ja dann eine Definition von Populismus, die dann quasi immer darauf halt abzielt, auf die Bösen. Ja, weil wenn die jetzt mehr sind und ne, den Willen des Volkes ausführen, was Herr Helge gerade kritisiert hat, was diese Leute ja auch immer meinen von sich selber, Dann ist es natürlich alles prima. Aber wenn irgendwelche anderen Leute das machen, die Gegner, die den die Macht streitig machen, dann ist es natürlich bitterböse und die machen das auch nur aus Boshaftigkeit und die machen das nicht so, weil die sich halt wirklich so sehen, dass sie da irgendwie Leute vertreten, deren Anliegen vertreten, die anderen, die Guten nicht vertreten, sondern einfach nur meinen, ja, hier Privilegien, leck mich am Arsch. Ja, es ist ja so ein bisschen der Kontext, der dann verdreht wird, halt, ne? Beziehungsweise entweder verdreht oder weggelassen oder einfach zu seinen Gunsten dann so hingedreht. Ja, dass man ihnen anders vorwerfen kann, Populismus. Aber mit einem verdrehten Kontext, beziehungsweise, ja, da unterstellt man den anderen auch irgendwie einen anderen Willen sozusagen, als sie wahrscheinlich haben, ne? Und das ist ja wahrscheinlich auch Absicht, sonst bräuchte man das ja irgendwie nicht machen. Also, es ist keine schöne Art, hier so Populismus so vorzustellen und das nicht vernünftig irgendwie auch mit Kontexten zu versehen. Genau. Die Methoden sind ja okay, ne? Aber wenn man die Hintergrundgeschichte nicht richtig versteht, ja, dann lässt man sie. Ja, es gibt keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Das übliche Ding. Ja, so das ist eigentlich dieses Video hier. Ja, und das Erste, was wir haben, ist so ein Appell an eine schweigende Mehrheit. Also wir sagen halt einfach, dass unsere Sachen, das, was wir meinen, halt eben von der schweigenden Mehrheit vertreten wird, die sich halt nicht meldet. Und ja, also sorry, man kann nicht gleichzeitig irgendwie sagen, wir brauchen hier unsere Sprachregelung und alles ist irgendwie Ausdruck von Sexismus, Rassismus und so weiter und so fort. Und in sämtlichen Umfragen wird es immer weniger von Leuten, die sagen, dass sie sich noch frei äußern können. Und gleichzeitig behaupten, dass wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, ich spreche für die schweigende Mehrheit, die dann das aber nur machen aus Kalkül, quasi lügen, weil sie eigentlich wissen, dass sie nicht für die schweigende Mehrheit sprechen, weil eine schweigende Mehrheit gibt es da gar nicht, sondern in Wahrheit ist doch alles prima und weil wir die Macht haben, können wir ja jetzt auch regieren, so wie wir das sowieso wissen, ja, dass das notwendig ist für die Leute und deswegen ist es ja auch in deren Interesse, weil wir das ja wissen, dass es notwendig ist für die und wenn die jetzt rumheulen, dann ist das ja antidemokratisch, weil wir sind ja, wir wissen ja, dass wir ja wieder das perfekt vertreten können, was die Leute brauchen. Je nach Thema sind sie dann wieder empfindlich oder nicht. Also ich meine, 80% lehnen das Gendern ab und davon wollen sie aber nichts wissen. Also das ist auch eine schweigende Mehrheit. Die beschweren sich mittlerweile zwar ein bisschen lauter, aber die waren immer ganz schön lange geschwiegen eigentlich. Ja, aber die wollen sie nicht hören, meine ich, ne? Tja, ich meine, wenn 40% der Deutschen sagen, dass sie ihre Meinung frei äußern können und 60% sagen, ich bin lieber vorsichtig, dann wer ist da die schweigende Mehrheit? Ja, genau, das war ja gerade das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Und der nächste Punkt hier, das ist eigentlich der MIT-Punkt, da musste ich schon mal laut lachen, als sie das nur vorgestellt hat, nämlich dieses falsche Dilemma. Also eine Wahl zwischen zwei Dingen, die es halt nicht gibt, weil es nicht nur diese Wahl zwischen diesen zwei Dingen gibt, sondern noch eine Wahl zwischen ganz vielen anderen Dingen. Und das Beispiel, was sie jetzt hier haben, ist... Das Politik aber auch gerne, ne? Irgendwie Verbrenner oder Elektro oder Gasheizung oder Wärmepumpe oder, ne? Ja, oder, und das ist ja gerade das MIT-Problem, dass sie ja mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien daherkommt und dann aber eine politische Aussage trifft, so als würde es halt nicht mit diesen, also als wären diese Fakten aus irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen, würden zwangsläufig dazu führen, dass es jetzt nur eine Wahlmöglichkeit irgendwie gibt, nur eine Möglichkeit, dem Ganzen zu begegnen. Ja, das ist ja gerade dieses Ding. Ja, jetzt müssen wir uns alle impfen, weil ich habe ja gedacht, die Leute machen das freiwillig, aber machen sie ja nicht, also brauchen wir jetzt eine Impfpflicht. Weil die Wissenschaft sagt ja, dass Corona gefährlich ist. So. Ja, das ist ja ihre Masche, sowieso immer. Jedes Mal, also zumindest alle Videos von ihr, die ich bisher gesehen habe, waren genau dieses Ding, war immer ein falsches Dilemma drin enthalten. Mhm. Und hier wird jetzt von so zwei Schauspielern irgendwie so stilisiert halt jetzt irgend so ein Krempel hier irgendwie geschauspielert, der das dann veranschaulichen soll. Aber dann natürlich auch wieder auf eine Art und Weise, die für so öffentlich-rechtlichen Rundfunkzuschauer halt verträglich ist. Also hier geht es irgendwie um ein Auto und dann irgendwie, ja, soll ich jetzt Lastenrad fahren oder irgendwie so. Das ist ja populistisch, oder was? Naja. Ja. Und der nächste Punkt ist persönliche Angriffe. Wenn wir keine Argumente haben, weichen wir auf persönliche Angriffe aus, was natürlich aus von den guten Menschen nie getan wird, ne? Überhaupt nicht. Ja. Alles Antidemokraten außer Mutti. Habe ich geträumt, ich begegne so einem AfD-Mann, ne? Ja. Und der erzählt mir einen, ja. Sachlich und inhaltlich. Ja, und da haben sie jetzt irgendwie so ein Beispiel mit der Mutter, die irgendwie raucht und der Typ riecht sich drüber auf. Und sie sagt dann irgendwie so, ja, sie sind ja so und so einer und deswegen ist mir das egal, irgendwie so. Hundebesitzer oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, das wäre halt irgendwie so ein Beispiel für so ein Ad hominem, aber da gibt es halt tausend bessere Beispiele, die sie natürlich nicht bringen, weil das alles Beispiele sind, die Guten halt pausenlos machen. Alle sind Sexisten, überall sind Rassisten. Was ist das anderes als ein Ad hominem? Das ist kein sachliches Argument. Sprich die Existenz ab und solche Sachen. Alte weiße Männer, das Ad hominem überhaupt. Wer bringt denn das? Welche politische Seite bringt das denn? Verschwörungstheoretiker, Schwurbler sind auch so Ad hominem Angriffe eigentlich. Naja, das bezieht sich ja wenigstens noch auf irgendwelche Ansichten von den Leuten dann wirklich. Ja, stimmt natürlich. Ja, aber es gab auch Wichswichtel und wie ist das noch? Noch irgend sowas. Also, das sind schon sehr, sehr, man sieht schon sehr oft die basalen Gedanken der Leute, die halt hier einen Dicken machen und sich auf der Wir-sind-mehr-Seite halt so sicher fühlen, dass sie so Sachen, ohne mit der Wimper zu zucken, Leuten an den Kopf schmeißen. Wie hat er mich genannt? Faschoschwein oder sowas? Also so Sachen, wo ich mir denke, Alter, hab doch mal ein bisschen Anstand. Was soll das denn? Ja, aber das ultimative Ding ist ja eigentlich dieses, ja, du bist ja ein Mann oder du bist ja, du hast ja eine helle Hautfarbe oder so. Weil das ist ja nun wirklich überhaupt nichts, was irgendwas mit einem Argument zu tun hat. Reine Oberflächlichkeiten. Aber wehe, du sagst, jemand ist vielleicht übergewichtig. Da kann dir schon mal das Konto gesperrt werden. Oder gekündigt. Oh, der Wickerman, okay. Ein Strohmann kommt jetzt. Haben sie da entwacken in den Hast du den Faktenfahnder oder hast du nicht was gesagt? Jetzt für eingeladen, dass er mal sagen kann, wie es geht oder so mit dem Strohmann. Er macht das auch immer. Ja, das Beispiel, was wir da haben, ist auch sehr klobiges, sehr komisches Beispiel. Ich kann mich schon gar nicht mehr genau daran erinnern. Da wären mir auch tausend bessere Beispiele eingefallen. Das beste Beispiel für einen Strohmann, was mir eigentlich eingefallen ist, was ich bei Twitter gebracht habe, was alle möglichen Leute verwirrt hat, war dieses Argument, in Anführungsstrichen, dass die Leute, die sich gegen das Gendern aussprechen, angeblich behaupten würden, dass sich Sprache nicht verändert. Na, das ist mal sowas, das ist ja genau dieses Ding, Strohmann, also man spricht kein wirkliches Argument an, man spricht ein Scheinargument an, was man besser entkräften kann. Und indem man dann halt einfach sagt, so ja, die sind ja der Meinung, dass sich die Sprache gar nicht verändert, dabei ist es doch klar, dass sich die Sprache verändert. Die sind der Meinung, dass sich Computerspiele nicht verändern. Dabei ist doch klar, dass sich Computerspiele verändern. Die sind doch der Meinung, dass Bücher sich nicht und so weiter. Ja, stimmt. Da gibt es das ja auch mit diesem technologischen Fortschritt. Das wurde uns ja von der Bundeszentrale für politische Bildung in Gestalt von wie hieß sie, Nina Kier? Hieß sie so? Kiel? Nina Kier hieß sie, glaube ich, ne? Nina Kiel, glaube ich. Ja. Die hatte uns das ja auch schon mal da erzählt, dass ja, hier, guck mal, Lara Crofts Brüste, die haben sich verändert. Hat man aber genau hingeguckt. und ne, nur weil es technologischen Fortschritt gibt, soll das dann irgendwie bedeuten, dass es auch moralischen Fortschritt dann da irgendwie zwangsläufig geben würde oder so ein Quatsch, ja. Also auch hier, dieses Beispiel ist total komisch, so komisch, dass ich es mir schon gar nicht merken konnte, weil es irgendwie so seltsam ist. Und da hätte es so viel bessere Beispiele gegeben, die sie natürlich nicht bringen, weil die alle von ihrer Seite sind. Also, ne, oder so wie dieses Ding wie... Ja, man will was politisch erklären und du kommst damit zu einer komischen Geschichte irgendwie. Oder aus, dieses Ding wie, ja. Wie, du bist der Meinung, dass die Leute hier, die hier über die letzten Jahre hier nach Deutschland gekommen sind, dass das gar keine richtigen Flüchtlinge sind. Aber es ist doch gut, dass wir hier irgendwie vielfältige kulinarische Restaurants haben oder irgend so ein Zeug, ne? Es gäbe keinen Döner mehr und keine Pizza. Denk da mal drüber nach. Oh mein Gott. Lauter so ein Kram, ne? Aber ja, das haben sie aus irgendwelchen Gründen nicht gewählt als Beispiel. So, was war das letzte jetzt hier noch? Ach ja, das Mott and Bailey-Argument. Das haben sie dann auch den Leuten da erstmalig erklärt. Was Leute kennen Burg, das ja wahrscheinlich schon. Zeigen sie als Logo dafür eine Burg, die keinen Mott and Bailey. Also sie ja, ist, das sagt die auch. Dieses das Außenrum das soll wahrscheinlich das Bailey sein. Keine Ahnung. Ja, aber das ist ja eigentlich eine, müsste eine Vorburg sein. Soll dieses kleine Viereck da vorne die Vorburg sein oder was? Nix können die da. Ja, und da haben sie irgendwie so ein Sexismusbeispiel, was richtig beschissen ist. Ach. Was eigentlich auch eher nach Strohmann passen würde. Wenn du mich fragst, sollte man Frauen verbieten, beim ersten Date Make-up zu tragen. Kann man eine Frau, mit der man sich zum ersten Mal datet, ihr was verbieten? Ja, und die sagt dann irgendwas von wegen, das ist sexistisch. So, und er sagt dann irgendwie, nee, ich meine doch einfach nur Schönheitsideal oder irgendwie sowas. Also auch totaler Quatsch. Beispiel. Da gibt es auch tausend bessere. Zum Beispiel so Sachen mit Gender. Wie wäre es denn damit gewesen? Es gibt 30.000 Gender und man kann überhaupt keinen Unterschied wissen. Und die Biologie sagt ja eigentlich auch, dass es 1.000 Gender gibt. Ja, wie? Ja, ich sag ja nur, dass manche Frauen sind ja auch ein bisschen männlich. Na, das wäre doch ein gutes Beispiel gewesen. Wie wäre es denn damit? Das ist ja eigentlich ein gutes Motten-Bailey-Beispiel. Oder wie wäre es mit Planwirtschaft, Klimawandel? So. Ja, wir müssen hier Planwirtschaft jetzt einführen, weil das Klima stirbt. Ja, das ist aber ein bisschen krass und so. Ja, ich sage ja nur, dass das CO2 ist doch total schlimm und eventuell hat das dann schlechte Auswirkungen und wir müssen auch irgendwas dagegen machen. Ja, die viele Asche, die MIT und so kriegen, die ist dafür, dass sie so kompliziert die Themen umschiffen, die offensichtlich sind. Ne? Das, ne, ist viel das wäre doch vielleicht ein Daily-Beispiel gewesen, aber das hat man aus irgendwelchen Gründen nicht genommen. Nee. Man wollte ja gar nicht aufklären. Jetzt kommen die ganzen Bösen hier und ich glaube, das war auch das mit dem Trump-Ding irgendwie, mit dem naja, Animals oder so. Ich glaube, das war hier irgendwo mit bei. Orange Man, Bad. Weil das sind ja die richtigen Gerd Wiesisch war auch da. Ja, und jetzt kommt noch die Superwissenschaftlerin, die dann Politikwissenschaftler, aber Politikwissenschaftler sind alles sehr objektive Menschen, überhaupt gar nicht ideologisch, kein bisschen. Die ist auch nicht eingeladen worden, um zu bestätigen, was. Boah, da wird die Demokratie verletzt. Das Bild sieht irgendwie so aus, als würde gleich jemand kommen und ihr eine Krone aufsetzen. Also sie will super überzeugend die beste Freundin von der Landwirtschaft. Soziologen geben können. Ja, stimmt. Die beiden wären so, oder wie Schwestern, weißt du? Sie ist die Ältere, die ein bisschen straighter ist. Ja, die andere ist halt noch so Manic Pixie, Dream Girl, Winona Ryder mäßig. Ja, scheinbar, ja. Ja, also. Ja, also. Es wäre eigentlich wichtig gewesen, den Leuten das mal zu zeigen, aber ich glaube, bei dieser Sache hat niemand irgendwas gelernt, aber das war auch, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es war mal wieder Sinn und Zweck der Sache, den Leuten das irgendwie mitzugeben, dass natürlich nur die anderen das Böse tun. Propaganda und lernt man ja per se auch. Ja, nicht. Und sich so ein bisschen diebisch freuen, über dass man die Leute vernetzt hat, damit diesen komischen Parteitrick, ne? Das ist, glaube ich, auch. Kommt auch zu. Guck mal, wie viel schlauer ich bin als der Bernd Höcke. So, ja, deswegen kriege ich nämlich auch richtig viel Geld im Monat, ne? Und der nur so ein ganz Abgeordnetengehalt. Und zum Schluss hast du noch ein Hinter den Kulissen dann von ihrem Video, wo sie ja ihren Sprung in die Politik ankündigt. Weil da hat sie natürlich alle diese Sachen, die sie uns jetzt vorgestellt hat, schon mit reingearbeitet. Und das hat wieder keiner gemerkt. Ja, komisch, Mighty, warum merkt das wohl keiner? Ist es vielleicht so, weil diese Aussagen von zig Leuten aus dem guten Lager auch hätten kommen können? Und man es dir auf jeden Fall zutraut, dass du das ernst meinst, alles, was du da gesagt hast. Ist das vielleicht so? Dass du diese Populistin wirklich zu gut gespielt hast? Ist das vielleicht so, sagt die Gans. Ist das vielleicht so, Mighty Dingsbums? Absolut überzeugend gespielt. Wie ist das eigentlich, wenn man seine Seele verkauft? Frag doch den Leiden, Dicker. Ich wollte schon den Faust fragen, aber jetzt hier die, der soll ja schon tot sein, dann frage ich sie. Dann heißt sie jetzt praktisch Mighty Lai, ne? Mighty Lai Entdecker. Ja, ein Fleischhauer. Ja, komm, wir bleiben bei den Aufrechten, bei den Guten. Und wir kommen zur Berlinale. Boah, das Video habe ich auch gesehen zum Kotzen. Aua, aua. Applaus, Applaus, Applaus. Und natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und stehen hier für einen Waffenstillstand in Solidarität mit allen unseren Genossen. Direct action by Guillaume Caillot and Ben Russell. Congratulations. Direct action. Das ist der Filmtitel, das. So heißt der Film, ja. Das ist ein Dokumentarfilm. Wir sehen auch gleich, worum es dabei geht. Bin ich nämlich auch direkt hellhörig geworden bei dem Wort Direct Action. Ja, aber sehr, also was ist denn hier? Seal Clapping. Und die wenigen Leute, die was gesagt haben, sind wohl auch böse von ihrem Umfeld oder so, nee, hier niedergebrüllt worden. Also komisch. Ne? Als wäre unsere ganze kulturschaffende Branche durchsetzt von Leuten, die irgendwie ihren Hass auf Israel endlich mal rauslassen können an der Berlinale. Weil da ist man unter Gleichgesinnten, da muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendwer fragt, was denn diesen Krieg ausgelöst hat, weil das stand ja auch in vielen Berichten. Der 7. Oktober ist nicht einmal während dieser ganzen Palästina-Show da in Berlin thematisiert worden. Hat das vielleicht ein bisschen mit Filmförderung und so zu tun, dass es an, in dem Fall, weiß ich nicht, marginalisierte Palästinenser geht, Kohle, und die dann eben Filme machen in größerer Zahl oder so? Ne, diese Leute sind Franzosen. Aber ja, Bakan sagt im Chat, dass bei denen sogar hier From the River to the Sea auf dem Instagram-Account stand. Ach so, und nicht mit dem Zusatz Palestine is Fantasy. Ja, Direct Action war in der Dokumentarfilmkategorie, die sich Encounters nennt, hier hat den Preis gewonnen. Und hier haben wir die Beschreibung des Inhaltes. Als direkte Aktion werden Aktionsformen des Protestes bezeichnet, bei denen die Beteiligten selbst tätig werden, um ihre Interessen unmittelbar durchzusetzen. Komisch. Es klingt wie eine verklausulierte Beschreibung von Gewalt. Und ich habe hier den Artikel von Beautiful Trouble, dieser wunderbaren Webseite, wo die Linksradikalen ihre ganzen Taktiken beschreiben, damit man sie nachmachen kann. Und hier ist der Artikel über Direct Action. Und der geht los mit: Direct Action is at heart of all human advancement. Sounds like a grandiose claim, but it is. It's also simple. Direct action means that we take collective action to change our circumstances without handing our power to a middle person. Ja. Mit Power ist es aber nicht Strom gemeint, ne? Direct action is often practiced by people who have few resources seeking to liberate themselves from an injustice. Wer war das hier? Wer hat dieses Buch geschrieben? Welcher Franzose war das mit dem? Die wahre Menschwerdung erst für den Unterdrückten da, wenn man den Unterdrücker umbringt. War das dieser Schiller? Ja, ist der Foucault. Nee, nicht Foucault, der andere, Sartre. Sartre, genau. Ja. Also, Gewalt. Direct Action zeichnet ein Porträt von einer der bekanntesten militanten Aktivistinnengruppen. Okay. Ja, die Berlinale war schon immer irgendwie so ein komisches, weiß ich nicht. Ich meine, es gab in Frankreich meiner Meinung nach in den 80ern sogar eine Terrorgruppe, die Aktion Direct hieß. Ja, diese Bezeichnung haben die schon länger. Es wird ja auch in Portland und so, bei Antifa und so. Das ist eine bekannte Bezeichnung. Die gibt es also auch, ja? Die derzeit in Frankreich für Veränderungen kämpft. Veränderungen. Also die damalige Aktion. Militant für Veränderungen. Normal. Hier ist euer Berlinale-Preis. Ja. Hier für euren schönen Film über Leute, die militant sind und für Veränderungen kämpfen. Veränderung ist immer gut, ne? Also gezielte Attentate auf Menschen, Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main-Airbase zusammen mit der RAF und so weiter und so fort. Ne? Also eine richtige Terrororganisation, ist aber offiziell seit Ende der 80er zerschlagen. Aktion Direct. Also damit macht man sich ja auch gemein. Ja, wenn man ist so eine Art Wiederauferstehung. Ja. Benutzt, ne? Krass. Ey. Ja, wenn das Franzosen sind, schon krass. 150 Personen umfassendes ländliches Kollektiv. Bauern oder was? Das sich 2018 erfolgreich gegen ein internationales Großflughafenprojekt auf französischem Boden wehrte. Klingt auch irgendwie bekannt, nachdem was du gerade vorgelesen hast. Und dazu von 2012 bis 2018 eine autonome Zone besetzt hielt, die es gegen mehrere gewaltsame Räumungsversuche durch den Staat verteidigte. Le Chaz. Ja, hier ist euer Preis vom Land Berlin für euren Film über autonome Leute, die sich gegen den Staat verteidigen. Und dass 2021 eine neue ökologische Bewegung ins Leben rief. Hey, Planeten retten, das ist doch cool, oder? Hier ist euer Berliner Wehr, ihr seid gute Menschen. Ja, eben, das sind nicht nur Bauern, das sind vegane Bauern. Mit einem kollaborativen und immersiven Beobachtungsansatz dokumentiert der Film den Alltag eines vielfältigen Ökosystems aus Aktivistinnen, Hausbesetzerinnen, Anarchistinnen, Landwirtinnen, hier sind sie wieder gut, und von der Regierung als Ökotouristen diskreditierten Personen, kann der Erfolg einer radikalen Protestbewegung einen Weg aus der Klimakrise weisen? Oh, voll interessant. Also ich glaube auch wirklich, wenn wir mal den Planeten irgendwie retten können, dann ist das mit so ein paar Kommunisten, die militant sind, oder? Also ich wüsste nicht, wie es sonst anders gehen soll. Hier ist euer Berliner Bär, bitteschön. Ein weiterer ging ja auch an eine Dokumentation über die Rückgabe der Benin-Bronzen. Okay. Und der hieß Dahomey, so wie der Staat damals hieß da in der Gegend. Dahomey war ja eins dieser Länder oder eine dieser Kulturen, die auch ordentlich Sklavenhandel mit eigenen Leuten betrieben haben oder halt mit Feinden. Ne? Kann man ruhig schon mal einen Bärenführer raushauen. Ganz abgesehen davon, dass die Benin-Bronzen ja irgendwie dann doch nicht ins Museum gekommen sind, sondern inzwischen irgendwo bei jemandem im Privatbesitz verschwunden. Scheint doch ein deutscher Film zu sein. Also zumindest zum Teil. Hier aber ja, guck mal, Co-Produktion. Volt Film Marseille und Shellac Marseille, Weltvertrieb. Also, ich komme mal. Co-Produzent Michel Ballack, das hört sich schon an, als sei das zumindest. Das ist einfach die alte Kooperation zwischen RAF und Aktion direkt wieder auferlegt. Und dieses hier soll man jetzt aber nicht KSK-Film irgendwie. Nein, ich dachte erst Sarg, aber es heißt ja Fass. Die haben zu tief ins Fass geschaut, glaube ich. Ja, da haben wir sie wieder in die zwei. Das sieht schon nach einem guten Fahndungsfoto aus. Bitte gleich rausgeben. Ja, super, oder? Und auch diese auf der Bühne da, dass sie diese Palästinenserlappen umhaben. Das ist alles Kunst. Ja. Gott, oh Gott. Das musst du überlegen, wenn die hier ein Haus besetzen, ist das nur aus einer Äußerung der Solidarität mit dem, was da halt passiert. Ja. Das muss man auch erstmal lesen können, ne? Da, die Unterdrückten. Ja, und auch die jüdische Allgemeine findet das natürlich nicht so lustig, was da irgendwie abgelaufen ist, und kommentiert es dementsprechend. geht es ja auch, es gibt da noch einen Dokumentarfilm, No Other Land, der den Dokumentarfilmpreis dann auch gewonnen hat. Palästinensisch-israelisches Kollektiv, das die Machenschaften der israelischen Armee im Westjordanland halt unter die kritische Linse geht, die unmenschliche, ignorante Politik der israelischen Regierung und so weiter und so fort. Dafür haben sie 40.000 Euro Preisgeld bekommen. Und das ist natürlich für denjenigen, der sagt, es ist sehr schwer, diesen Preis halt zu feiern, während Zehntausende meines Volkes in Gaza getötet werden. Und bekam dafür lautstarken Applaus. Er forderte Deutschland auf, außerdem keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Und der israelische Teil des Regisseursduos hat ein Ende der Besatzung und einen Waffenstillstand in Gaza gefordert. Die Hintergründe für die Besatzung des Westjordanlands wurden auf der Veranstaltung allerdings genauso ausgespart wie die Massaker vom 7. Oktober. Der größte Massenmord an den Juden seit dem Holocaust wird auch in No Other Land nur mit einem Satz erwähnt. Auf dem hochpolitischen Galaabend spielte er genauso wenig eine Rolle wie die mehr als 130 Geiseln, die immer noch in der Gewalt der Hamas sind. Lediglich Mariette Riesenbeck, die Leiterin der Berlinale, forderte ihre Freilassung und verurteilte die Massaker. Kritik an den Terroristen, die für die Bodenoffensive im Gazastreifen verantwortlich sind, gab es von der Jury oder den prämierten Künstlern nicht. Mehrere Gäste der Berlinale trugen am Samstagabend Kufia, also das Palästinensertuch. Und dann wird auch nochmal gesagt, dass halt dieser Ben Russell von Direct Action halt auch den Völkermordvorwurf gemacht hat und auch dafür gab es Applaus statt Widerworte. Und natürlich wurde auch wieder Free Palestine und der ganze übliche andere Kram from the River gerufen nach der Berlinale Aufführung von No Other Land. Die No Other Land Leute werfen in der Podiumsdiskussion Israel vor, ein Apartheid-Staat zu sein. Im Publikum skandieren einige Teilnehmer Free Palestine. Jetzt weiß ich, warum die Welt Israelis hasst, sagt ein Zuschauer dem Journalisten Joshua Schultheiß zufolge nach der Vorführung. Ja, ne, so einfach geht's. Und dann sind wir wieder an dem Punkt. Muss nur genug Leute ihren Unsinn verbreiten lassen. Unwiderlegt. Also, dass sie den verbreiten, das ist ihr gutes Recht, aber dass sie ein vom Staat bezahltes Filmfestival nehmen und das komplett zur Palästina-Show machen und da halt unsägliche Sachen über Israel verbreiten. Ohne von dem Eindruck her, von den Kulturjournalisten und so weiter, erinnere mich das stark an den Buchpreis. Ne? Das war ja genauso auf so komischen Prämissen beruhende Wahl, die keiner verstanden hat irgendwie. Ne? Das war zwar ein anderes Thema, aber irgendwie... Ja, wir kommen halt irgendwie... Die Kulturleute scheinen so abgehoben zu sein, das meine ich damit. Ne? Ich habe heute beim durch die News scrollen gesehen, irgendwie Miss Germany ist eine 39-jährige Iranerin geworden, weil man halt irgendwie ein Zeichen setzen wollte für den Iran, aber das ist ja nicht der Sinn einer Misswahl. Eigentlich. Also ich finde es völlig verrückt, was hier inzwischen abgeht. Genauso, natürlich musste hier der Film... Da dürfen nur noch Transfrauen mitmachen. ...über die Palästinenser gewinnen. Es konnte nicht irgendein anderer sein. Also es ist alles nur noch... Und halt, ich meine, diesen dekadenten Aufzug vor der Berlinale da mit den ganzen Fuck-AfD-Halsketten, Scheißdreck und wir sind alle Demokraten und ihr nicht. Übrigens, zahlt uns mal bitte weiter über Filmförderung und ÖRR-Abgaben, zahlt uns mal bitte weiter ein Luxusleben. Aber ja. Ne, nicht falsch wählen, sonst sind wir böse und dann... Ja, die Antidemokraten sind ja ganz demokratisch ausgeladen vorher, ne? Ja, genau, auch das, dass man die AfD-Leute da auslädt, obwohl man sich halt vom Staat finanzieren lässt. Der Staat sind nun mal alle, auch die AfD-Leute. Warum sollte dann... Ihr seid doch die, die immer sagen, wir sind offen. Und dann kommt ihr mit Poppers Toleranzparadoxon, als würde irgendwie zwei AfD-Politiker auf der Berlinale schon praktisch... Ihr seid mehr in dem Fall, wisst ihr? Also links ihr reden, nicht... rechts leben, ne? So wird's gemacht. Feiglinge seid ihr alle. Feiglinge, die nur noch, die sitzen, weil also so als Prominenter musst du auch echt, also wenn du da ein loses Mundwerk hast, bleibst du am besten zu Hause. Ein falsches Wort. Und sagst du mal, ja, aber ich meine jetzt, vielleicht haben die Leute auch ein bisschen recht mit der Einwanderung. Zack, nie mehr Tatort. Zack, raus aus dem Traumschiff. Zack. Ja. Naja, es geht ja darüber noch hinaus. Es ist ja nicht nur so, dass du nicht das sagen darfst, was gerade nicht genehm ist, sondern du musst dich ja proaktiv positionieren mit dem, was gerade politisch erwünscht ist. So sieht es ja aus. Reicht ja schon gar nicht mehr, sich zurückzuhalten. Ja, was ich halt eben auch krass finde, ist, ist halt dieses, auch wenn man das jetzt alles rausnehmen würde, jetzt mit der Israel-Nummer, schon alleine die Tatsache, dass alle jetzt irgendwie sich für die Experten der Radikalisierung irgendwie halten und wieder genau wissen, was irgendwie zu tun ist und so. Und parallel hast du einen Film, der halt eigentlich wortwörtlich heißt Kommunismus gut, mit der Prämisse von wegen, ja, Klimawandel, radikal, Gewalt, einfach selber irgendwie überlegen, was wir hier tun, uns nichts sagen lassen vom Staat. Das ist unsere Filmeinreichung hier. Hey, voll coole Filmeinreichung für unser Festival. Ja, nimmt einen Bären. Das finde ich schon krass genug, weil jetzt überleg dir mal, eine radikale Gruppe aus Frankreich. Nimm mal eine radikale Gruppe aus Frankreich, nennen wir die mal Generation irgendwie Identitär oder irgendwie so. Das ist ein Name, der mir gerade so einfällt. Und die machen dann ein Video irgendwie über, sagen wir mal, sowas, die nennen das Remigration. Zum Beispiel ist auch wieder so, hab ich mir gerade ausgedacht. Ne? Also, oh, wie abwegig, aber auch. Ja, ja, ja, genau. Und dann sagen die irgendwie, dann ist quasi deren Ansicht, dass sie das halt einfach irgendwie machen dürfen und so, weil ja alle Probleme sich damit lösen lassen. Und das reichen wir dann nächstes Jahr da irgendwie ein. Und das läuft dann so ganz normal mit, weil das ja stinknormal alles ist und so weiter und so fort. Ne? Ja, junge Leute, die engagieren sich hier und die nehmen das in die Hand und die lassen sich von diesem Schweinestaat nichts sagen. Also, fight the power. Optimal. Ja, das ist hier die Babylon Bee-Satire. Fand ich ganz lustig, deswegen habe ich das hier mal mit eingereicht. Nämlich Bill Cosby hat sich jetzt der Hamas angeschlossen, damit die Feministen aufhören, ihn abzulehnen wegen den Sachen, die er mit den Frauen gemacht hat. Ja, weil es würde funktionieren. Also kann man nichts gegen sagen, gegen die Logik der ja. Babylon Bee. Er ist Baptist oder er bezeichnet sich selber als Baptist. Ja, dieses Video hier habe ich größtenteils nur eingereicht, um darauf hinzuweisen, dass dieser eine Typ hier schon wieder so einer von der Amadeo und Tonio Stiftung ist, der irgendwas mit Gaming und Rechtsradikalismus irgendwie macht. Und das ist hier irgendwie von diesem Mixed Talk. Ich glaube, das ist so ein Twitch-Format oder so von ARD. Und ja, da hatten sie den Herrn oben links. Warnung, Warnung. Wiu, wiu. Black Gator. Warnung vor diesen Menschen. Und der hat hier mehrfach betont, dass es doch nur eine Ansicht zu geben habe und zum Thema kulturelle Aneignung und er die natürlich vertritt, weil das ist ja die wissenschaftliche Ansicht von den Experten, wie er ja einer ist. Und das ist jemand, der bei der Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwelchen Kram über Gaming und Rechte irgendwie ausarbeitet. Mit anderen Worten, wahrscheinlich kompletten Bullshit, wo einfach nur das wieder gekeult wird, was irgendwelche anderen Leute behaupten, ohne... Ich fand das so geil, dass er irgendwann im Gespräch sagt, ja, ich war auch mal wie du. Ich habe es auch mal alles geglaubt, aber dann habe ich mich gebildet. Weißt du, dann habe ich mich mit den Sachen beschäftigt und habe das gelesen und die Grundlagen verstanden. Jetzt bin ich ein absolut orthodoxes Arschloch, das dir sofort zum Auge. Ja, es war schon ganz unterhaltsam auf jeden Fall, ja. Aber das Traurige ist daran auf jeden Fall wieder, also es hört irgendwie nie auf, weil jedes Mal, die machen irgendwie alle halbe Jahre so ein Ding und jedes Mal bearbeitet es irgendwer anders. Ich weiß echt nicht, wie das da ist bei Amadeo Antonio, da darf jeder mal irgendwie zum Thema Gaming und Rechte, darf jeder mal irgendwie schreiben, Gamergate, hat stattgefunden. Punkt. Und dann gibt's, dann kommt Fördergeld aus dem Automaten raus, oder wie? Also, ja. Ich. Ja, ich fand's klasse, wie die beiden unten sich das ganze Gespräch lang abmühen, ihm zu erklären, dass es halt nicht nur einen Standpunkt gibt. Und ihn bitten, doch bitte mit Fakten zu kommen und mit Beispielen, damit sie darüber diskutieren können. Und er immer so, nee. Ich verstehe das besser. Nicht. Das ist so. Das ist problematisch so. Ja, ihr müsst euch bilden, Shitlords. Ja, und diese Moderation war auch unter aller Sau, soweit ich das verstanden habe. Die, weil gar die war eigentlich gesagt, so nach dem Motto, ja, jetzt lasst den armen Mann doch mal ausreden, wenn er euch erzählt, dass ihr alle von vornherein keine Ahnung habt. Und das fand ich auch super. Wo irgendwann redet der junge Mann hier unten, der das Video gemacht hat, der Best Skeptic, und der andere fällt ihm ins Wort und sie sagt, könnt ihr den anderen bitte mal ausreden lassen? Und er sagt, ja, kann ich machen und bla bla bla weiter. Ja, aber ich meine, er hatte ja recht mit seiner Kernaussage, dass man eben so, wie man da so reingeht und behauptet, man wüsste eben alles besser, dass man dann auch nicht diskutieren kann oder braucht. Ne? Ja, sag bloß. Kann halt nichts mehr darüber rauskommen, ne? Wenn das nicht ein Ergebnis offen ist. Ja, genau. Das Video kann man sich gut angucken. Ich hab's ja aber nur halt mit drin, um mal herzusagen, ist schon wieder ein anderer, der bei denen da die alte Leier singt und dann auch noch irgendwie so von wegen, ja, ich bin jetzt hier der Welterklärer und ich hab's ja komplett verstanden und ihr alle anderen habt keine Ahnung, wenn ihr nicht meiner Meinung seid. Also, wie kann man so werden? Wie kann man so eine Einstellung kriegen? Ich weiß es besser. Die musst du haben, um für die AA-Stiftung solche Broschüren ausarbeiten zu können. Wahrscheinlich sind das auch deswegen immer wieder andere Leute, weil die irgendwie, nachdem sie die erste Broschüre geschrieben haben und dann einen Leserbrief kriegen, wo irgendwas drinsteht, was sie noch nie gehört haben, dann vielleicht mal irgendwie zum Chef hingehen und irgendwie sagen so, du, da hat mir jetzt einer geschrieben und der hat mir ja was verlinkt und das ist ja gar nicht so, wie hier die offizielle Hausdoktrin hier irgendwie lautet. Ich glaube, sind uns da irgendwie auf dem Holzweg hier irgendwie. Irgendwas ist hier falsch bei uns. Und dann werde ich wahrscheinlich direkt entlassen und der Nächste kommt von der Uni. Und ja, sie machen krank mit Selbstzweifeln und Depressionen oder so. Schreibt dann wieder die reine Lehre. Oder es ist quasi so, dass an jeder 10. Universität ein Verrückter wieder ist, der irgendwie ein Unwissender ist, der diesen Ansatz da irgendwie wählt in seiner Doktorarbeit, Magisterarbeit oder irgendwie so. Und da gibt es sofort einen Anruf von Amadeo Antonio, dass man doch auch nochmal so einen Artikel schreiben könnte wahrscheinlich. Oh, ja, wir haben ja gesehen, sie sind komplett im Narrativ. Dann wir sind die Narrativstiftung. Wie wäre es denn, wenn sie bei uns das Narrativ noch ein bisschen narrativer narrativen würden? Im Endeffekt ist das wieder das Stanford Prison Experiment. Diese Leute sind für die Wächtergruppe eingeteilt aus ihrer Sicht, haben alle wichtigen Anweisungen gelesen und können jetzt direkt anfangen, andere zurechtzuweisen oder im Zweifel Aktion direkt bestrafen. Warum nicht? Ne? Warum sollen nicht Sozialisten vor Ort dafür sorgen, dass in ihrem Kiez halt keine AfD-Wähler mehr wohnen? Das kann man doch machen. Direkte Aktion, nur so werden unsere Lebensverhältnisse besser. Wisst ihr ja. Wie 33. Oh, shit. Was? Was war denn 1633? Das fand ich auch sehr interessant von der guten Fethina Kelani. Die weist darauf hin, dass der Verfassungsschutz irgendwie in den letzten Jahren, seit 2012, einen Riesenzuwachs an Mitarbeitern genommen hat. Also wie wir hier auf dieser Grafik sehen, hat das ja irgendwie mal bei 2000 irgendwie angefangen und mittlerweile sind schon mehr als das Doppelte. Und so richtig den Sprung ist hier irgendwie im Jahr 2015. Komisch. Ja, da ist einem aufgefallen, wie viel Rechte halt noch in Deutschland sind, weil die paar wenigen Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben, weil die da nicht mehr zufrieden waren und dann musste halt das jedes Jahr weiter aufgefallen. Ja, das ist so lustig mit den ganzen Statistiken. Die machen alle so einen Knick im Jahr 2014, 2015. Auch das, was wir vorhin hatten mit traut man sich noch offen, seine Meinung zu sagen. Ne? Da sieht man auch ab 14 so einen schönen Knick. Zu dem Thema habe ich auch noch eine schöne Nachricht gesehen, die leider zu spät kam, um sie hier mit reinzunehmen. Gestern gab es wohl in Kreuzberg eine massive Auseinandersetzung zwischen zwei polizeibekannten Großfamilien. Mehrere Schwerverletzte. Messer und Schusswaffen. Und die haben ein komplettes Krankenhaus, die Notaufnahme hat die Polizei komplett mit Jungs mit MPs abgeriegelt. Ja, siehst du, manche Probleme lösen sie offen alleine. Ja, aber in unseren Städten, ne? Ja, Querschläger, so. Kollateralschäden. Ja, Ricochet, das ist nicht so schön. Was ist in unseren Städten los, dass dort Gruppen aus anderen Ländern sich mit Messern und Pistolen irgendwie mehrere Schwerverletzungen und wir behandeln die auch noch? Ich meine, muss man als Arzt, ist mir schon klar, aber. Die teilen sich doch irgendeinen Markt auf, der uns gar nicht bekannt ist, oder wie? Also einer der Leute soll irgendein Auto gerammt haben und dann haben sie ihn erkannt und gesagt, du hast schon irgendwas anderes gemacht und ruckzuck waren halt 30 Verwandte oder 100 da. Und dann hat man aufeinander geschossen und aufeinander eingestochen offensichtlich. Wie das halt auch Sören, Tobias und Jens machen. Irgendwie müssen Konflikte ja gelöst werden. Haben die sich eigentlich dann nicht einfach an, warum halten die sich nicht an die Waffenverbotszone, frage ich mich in solchen Fällen. Dann stellen sie extra Schilder hin, ne? Oder vielleicht war in Kreuzberg zu der Zeit keiner, ist nur von 11 bis 13 Uhr oder so. Mir fällt gerade auf, das, was wir vorhin eigentlich gesehen haben, war ja Helges I have a dream speech, oder? Wie ja, muss man das jetzt sagen? Das hat auch schon gesagt, ja. Okay. I had a dream. Auch ein alkoholized AfD-Fanboy. Ja, Florian Geibitz hat Gemini getestet. Gemini habt ihr vielleicht mitgekriegt, das komplette Fiasko von Googles neuer Iteration von ihrem KI-Chatbot. In Deutschland konnten wir es ja gar nicht in vollem Umfang ausprobieren, weil bei uns die Bildgeneration nicht freigeschaltet war. Aber die hat halt zu absolut, ihr habt alle die Memes wahrscheinlich schon gesehen, vor allem. Also man hat dann eingegeben, ein deutsches Paar im Jahr 1820 und dann hat man einen Schwarzen und eine Indianerin bekommen von einer Heidelberg-Kulisse. Oder einen römischen Kaiser sollte das Ding machen. Das waren doch aber auch die Ureinwohner von Deutschland, oder nicht? Hm? Die Indigenen, von denen ist doch ja auch mal die Rede. Das waren doch wahrscheinlich die Ureinwohner von Deutschland, oder nicht? Dann, ja, bis die Deutschen dann über die Nordsee mit ihrem Schiff gekommen sind, der Mai-Blume. Und die sind hier gelandet und haben die Büffel erschossen. Weißt du nicht mehr, Chris? Doch, ich kann mich dunkel erinnern. Als wenn es gestern gewesen wäre. Am besten fand ich irgendwie, dass jemand irgendwie Persons with Red Hair und es waren halt alles Schwarze und Asiaten und was weiß ich mit Kupfern, was halt, ja. Google hat das Ding inzwischen zurückgezogen, hat gesagt, sie müssen da nochmal gucken irgendwie und das wäre nicht ihre Absicht gewesen, aber wir wissen alle, aus welchen Köpfen das kommt. Ja, das kommt von Republika-Vorträgen über rassistische KI. Jo. Es sah aus wie so ein Schauspielerbild, wo diese Asiatin dann mit dem Nazi-Helm auf, so überflüssig. Ja, ja. Gemini auf den Sack, sagt Captain Random, und das kann ich nur unterschreiben. Der Florian Geibitz hat hier einfach mal geguckt mit dem, was wir in Deutschland machen können, was das Ding dann sagt, wenn man wichtige Fragen stellt, nämlich wer hat insgesamt mehr Unheil über die Welt gebracht, der Kommunismus oder der Liberalismus? Es ist schwierig, eine definitive Antwort auf die Frage zu geben, ob der Kommunismus oder der Liberalismus insgesamt mehr Unheil über die Welt gebracht hat. Weil die Ideologien haben im Laufe ihrer Geschichte zu erheblichem Leid und Schaden geführt. Erhebliches Leid. Echt, der Liberalismus, wo denn? Der Kommunismus ist in der Praxis oft mit autoritären Regimen, Unterdrückung der Meinungsfreiheit, oft, aber nicht immer, Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftlicher Ineffizienz verbunden. Am nächsten Mal nicht mehr. Viele dafür sind die Sowjetunion unter Stalin, China unter Mao, Kambodscha unter den Roten Khmer. Diese Regime sind für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich. Der Liberalismus hingegen hat in der Praxis oft zu Ungleichheit, Ausbeutung und Umweltzerstörung geführt. Die Betonung des freien Marktes und der individuellen Freiheit kann zu einer Gesellschaft führen, in der die Armen und Schwachen benachteiligt werden. Beispiele dafür sind die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert oder Großbritannien im frühen 20. Jahrhundert. Och, da lief aber doch eigentlich alles ganz gut, oder nicht? Und wie ging es denn eigentlich den anderen Leuten in diesen Jahrhunderten? Der ging es allen diese super, oder wie? Diese Regime sind für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich, gegen in denen die Armen und Schwachen benachteiligt werden. Okay, ich glaube, ich weiß, für welche Form ich mich entscheide. Aber gut, Google weiß das nicht. Aber noch lustiger ist eigentlich genau der nächste, Pol Pot gegen Guido Westerwelle. Es ist schwierig, diese Frage objektiv zu beantworten, da es sich um zwei sehr unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Kontexten handelt. Okay, bis dahin so. Soweit so richtig. Also das erste ist falsch, aber das zweite ist richtig, ja. Pol Pot war der Anführer der Roten Khmer in Kambodscha und verantwortlich für den Tod von schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen während des Völkermords in Kambodscha 75 bis 79. Seine Herrschaft war geprägt von extremer Gewalt, Unterdrückung und ideologischer Verblendung. Guido Westerwelle war ein deutscher Politiker und Außenminister von 2009 bis 2013. Seine Amtszeit war durch die Euro-Krise und die deutsche Beteiligung an der NATO-Intervention in Libyen geprägt. Seine Entscheidungen wurden sowohl gelobt als auch kritisiert. In Bezug auf das Ausmaß des Unheils ist es klar, dass Pol Pot für den Tod und das Leid von deutlich mehr Menschen verantwortlich war als Guido Westerwelle. In Bezug auf die Intentionen ist es schwieriger, ein Urteil zu fällen. Pol Pot war zweifellos ein skrupelloser Machthaber, der bereit war, Millionen von Menschen zu opfern, um seine Ziele zu erreichen. Westerwelles Intentionen waren hingegen komplexer und es ist schwierig zu sagen, ob er die Folgen seiner Entscheidungen immer vollends abgesehen hat. Lol. Ja, kannst du denn die Folgen absehen, war doch die Frage. Oder was da passiert ist dadurch. Also, Pol Pot war also irgendwie besser, weil der konnte seine Folgenmesser absehen. Oder was lese ich jetzt hier raus? Letztendlich Wahnsinn. Ist es jedem selbst überlassen zu entscheiden, wer seiner Meinung nach mehr Unheil über die Welt gebracht hat. Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, da sie von einer Reihe von Faktoren abhängt. Wie zum Beispiel der persönlichen Definition von Unheil und der Gewichtung der verschiedenen Aspekte der beiden Personen und ihrer Taten. Ja, spätestens jetzt hätte ich das gleiche Ding aber auch nochmal mit Adolf Hitler ausprobiert, weil ich wette, wenn man das Ding fragt, ob Adolf Hitler oder irgendwer anders besser gewesen wäre, dann würde er nicht sagen, es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Da würde er wahrscheinlich sagen, ja, Adolf Hitler ist der größte, schlimmste Mensch, der je gelebt hat. Und was Ähnliches noch auf der Pfanne in unserem dritten Tweet, nämlich Stalin gegen Thatcher. Und hier kommt Chatbot zu einem Unentschieden. Also der Chatbot. Oh. Also, das ist auch krass, auf jeden Fall. Also, Vergleich der Auswirkungen. Stalin, Millionen Tote durch politische Säuberung, Hungersnöte und den Gulag. Zweiter Weltkrieg mit immensen Verlusten, Verbreitung des Kommunismus und des Kalten Krieges, Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Die Gulags alleine. Also. Wirtschaftliche Umstrukturierung mit sozialen Folgen, Falklandkrieg mit Verlusten, Spaltung der britischen Gesellschaft, Schwächung der Gewerkschaften, Förderung des Neoliberalismus. Fazit, es ist keine eindeutige Antwort möglich, wer mehr Unheil über die Welt gebracht hat. Beide ist Politiker klar. Waren für Leid und Tod verantwortlich, aber in unterschiedlichen Dimensionen und Kontexten. Stalin war ein brutaler Diktator, der für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich war. Thatcher war eine umstrittene Politikerin, deren Reformen erhebliche soziale Folgen hatten. Und da kommt wieder das mit der Gewichtung der verschiedenen Faktoren und der Perspektive. Die Frage nach dem größeren Unheil ist letztlich eine moralische und politische Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ja, größere Schaden hätte man vielleicht fragen können, aber... Ja, bei diesen ganzen Prompts ist es ja, da kamen sehr viele Bilder und das war ja doof, dass man das nicht selber mal überprüfen konnte, dass man selber die Prompts eingibt. Ich hatte mal den mit Kommunismus, Liberalismus eingegeben. Ich hatte eine etwas, also die Antwort hatte den gleichen Tenor, aber da war doch noch eine Sache dabei, die ich schön fand. Deswegen lese ich das mal vor und zwar positive Auswirkungen des Kommunismus. Soziale Gerechtigkeit. Der Kommunismus trug in einigen Ländern zur Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit und zur Verringerung der Armut bei. Bildung und Gesundheitswesen. In vielen kommunistischen Staaten gab es ein gut ausgebautes System der Bildung und des Gesundheitswesens, das allen Menschen zugänglich war. Emanzipation der Frau. Grün hervorgehoben als stärker gewichteter Grund. Der Kommunismus trug in einigen Ländern zur Emanzipation der Frau und zur Verbesserung ihrer Rechte bei. Schön. Mein Liebling war heute, was jemand auf Twitter gepostet hat, da hat er gebeten, dass eben Gemini doch bitte eine Kleinanzeige schreibt, weil er seinen Goldfisch verkaufen wollte. Und Gemini hat geschrieben, nee, das macht er nicht, aber Tierhandel ist nicht gut, er soll sich doch lieber kümmern, dass der in gute Hände kommt. Oder Gemini könnte ihm auch vorschlagen, was er sonst noch für Optionen hat mit dem Fisch. Also ja, nutzlos. Einfach nutzlos. weil ein paar Idioten gesagt haben, das darf man nicht und das nicht und das nicht. Und wenn einer über meine Klamotten lästert oder sagt, dass ich ein Mann bin, das auch nicht. Ich kann mir die Sitzung vorstellen. Ne? Aber ja, schön, dass die Woken mal wieder öffentlich auf die Fresse gefallen sind. Das gefällt mir. Ja, und hier haben wir jemanden, der vom Rolling Stone Magazin angeschrieben wurde. Und zwar, weil er auf Twitter geschrieben hat, Art should be beautiful. Und das, den Artikel, den sie hier schreiben wollen, da geht es irgendwie um, da geht es darum, dass sie mit diesem Gemini-Ding irgendwie, das hat zu einer Debatte darüber geführt, ob Hitler Talent hatte als Maler. Und weil der Typ geschrieben hat, Art should be beautiful, ohne diesen Zusammenhang irgendwie, wird jetzt von Rolling Stone angefragt, um sich dazu zu äußern, weil das ja irgendwie zu der gleichen Zeit kam, wie diese Diskussion, an der er nicht teilgenommen hat. Also das ist Journalismus von Rolling Stone aktuell. Aber Art should be beautiful ist halt auch Quatsch. Kunst kann auch erschreckend sein oder horrifying oder irgendwas. Also halte ich für eine dumme Aussage. Ja, kommt darauf an, was man unter should be versteht. Also should be würde ich schon als sollte, aber nicht als muss. Nee. Ich finde, der Britmaster sagt es auch gerade, Kunst und Schönheit, das muss getrennt werden, das erinnert an dunkelste Zeiten. Das finde ich nämlich, also da, weil du, dann spielt da ja schon rein, dass irgendwer entscheiden kann, was schön ist. Und da wäre ich vorsichtig. Ja. Weil zum Beispiel, die sagen ja auch, dieses und jenes Wort in Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ist nicht schön. Deswegen nehmen wir das da raus. Ich glaube, zu denen kommen wir auch gleich. Schöner werden. Oh, okay. Ja. In the Muslim Donald Trump cases imperil the rule of law. Ja, genau, sorry. Kurz zu sehr gemutet. Elon Musk and Donald Trump cases imperil the rule of law. Ja, hier haben wir haben letzte Woche ja auch schon über das erste Gerichtsurteil gegen Donald Trump gesprochen, wo er mehrere hundert Millionen US-Dollar Strafe zahlen muss und in New York keine Geschäftstätigkeit mehr durchführen darf. Was halt ein bisschen ein etwas umstrittenes Urteil ist. Und hier ist ein Zeitungsartikel von Jeb Bush, also nicht unbedingt jemand, der Donald Trump mag oder der Elon Musk mag, der sie hier nicht unbedingt verteidigt, sondern auf ein paar Sachen hinweist, die ja auch so gesehen gerechtfertigt sind. Also kurz die zwei Fälle beschrieben. Beim Fall von Elon Musk, der hatte seine Firma angemeldet in Delaware aus steuerlichen Gründen, wie viele große Konzerne das machen in Amerika. Und da hatte ein Kleinaktionär, der 9 Aktien hatte, quasi gegen ihn geklagt, weil er zu wenig an die Investoren quasi ausgeschüttet hätte. Ganz konkret ging es darum, er hat halt einen sehr starken Bonus bekommen, weil er gewisse geschäftliche Ziele übererfüllt hat, die vorher als unrealistisch galten. Ja, ne? Und daraufhin wurde er von einem Kleinaktionär verklagt, dass diese gesamte Gehaltsstrukturierung ungültig ist und jetzt rückabgewickelt werden muss, beziehungsweise auf andere Beine gestellt werden muss, was halt ein Unding ist, weil halt, wie gesagt, ein Aktionär, der 9 Aktien hatte, hat geklagt und das nimmt normalerweise nicht solche Ausmaße an. Ja, das ist halt ein politischer Richterspruch gewesen, so gesehen. Und hat halt auch dafür gesorgt, dass Elon Musk gesagt hat, gut, dann ziehe ich halt meine Firma weg von Delaware und generell das Geschäftsklima da von Investoren ist wohl nicht mehr so gut. Und ähnlich ist es halt auch mit der New Yorker Sache, weil ob das jetzt überschätzt war oder nicht, der Punkt ist, bei der Sache mit der New Yorker Sache war ja ein Immobilienkredit, der von der Deutschen Bank kam an Donald Trump und die Deutsche Bank selber hat gesagt, wir haben die Immobilienbewertungen gehabt, wir haben den Prozess vollkommen normal eingehalten, wir waren vollkommen zufrieden, wir sind keine geschädigte Person, auch das, was das Gericht gesagt hat, hätte an den Vertragsgegenstand, den wir hatten, nichts geändert. Also es gab quasi keinen Geschädigten und der Staat hat halt ein Grundsatzurteil gesprochen, was das angeht, was halt auch wieder auch für das Geschäftsklima nicht mehr so gut ist, weil ich habe es ja schon gesagt, es ist eine relativ normale Geschäftspraktik. Man handelt halt mit den Banken aus, wie die Sicherheitenwerte sind und die Immobilienbewertungen. Das machen fast alle so und das hat halt auch zu einer gewissen Unsicherheit bei Investoren geführt. Und zwar so krass, dass Jeb Bush, also der ehemalige Gouverneur von Florida und der Bruder von George W. Bush, ne, im Wall Street Journal so einen Artikel schreibt. So, und das ist schon, fand ich schon sehr bemerkenswert. Er sagt so, okay, die nächste Instanz wird diese Urteile hoffentlich zurücknehmen. Ansonsten haben wir ein sehr, sehr, sehr schlechtes Geschäftsklima in den beiden Staaten New York und Delaware und in allen weiteren Staaten, die halt versuchen, solche politischen Mandate zu machen. Er geht halt auch darauf ein, dass die Staatsanwälte in den beiden Staaten halt auch während ihrer Wahl, die werden ja gewählt in Amerika auch, gesagt haben, okay, wenn wir gewählt werden, dann gehen wir gegen diese Person vor. Und das ist halt eine politische Art und Weise der Jurisprudenz, die in Amerika nicht unüblich ist, aber selbst für Rhinos wie Jeb Bush halt ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Jeb Bush, ernster. Achso, ja, den Artikel habe ich mir mitgebracht über die Bezahlkarte, falls ihr darüber reden wolltet, so was jetzt die Möglichkeiten sein könnten oder sollen. Und hier wird auch noch beschrieben, welche Firmen da ihre Finger drin haben und sich anbieten als Partner zur Umsetzung und mit den Sparkassen, dass sie auch das sich anbieten wollen und so weiter. Ich weiß nicht, es ist noch nicht so richtig klar, was die Leute damit machen können oder nicht können sollen. Die einen reden von diskriminierungsfreier Bezahlkarte, soll also ohne Einschränkung irgendwie sein. Nur wenn ich keine Einschränkungen einführen möchte, dann brauche ich auch eigentlich keine Karte einführen. Ne? Das ist irgendwie Quatsch. Also ich denke mal, dass zumindest die Versendung von Kohle ins Ausland und sowas, das wird da wohl alles nicht möglich sein. Ne? Vielleicht können die sich mit Bargeld abholen, um sich dann mal was zu kaufen außer der Reihe oder so. Aber ja, wie gesagt, zur Überweisung soll es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Ich weiß nicht, so ohne weiteres. Mit der Karte dann. Ja, weiß ich nicht. Hast du das mal gelesen, Chris? Kannst du irgendwas bemerkenswert noch? Also, ja, also die Frage bei der ganzen Sache ist halt immer, wie ist das System ausgestaltet? Ja, ich meine, es ist eine Prepaid-Karte, klar, deswegen ist es kein Konto, aber wenn es so ist, wie du es gerade gesagt hast, die Karte ist aufgeladen, die können zum Geldautomaten gehen, können das Bargeld abheben, dann ist es ja. Ja, das wird jetzt keine Einschränkung, ne? Eigentlich, ne? Ja, finde ich auch. Deswegen, diese ganze Ausgestaltungskriterien sind mir noch nicht so ganz klar. Und ich weiß halt auch, dass in der Diskussion vorher es halt darum ging, dass man mit dieser Bezahlkarte nur gewisse Warengruppen in Supermärkten einkaufen kann. Mhm. Aber dafür müssten halt die Warensysteme in den Supermärkten quasi angepasst werden, dass die an die Kassensignale gewisse Signale schicken, so hallo, wie es ja bei Zigaretten und Alkohol teilweise schon der Fall ist. Nur dann halt noch ein bisschen kleinteiliger. Und da müsste halt auch ein System auf Supermarktseite etabliert werden. Ja, die Firmen würden das wohl schon hinkriegen. Recht mal. Bindend, kann das für die Supermärkte sein, dass sie sowas verpflichtend machen müssen? Mhm. Weil es ja, ist ja eben noch nicht entschieden. Ne? Das ist ja klar, aber das ist ja kein Jugendschutz. Und deswegen, wenn diese Bezahlkarte jetzt kommt, ich habe ja meine Kritik daran schon geäußert, ne? Ich bin immer eher für Bargeld und so. Ja. Wenn man das aber auch wirklich so macht, dass es einfach nur so ein Feigenblatt ist, dann ist es einfach nur rausgeschmissenes Geld, um zu sagen, hier, wir tun was gegen böse, böse Sozialmittelabzocker. Man müsste am System selber anpacken. Ja, das steht halt noch nicht ganz fest. Ich meine, im System erstmal einschränken, das ist hier reines Rumdoktern an den Symptomen. Ja. Ich glaube, die Grünen haben irgendwie gesagt, dass sie das für eine Ländersache halten und das gar nicht irgendwie im Bundestag bereden wollten oder so. Und so gibt es da eben noch unterschiedliche, auf unterschiedlichen Ebenen wird das noch diskutiert, ist noch nicht ganz spruchreif. Nur wie gesagt, wenn sie da keinerlei Einschränkungen haben wollen, wie der Bürgermeister von Hannover das ja auch gesagt hat, dass das diskriminierungsfrei sein soll, dann können sie es auch lassen, ne? Das ist sparen, denke ich mal. Ja, und ja. Wir haben ja gerade erst die Zahlen gehört, dass im Hellfeld 4,35 Milliarden im Jahr in die Heimatländer gehen und da kann man sicher noch mal genauso viel draufrechnen fürs Dunkelfeld, weil da in dem Hellfeld sind nur größere Überweisungen drin. Und das kann ja nicht der Sinn von der Sozialhilfe sein. Die ist ja dazu da, damit du hier irgendwie am Leben teilnimmst und Teil der Gesellschaft wirst und nicht dazu da. Und auch gerade, man muss überlegen, was bedeutet das für die Motivation eines Landes, ihre Bürger zurückzugeben, wenn die jedes Jahr halt massig Devisen in das Land schaffen. Ja, ja. Aber dafür ist halt unsere soziale Sicherung nicht da. Also ich finde das mit der Karte gut. Ich war zwar gerade weg, ich weiß nicht, ob das schon genannt wurde, aber es ist ja schon alleine so, dass man sich diesen ganzen Auszahlungsprozess damit spart. Dann ist es ja auch schön, dass man die Leute im System drin hat, mit anderen Worten, dass die auch nicht einfach irgendwie woanders hingehen können und da sich nochmal den gleichen Kram irgendwie holen oder so. Und ja, das aber hat schon mehrere Vorteile. Und das sehe ich auch als Vorteil, aber wird das in der Praxis so gehandhabt? Ich meine, scheinbar schon. Ja, also mir wurde jetzt Fällen, im Bundestag, hat hier der Herr Audrich von den Grünen ganz stolz erzählt, dass das ja so super läuft in Hannover. Und ich hatte keine Ahnung davon, dass das jetzt hier schon eingeführt wurde, aber der Audrich hat gemeint. Ja gut, gemeint, aber wenn Hannover das sowieso sozusagen diskriminierungsfrei macht, dann ist das ja wirklich nur eine Debitkarte, nicht so eine Bezahlkarte, wo du halt also dann nur... Also sieht aus auf jeden Fall. Hm. Aber das heißt ja nicht, dass es auch trotzdem dasselbe ist. Ja, die Frage ist halt auch, wie viel man abheben kann oder so. Wenn man dann abheben kann, dann bringt man es zu Western Union und schickt es dann doch wieder nach Hause. Jemand im Chat meinte fehlt, 50 ja. Euro Taschengeld. Hm. Habe ich auch irgendwo gelesen, jo. Spiked. Ja. Schreibt hier, the nonsense of indigenous ways of knowing. Also der Unsinn, ja. den Eingeborenen irgendwie ihr Wissen mit der Wissenschaft gleichzustellen. Das ist ein ziemlich guter Artikel, finde ich, weil er das Problem auf den Kopf stellt, auch für jemanden, der nicht irgendwie Weltraumaffen guckt. Der versteht halt nicht, warum irgendwie die Linke aufgehört hat, weil früher war die Linke ja, die gesagt hat, hier Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Ja. Und man hat damit hier die zum Beispiel in letzter Zeit die Impfskeptiker bekämpft oder die Leute mit der flachen Erde oder Kreationisten, Astrologen, Homöopathen. Aber das scheint irgendwie verloren gegangen zu sein, seit man halt diese Idee hatte, dass dieses indigene Wissen halt so wichtig ist, dass man also guckt, was sagt der im Dschungel lebende hier Brasilianer dazu, was in Brasilien abgeht, würde er vielleicht bei einem Unwetter irgendwas machen, was vielleicht ein zivilisierter Mensch nicht macht, um sich zu schützen, irgendwelche Götter anrufen oder so, das dann aufzuzeichnen und das dann in die Bibliotheken zu stellen, direkt neben die meteorologischen Standardwerke und zu sagen, ja, aber ganz wichtig ist auch, dass wir hier ja, auf unsere Indigenen hören und hören, wie die mit dem Regen umgehen. Wir haben festgestellt, die schützen sich bei Regen vor dem Wasser. Das machen wir auch. Und dann gibt es da das Gegenargument, dass Wissenschaft an sich ja schon eine westliche kolonialistische Struktur sei, die überhaupt nur so wichtig in der Welt ist, weil es halt die weiße Vorherrschaft gab und gibt und so weiter und so fort. Aber ja, aber ich finde halt, wie gesagt, wie das dann hier erklärt wird für jemanden, der vielleicht noch nicht so drin ist im Thema, wirklich gut, weil er sagt halt, nee, Wissenschaft ist eben nicht ein weißes Konstrukt, sondern Wissenschaft ist einfach die Abwesenheit von solchen Einflüssen. Ja? Du kannst einen Labortest machen in Nairobi und du kannst einen Labortest machen in Berlin. Und wenn das der gleiche Mensch ist, wo das zur gleichen Zeit abgenommen wird, kannst du davon ausgehen, dass die Ergebnisse auch gleich sind. Ja? Es ist völlig egal, wer die Labormaschine bedient oder welche kulturellen Hintergrund der hat. Experimente unter gleichen Bedingungen werden gleiche. Das ist ja das Tolle an der Wissenschaft, dass sie eben halt um sich um Verifizierung und Falsifizierung dreht und eben nicht um Glaube. Ja? Dass man in der Nähe von Gletschern keine Hühnersuppe kochen soll, zum Beispiel. Hatten wir ja mal vor langer Zeit diese feministische... Ja, und der Mensch hat ja auch die Intelligenz, Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten, ohne auf verschiedenen Seiten stehen zu müssen eigentlich, ne? Ohne dass man sich direkt zu 100% mit irgendjemandem identifizieren müsste oder so. Sondern kann man halt trotzdem eine andere Perspektive auf Dinge werfen, speziell auf Wissenschaft. Ne? Und er sagt halt auch, der Autor hier, wenn wir jetzt morgen alles verlernt hätten und alles neu lernen müssten, würden wir halt bei fast allen Sachen wieder bei den gleichen Ergebnissen rauskommen. Weil das nun mal halt der Methodik geschuldet ist. Und nicht läuft noch zwei Geschlechter an, oder was? Am Ende findest du wieder nur zwei Geschlechter, ja. Und da musst du wieder so lange warten, bis du dekadent genug bist, halt irgendeinen Unsinn zu glauben. Ja. The suggestion that the gold standard of science is uniquely white or western is as ludicrous as it is racist. Ja, weil natürlich sagt es ja, wenn nur die Weißen irgendwie auf den ganzen Kram kommen konnten, was sagt das über die anderen Gruppen aus? Ja? Also haben wir eine besondere Begabung? Sind wir irgendwie, hä? Wer weiß, auch wie am Ende kommen dann wieder so Auswüchse dabei raus? So. Ja. Das ist die Bigotry of Low Expectations. Ne? Dass man also von Nicht-Weißen gar nicht erwartet, dass sie irgendwie wissenschaftliche Durchbrüche erzielen. Und sagt halt auch, ja, aber Wissenschaft irrt sich auch. Ne? Im Gegensatz zu Dogma. Dogma irrt sich nicht. Dogma sagt, am Gletscher keine Hühnersuppe kochen, sonst bist du selber schuld, wenn du von der Lawine erschlagen wirst. Oder so. Aber Wissenschaft kann sagen, okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja, da haben wir irgendwie beim Spinat das Komma falsch gesetzt für den Eisengehalt. Und da können wir jetzt irgendwie nach gewissenhaften Nachmessungen sagen, nee, Spinat ist gar nicht so eisenhaltig, wie wir immer behauptet haben. Aber wenn das Dogma sagt, ist Spinat, dann wirst du wie Popeye. Warum sollte das Dogma das ändern? Ich finde es einen guten Artikel. Auch für Leute, ja, wie gesagt, die vielleicht da erstmal reinkommen wollen in das Denken über diesen Bereich. Was braucht Neukölln? Weniger antimuslimischen Rassismus, glaube ich. Genau, ganz bestimmt weniger antimuslimischen Rassismus. Und deswegen haben die Grünen hier beschlossen, dass sie einen runden Tisch einrichten wollen, der den antimuslimischen Rassismus bekämpft. Grünen in Neukölln? Auch noch einer, ist denn da auch noch ein Nicht-Muslim bei wahrscheinlich? Ja, Sören Malte oder so. Also, ja. Welche Rolle spielt antimuslimischer Rassismus in Neukölln? Das wisst ihr garantiert ganz bestimmt genau. Mhm. Ja. Wie tritt er zutage? Und was kann dagegen getan werden? Ganz wichtig. Erstes Problem. Wir haben uns erfolgreich für die Einrichtung eines runden Tisches eingesetzt, der diese Fragen auf den Grund gehen und Gegenstrategien entwickeln soll. Nieder mit dem antimuslimischen Rassismus. Dem größten Problem in Neukölln. Beschluss zum runden Tisch, um was anderes zu beschließen. Ne? Oh. Ja, beschließen ist immer gut. Ne? Ja, kommen wir zu Jim Knopf. Ja, das Thema hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Da war die Situation noch ein bisschen anders. Ja, und zwar Jim Knopf, ja, Kinderliteratur ist jetzt nichts, womit ich persönlich aufgewachsen bin. Ist mir natürlich ein Begriff gewesen, aber für viele Leute, ja, halt Kindheitserinnerungen richtig und wichtig. Man sieht hier schon auf dem Bild, es wurde optisch ein bisschen verändert. Ja, er hat zum Beispiel keine Pfeife mehr im Mund und auch andere optische Eigenschaften wurden ein bisschen verbessert. Aber steigen wir doch einfach mal ein. Was ist denn vor ein paar Jahren passiert? Vor ein paar Jahren gab es schon mal eine Aktion, dass halt gesagt wurde, ah Gott, Jim Knopf, da kommt ja das Wort mit N vor. Das geht gar nicht. Aber eine Jubiläumsausgabe ist rausgekommen, da hat man schon gesagt, schwierig mit der Sprache. Das war übrigens im Jahr 2014, sind wir wieder da. Und jetzt wird nochmal eine neue Edition rausgebracht und da wird jetzt drauf eingegangen. Früher hieß es, also die Argumentation war, es kommt nur in einer Szene vor, die wiederum dazu dient, der Figur des Herrn Ärmel als Besserwisser darzustellen. Also quasi das Entschuldigung, blödes Telefon. Das ist einfach Schlechtes, sowas zu sagen. Man sollte es nicht sagen. Das war eigentlich die Aussage in dem Buch. Und dann gibt es ja auch den Scheinriese Turtur. Der hat eine dezidiert antirassistische Rede gehalten. Warum soll man nicht schwarz sein? Aber so denken leider die meisten Menschen nicht. Wenn sie selber zum Beispiel weiß sind, dann sind sie überzeugt, nur ihre Farbe wäre richtig und haben etwas dagegen, wenn jemand schwarz ist. So. Auf jeden Fall Das waren die Argumente, die ausgereicht haben, das damals einfach nicht zu ändern, weil man gesagt hat, wir wollen das erhalten und es ist Geschichte. Aber jetzt haben die Rechteinhaber gesagt, okay, aus dem Indianerjungen wird eine neue Ausgabe, jetzt einfach der Junge aus Jims schwarze Backe, lediglich Jims Backe. Aus dem Eskimo-Kind, böse, das Inuit-Kind, Mandelaugen gibt es keine mehr, auch keine gelben Köpfe. Und das Waschen findet Jim jetzt einfach nur noch überflüssig. In der alten Ausgabe lautete letztere Passage so, das Waschen fand er besonders überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht. Unter anderem bemüht man sich an manchen Stellen um eine geschlechtsneutrale Ansprache und verzichtet auf Geschlechterstereotypen oder einen Begriff wie reinrassig. Das sei nach reiflicher Überlegung und in Abstimmung mit Michael Endes Erben geschehen. Wir sind sicher, damit ganz im Sinne von Michael Ende, der bekanntermaßen weltoffen, respektvoll und immer für die Kinder war, zu handeln. Ja, die Helden der Moderne. Ich würde sagen, es nimmt nie ein Ende, aber gut. Ich habe immer das Gefühl, ich habe es hier mit den grauen Herren zu tun, um bei Ende zu bleiben. Also, ja, genau, die grauen. Was noch alles? Ich meine, Indianerjunge. Und der wird ja einfach zu Junge, also nehme ich ihm das weg, dass er ein Native American ist oder was? Oder? Ja, indigene Identität gelöscht. Und reinrassig, worauf bezieht sich das? Auf einen Hund? Darf man das nicht mehr sagen? Ein reinrassiger Hund? Oder bezieht sich das auf Menschen? Ach Gott, echt. Ja, aber wie gesagt, vor allem bemerkenswert, weil das war jetzt quasi der zweite Anlauf. Beim den ersten Anlauf, der hat noch nicht geklappt. Tja, 10 Jahre machen anscheinend schon Unterschied. Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen denen hier und den Leuten, die die Buddha-Statuen gesprengt haben? Wo ist der fucking Unterschied? Ich meine, okay, hier gibt es wenigstens noch Kopien von dem Buch, die dann von Familien wahrscheinlich gehütet werden. Ohne N-Wort und stereotype Beschreibung, ihr fuscht in einem Kunstwerk rum, auch wenn es nur ein Kinderbuch ist. Kann man denen nicht die Lizenz entziehen oder so, das drücken zu dürfen? Oh ja, die Erben haben gesagt, das ist in Ordnung. Ach so, ich meine, ja, der Typ, der Enkel von Tolkien hat auch gesagt, Ringe der Macht hat ihm gefallen. Das hilft halt nichts. Lass doch einfach generell die Finger von Kultur. Weil. Das geht aber nicht, dann wären es doch nur noch Marxisten. Hm. Schon Kulturmarxisten, ja. Ach ja, ein schönes Thema. Kinder spüren genau, wenn Themen tabuisiert werden. Muss man schon mit 5-Jährigen über Gerechtigkeit, Rassismus und Gendervielfalt sprechen? Nina Kulrich von der Randale Zentrale in Hamburg sagt, auf jeden Fall. Ja, Artikel schon der Paywall natürlich im Archiv, wie immer. Für euch lesbar und die Randale Zentrale, Wahnsinn. Ja, also was machen die? Das ist im Endeffekt ein ja, mit öffentlichen Geldern unterstütztes Projekt, das Werkstatt für internationale Kultur und Politik ist das. Und die machen diese Veranstaltungsreihe politisch aktiv mit Kindern. Und die haben das Interview mit der Dame, die das alles mal so ein bisschen erzählt und einfach mal so ein paar Zitate hier raus. Warum machen wir das Ganze so? Die Kinder und Eltern fehlen bei den Demos oder Diskussionsrunden und ihre Perspektiven fehlen in den politischen Debatten. Also wenn Mütter ihre Kinder bekommen, dann kümmern die sich um die Kinder und sind nicht mehr politisch aktiv und das kann ja nicht sein. Deswegen müssen wir die politisch wieder aktivieren. Ich dachte, wir haben Kinder an der Macht. Wieso fehlt da die Perspektive? Ja, also ich meine, die Kinder sollen auch politisch gebildet werden. Ja, aber der Fokus liegt schon bei den Erwachsenen. Muss man dazu auch schon sagen. Ja, es ist jetzt, die 5-Jährigen werden schon mit diesen politischen Sachen konfrontiert, ja. Auf spielerische Art und Weise natürlich. Aber es gibt auch eine Krabbelgruppe, kommen wir gleich zu, da geht es wirklich nur um die Eltern, aber trotzdem. Beim letzten Workshop zum Thema Rassismus war beispielsweise eine schwarze Kinderbuchautorin zu Gast und wir haben eine interaktive Lesung veranstaltet. Da war es übrigens so, dass Leute, die selber von sich gesagt haben, wir und unsere Kinder haben rassistische Erfahrungen erlebt, die durften sich da quasi priorisiert anmelden. People of Color durften sich auch priorisiert anmelden und hinterher durften sich nur alle anderen melden. Und das fand sie ganz toll, dieses Konzept, weil dann waren endlich auch wirklich nur die betroffenen Gruppen vor Ort und hatten quasi einen sicheren Raum, in dem sie über ihre Erfahrungen auch wirklich sich austauschen konnten. Ja, Segregation oder was? Nee. Das war dieser letzte Workshop. Und dann gibt es auch andere Workshops, zum Beispiel mit Expertinnen des Vereins We Are, die sich auf frühkindliche antirassistische Bildung spezialisiert haben, um mit uns diskriminierungssensible Kostüme zu basteln. Das habe ich mir mal aufgehoben für einen anderen Stream, dass ich mir die nochmal angucke. We Are hört sich auch schlimm an, aber irgendwie auch lustig. Ich weiß nicht. Ja, Borg, oder wie? Rassismus, Gendergerechtigkeit, Klimakatastrophe. Ist es nötig, solche schwierigen Themen schon mit Kindern zu besprechen? Ganz klar, ja. Ich kenne die Gegenargumente. Achtung, Strohmann, dass man den Kindern Angst machen könnte oder sie überfordere. Ich würde eher sagen, dass man sie halt politisch indoktriniert. Aber egal. Aber viele Kinder kommen mit diesen Themen von selbst in Kontakt. Ja. Wenn sie selbst rassistisch oder sexistisch behandelt werden, trauen sie sich nicht, das zu sagen. Wie kann man Kindern das Thema Gendergerechtigkeit vermitteln? Ich würde bei den Fragen und Beispielen ansetzen, die Kinder selbst mitbringen. So mache ich es auch bei meinen eigenen Kindern. Das funktioniert gut. Kein Beispiel. So. Jetzt kommt ein Beispiel. Ein Beispiel sind Kinderbücher. In den meisten Geschichten, auch denen, die neu erscheinen, überwiegen immer noch sehr binäre und geschlechtsstereotypische Darstellungen. Weiblich markierte Figuren sind viel eingeschränkter in ihren Möglichkeiten als die männlich gelesenen Helden und Vorbilder. Sie erleben weniger Abenteuer, handeln und sprechen weniger. Ich meine, gut, dass wir Disney haben. Die sind ja gerade dabei, das irgendwie so ein bisschen, aber die haben noch nicht genug Kinderbücher, glaube ich, produziert. Ja, also das jetzt als Beispiel, wo Kinder quasi, ne, also es ging Gendergerechtigkeit, betrifft nicht nur Mädchen und Jungen, sondern auch nicht-binäre und Transgender-Personen kommen die Kinder dann noch mit. Und als Beispiel dafür war, ja, Kinderbücher. Ja, irgendwie nicht, ne? In der ersten Radarzentrale ging es um kritisches Erwachsensein. Was meinen Sie damit? Ah, sehr schön. Das Fachwort dazu ist Adultismus. Wie gesagt, es richtet sich auch an die Eltern. Gemeint ist damit, dass wir als Erwachsene oft von oben herab mit Kindern sprechen. Dabei fallen dann Sätze wie, du nervst schon wieder, nie hörst du mir zu, beeil dich oder setz deine Mütze auf. Ich meine, das sind ehrlich gesagt auch Erziehung, Sachen, die vielleicht in manchen Beziehungen zueinander gesagt werden, aber gut. Oft sind es Befehle, die wir erteilen, weil wir Erwachsene es uns einfach machen wollen. Und nicht anerkennen, dass Kinder vieles schon selbst entscheiden können. Wir tun so, als wüssten wir als Erwachsene in jedem Moment besser Bescheid. Ne? Weil Kinder werden ja geboren und haben ein enzyklopädisches Wissen. Eigentlich müssen sie gar nicht in die Schule gehen. Eigentlich sollten die Babys schon die Eltern erziehen. Ne? Oder? Oder wie soll ich das verstehen? Ja, Kinder fühlen sich oft missverstanden, wenn Erwachsene schimpfen, weil etwas schiefgelaufen ist. Sie versuchen, sich zu verteidigen. Aber ich wollte doch nur. Für Kinder ist es wichtig, wie sie etwas gemeint haben. Wenn für die Erwachsenen nur das Missgeschick zählt, kommt ihnen das unfair vor. Also das ist übrigens Adultismus. Ja, aber so, was war noch interessant? Was soll man denn den ganzen Unsinn von den Kindern dann ernst nehmen oder was? Ja. Also wie gesagt, es geht halt, ja, man muss die Kinder... Ja, kann man ja machen, aber man muss sie aber die Wahrheit dann auch aufklären oder so. Es geht halt um die Eltern. Die Eltern müssen indoktriniert werden und die müssen politisch aktiv gehalten werden und so weiter und so fort. Ja. So. Ja, und übrigens, dieses Thema hatten wir schon mal. Ein Beispiel, was in dieser Antirassismus-Runde mit den Kindern besprochen wurde, ist das Kinderbuch von der Autorin Diane Kodua. Wenn meine Haare sprechen könnten, erinnert euch noch daran, dabei geht es um das Mädchen Akoma, das erlebt, wie er eine fremde, erwachsene Person ungefragt in die Haare fasst. Ne? Zweimal lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung, bitte. Dann ist, ja, also das ist so viel aus dem Interview, die finden das alles ganz toll. Und dann habe ich mir auch nochmal die Webseite von dieser Aktion angeguckt. Und ja, können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Hat auch ein bisschen Comedy-Aspekt, ne? Politisch aktiv mit Kindern. Ja, das wäre dann im nächsten Tab. Ja, politisch aktiv mit Kindern. Das erkläre ich dir, wenn du älter bist. Oder ich engagiere mich wieder politisch, wenn die Kinder größer sind. Schon mal gehört? Wir finden, Politik ist für alle da. Und vor allem, Politik braucht Kinder. Und Politik braucht all die Menschen, die für Kinder sorgen. Sind die Abtreibungsgegner? Spontaner Gedanke. Menschen, die Kinder betreuen, haben häufig wenig Zeit und Kraft, um sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. In modernen Leistungsgesellschaften wie der unseren wird so viel über die Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Kinderbetreuung gesprochen. Doch was ist mit der Vereinbarkeit von politischem Engagement und Sorgeverantwortung? Mhm. Oh also Gott, nicht was sehe ich an der Seite? Care und Gender in der sozial-ökologischen Transformation. Ja. Work-Life-Kultur-Marxismus-Balance, irgendwie so. Politisch aktiv sein, das ist vielen Erwachsenen erst wieder möglich, wenn die Kinder größer werden. Zu anderen Zeiten in Deutschland, sowie aktuell in anderen Regionen der Welt, war und ist es viel selbstverständlicher, dass Kinder zu politischen Veranstaltungen mitgebracht werden. Ich dachte, das ist schlecht. Ich dachte, das machen nur die Bösen. Egal. Wir finden, dass Kinder noch viel zu selten am Rande von Plenar spielen, geschweige denn Plenarsälen, soll das wohl heißen, geschweige denn eingebunden werden in Partizipations- und Entscheidungsprozesse. Wir wollen mit unserem Projekt einen Beitrag leisten, Kindern und Menschen mit Betreuungsverantwortung einen Raum für gemeinsames Lernen und politisches Aktivsein. Wie so ein Plenarspiel vom Kind, haben wir doch gerade erst gesehen, oder nicht? War das dieser Helge, oder nicht? War das nicht ein Kind? Tja. Ich weiß nicht. Ja, grundsätzlich ist es uns ein wichtiges Anliegen, bei unseren Veranstaltungen für ein diskriminierungssensibles Miteinander zu sorgen. Am besten mit allen Anwesenden gemeinsam. Den Satz lese ich vor, weil der sich bei den Veranstaltungen noch ein bisschen anders anhört. So, dann haben wir die eine Veranstaltung, über die es jetzt gerade auch ging. Randalezentrale mit Kindern über Rassismus sprechen. Ne? Genau. Da sieht man auch direkt zur Anmeldung, bevorzugte Anmeldung für schwarze Kinder und Kinder of Color bis zum 19.11. Nach dem 19.11. ist die Anmeldung für alle Interessierten geöffnet. Okay. Also für alle nicht POC. Ja, wenn meine Haare sprechen könnten, das Buch, habe ich ja gesagt, Kinder erleben Ausgrenzung und Ungerechtigkeiten von klein auf. Auch erlernen sie früh Vorurteile und verletzende Sprache. Was kann Kinder, die rassistische Diskriminierung erfahren, schützen und stärken? Wie können Kinder, die mit weißen Privilegien geboren sind, rassismuskritisch aufwachsen? Das sind die ganz großen Fragen, denen wir uns im Kleinen annähern wollen, indem wir über die Geschichte von Akoma, aber auch die Fragen und Erwartungen sprechen, die Kinder aus ihrem eigenen Alltag mitbringen. Ja, es gibt Kuschel-, Lese-, Spiel- und Krabbelecken, einen Wickeltisch, die Möglichkeit, Wasser abzukochen, sowie kostenlose Snacks und Getränke. Und jetzt wichtigster Satz. Die VeranstalterInnen behalten sich vor, Personen mit rassistischen oder anderweitig menschenverachtenden oder diskriminierenden Äußerungen von der Veranstaltung auszuschließen. Das kann doch gar nicht sein, die haben doch nur POC. Die können doch gar keine rassistischen Äußerungen machen, oder? Aber was bin ich interessiert? Ich hab's nicht so ganz verstanden, ja. Mhm. Und ja, das war halt die mit Kindern über Rassismus sprechen, aber da gibt's noch eine Stufe drüber. Und zwar, das ist dann im nächsten Tab. Das ist die politische Krabbelgruppe. Ja, man muss sie rankriegen, wenn sie noch ganz jung sind. Sagten schon die Guten. Ja, hier wollen wir spielen und Kontakte knüpfen, uns aber auch inhaltlich und alltagsbezogen mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit beschäftigen. Zum Beispiel werden wir uns zur ungleichen Verteilung von Sorgearbeit weltweit informieren, aber auch unsere Arbeitsteilung am eigenen Wickeltisch reflektieren. Ja, auch über die Möglichkeiten und Herausforderungen, uns im Leben mit Kindern gesellschaftspolitisch zu engagieren, wollen wir uns austauschen und gegenseitig unterstützen. Ja, die politische Krabbelgruppe. Also hier, die haben hier nicht die Hybris, die bei der anderen Gruppe haben, dass man mit Fünfjährigen über irgendwelche politischen Themen redet. Hier geht es wirklich nur um die Eltern. Noch. Jo. Achso, ich dachte, die bringen denen jetzt bei, dass sie mit dem mit dem Geschäft noch warten, bis die Mutter aus dem Haus ist oder so, ob die Care-Arbeit gleich verteilt wird. Ja. Sie lernen lediglich, dass man beim Betreuen von Kindern nicht auch immer so Brabbellaute machen muss, sondern auch normal reden kann. Wir werden am 8. empfehlen, sowieso den Besuch eines Waldkindergartens. Ja, also Beispiele, die auch bei den politischen, mit den älteren Kindern gemacht werden, ist, ich hatte mir da ein paar Sachen gemacht, kann mich nicht an alles erinnern, es war alles sehr versteckt hier, da habe ich nichts Vernünftiges gefunden, was man noch präsentieren kann, aber beispielsweise, ihr kennt ja das Spiel Reise nach, oh, darf man das noch sagen, Jerusalem? Aber ihr kennt ja das Spiel, ne? Jede Runde wird ein Stuhl weggenommen. Und das Spiel halt so umgestellt, dass ja, im Endeffekt jeder kriegt einen Stuhl. Und das Ziel des Spiels und wie funktionieren bestimmte Wirtschaftssachen und ist es denn überhaupt gerecht, dass es sowas wie Privateigentum gibt? Wir reden über 5-jährige Kinder. Ist es nicht besser zu teilen und so? Ne? Aber da wird den Kindern Kommunismus beigebracht. Sehr schön, sehr schön. Ja, da wird einem richtig warm ums Herz. Ja. Die Eltern auch, die können sich auch freuen. Ja, mit Kindern wird so einiger Schindluder getrieben. Und hier gab es wieder einen Bericht von der Kentler-Gruppe. Missbrauchnetzwerk, das Kentler-Missbrauchnetzwerk, um es kurz zu sagen, das war im Endeffekt ein Netzwerk von Leuten in verschiedenen Ebenen, die was mit Jugendämtern und mit Pflegekindern und sowas zu tun haben. Schulen, Heime, Ärzte, Gutachter, Psychologen. NGOs, ja, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass pädophile Kinder zugewiesen bekommen haben, die teilweise sogar noch gerechtfertigt damit, dass da sie pädosexuelle Neigungen hätten, dass sie besser geeignet wären, sich um die Kinder zu kümmern, weil sie ja liebevoller zu den Kindern wären. Amtsmitarbeiter, die halt dann mit Schützlingen in den Urlaub gefahren sind, nicht mal die Pflegeeltern, so normale Sachen, wo natürlich nie was passiert ist. Ja, nur das natürlich, was passiert ist. Ne? Die Kinder wurden halt missbraucht, auch teilweise nachweislich. Der einzige Grund, warum der Kentler selber nicht verurteilt wurde, ist, weil ihm nichts nachgewiesen werden konnte, was noch nicht verjährt war. Ja, 2008 ist er ja schon gestorben, aber sein Wirken in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe wirkt halt noch nach. Aber es war halt nicht nur die Berliner Kinder- und Jugendhilfe, ne? Göttingen, Berlin, Tübingen, Lüneburg, Hannover, Heppenheim, nur ein paar kleinere Städte auch, die hatten halt in Göttingen an der Universität, hatten die sowas wie eine Kaderschmiede, also ich paraphrasiere das jetzt, ne, wo halt Leute, die ähnliche Neigungen hatten, halt Pädagogik oder Sozialwissenschaften oder sowas dann halt ausgebildet wurden und dann halt in den Apparat gewechselt haben. Ja, das wirkt im Endeffekt, um es kurz zu sagen, das Netzwerk besteht bis heute. Es gibt noch sehr viel Aufarbeitungsbedarf. Diese wissenschaftliche Aufarbeitung findet halt von dieser Universität Hildesheim statt. Da wurden jetzt die öffentlichen Mittel quasi gestrichen, ja, dass die halt weitermachen werden, aber das wird jetzt nicht mehr öffentlich gefördert von der Stadt Berlin. Unter anderem mit dem Argument, dass es ja nicht nur auf Berlin beschränkt sei. Tolles Argument. Ja, wie gesagt, Kindeswohlgefährdung in öffentlicher und fachlicher sowie fachwissenschaftlicher Verantwortung. Verdeckung und Immunisierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Muster des Machtmissbrauchs fachwissenschaftlicher Netzwerke. Also nochmal, da gibt es halt NGOs, die hier teilweise auch im Bericht genannt werden, die halt weiterhin aktiv sind, wo man halt im Endeffekt davon ausgehen kann, dass dieses System weiterhin besteht. Bei der Aufarbeitung werden denen immer wieder, ja, teilweise mauern die Behörden, wenn es um Auskunftsanfragen und sowas geht, ja, und im Endeffekt ist die ganze Sache so ein ekelhafter Skandal, der eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, viel stärker aufgearbeitet werden müsste, aber ja, es wird wenigstens drüber berichtet, weil dieser Fall, der ist auch so krass. Ja, das, ne, es ist im Endeffekt der Worst-Case-Szenario für alle Beteiligten, dieser Fall. Ne, staatlich gedeckter, institutionalisierte Unterwanderung von Päderasten. Ne, und das Netzwerk ist halt weiterhin aktiv. Tja. Ja, für den Missbraucher ist es doch nicht so eine schlechte Situation, oder? Für die Missbrauchenden ist es keine schlechte Situation, oder was hast du gesagt? Ja, das meinte ich, richtig. Ja klar, die können sich weiterhin decken. Ne, und sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden oder sowas, aber halt die Hinweise, dass es halt weiter noch läuft, sind halt noch da und es wird halt nicht ordentlich geahndet. Ne, also, naja, also von Amtsseite kann es ja wohl nicht mehr weiterlaufen. Der Punkt ist der, es sind Personen, die halt damals in diesem Netzwerk involviert waren und mit diesen Vereinen in Göttingen und sowas groß geworden sind, sind teilweise halt auch noch in der Verwaltung. Denen konnte halt vielleicht nichts nachgewiesen werden, aber ja. Ja. Zu den sich stützenden und schützenden weiterhin bestehenden Netzwerk gehören nicht nur Menschen aus der Berliner Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch Beteiligte aus Hochschulen, Forschungsinstituten, Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen sowie der evangelischen Kirche. Ne? Ja, unter anderem ein immer wieder vorgebrachtes Argument zur Vertuschung werden Vorfälle sexualisierter Gewalt laut dem Forscherteam als Einzelfälle bezeichnet oder in einem gewissen Zeitgeist gestellt, im Sinne von, das war damals so. Mhm. Ja. Und ja, das Problem ist, was auch bemängelt wird in dem Bericht, die Curriculum von den Pädagogikstudien, da steht jetzt nicht drin, dass es gut ist, wenn Pädophile Pflegeeltern werden, weil die liebevoller zu Kindern sind, aber ein konkreter Zusammenhang, was sexuelle Gewalt begünstige, wie Täterstrategien funktionieren und welche Signale Kinder aussenden könnten, muss Teil des pädagogischen Curriculums werden, was es derzeit nicht ist. Fand ich noch einen interessanten Hinweis. Also quasi aus dem Curriculum werden nicht die Hinweise gelehrt, wie kann man erkennen, dass ein Kind sexuell missbraucht wird. Ernsthaft? Wenn das so ist, ist das schon ziemlich krass. Na, erkennen ist vielleicht schwierig, aber es gibt schon ein paar wichtige Hinweise, glaube ich schon. Ja. Tja. Falsche Väter. Kommen zu anderen falschen Vätern. Ausnutzen des Sozialsystems. Und das ist mal unter einem Gesichtspunkt, also dieser Artikel von Fethullah Gelani, der ist schon wieder ein Jahr alt. Ich hatte da auch überhaupt gar nichts mehr mitbekommen. Aber jetzt hier für Frau Lemke, da reicht es auch schon. Weil das sind ja diese beschissenen Väter hier, die unser Übel sind. Da können wir ja mal wieder ein bisschen draufhauen. Und deswegen können wir ja auch mal Ausnutzen vom Sozialsystem problematisieren, was ja ansonsten nicht geht. Naja gut, das ist ja kein Vater in dem Sinne. Ist es nicht in dem Sinne. Aber das ist doch trotzdem die Herangehensweise. Das ist doch trotzdem dieses Ding von wegen so, ja, hier, die scheiß Typen halt. Also glaube ich schon, dass das unter diesem Gesichtspunkt halt mal wieder in Ordnung ist. Weil es sind ja Leute von hier und auch noch Männer, die da irgendwas falsch machen. Dann geht das doch. Also es schwingt ein bisschen mit, das finde ich auch, ne, diese Anklage. Aber eigentlich ist das Thema ein anderes, finde ich. Nämlich, dass eben Sozialgeld oder Sozialbetrug. Ja klar, das Thema ist auch ein anderes, aber stellst du aber diese ganzen anderen Sachen, das ist doch rechts, das ist doch Populismus, wenn man über Sozialbetrug redet. Haben den Leute noch nicht gemerkt, dass das alles überhaupt gar nicht stimmt? Die bezahlen doch die Rente und so weiter und so fort, normalerweise ja immer. Hier die Leute, die jetzt hier von den falschen Vätern ins Land gebracht worden sind, die bezahlen nicht unsere Rente, oder wie? Ja, ich meine, wenn man die Vaterschaft so definiert, dass das eben alles, dass da keine Beweise oder so für nötig sind. Das soziales Konstrukt, ja. Wo früher die Leute immer abgehauen sind, dann ist das eben das so. Von mir bedeutet doch eh nichts. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt das Problem von diesen Leuten? Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Hallo, Border, No Nation. Ein wunderbar fürs Rentensystem. Ein Vater, 24 Kinder, perfekte Alterspyramide. Das Rentensystem ist gerettet. Sorry, der war jetzt böse, aber hallo. Wieso böse? Das ist doch wahr. Also ich meine, hallo? Ist doch alles bestens. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist doch wunderbar. Kriegen die dann auch alle Karten? Alle Bezahlkarten. Damit wird das Problem gelöst. Die kriegen wahrscheinlich noch mehr als nur Bezahlkarten. Ich meine, es ist scheinbar so, dass der deutsche Staat so ein Anrecht auf die Kinder erheben möchte. Dass das irgendwie so wichtig ist, dass er alles andere mitbezahlt oder so. Das scheint ihm irgendwie wichtig zu sein, dass die dann direkt, wenn die hier geboren werden, noch hier ein Aufenthaltsrecht und so weiter haben. Ja, die wurden ja dann hier nicht geboren, denke ich mal. Sondern die stammen nur ab von Deutschen, angeblich. Achso, ja, stimmt, der eine war Deutsch, ja, genau. Ja, stimmt, der hat einen deutschen Pass. Ne? Ja. Ja, okay. Die Mütter bekommen Aufenthaltstitel und Sozialleistungen. Ja, ist ja auch, genau, das ist doch Fake News bestimmt. Ich meine, Frauen, und, die irgendwie sich, und dann kommt der Familiennachzug hinterher und so weiter, dann macht der eine Typ aus 24 Ankerkindern 160 Personen, die irgendwie Geld kriegen. So war es doch, glaube ich, in dem Bericht. Und das kostet dann keine Ahnung wie viel. 1,5 Millionen im Jahr oder sowas, ne? Ja, super. Ja. Ja, und das ist sicher nicht es ist zwar ein seltener Fall, aber eben kein Einzelfall, haben sie ja auch beschrieben irgendwo. In anderen Städten. Ach was, das geht jetzt auch plötzlich. Wo ist denn da der Faktencheck? Ist nicht nur bei uns. Faktencheck, dass das doch nur ein kleiner Bruchteil Prozent ist von den Leuten. Wo ist denn da Faktencheck falsch? Das sind ja Volksverfetzer-Fragen, ob er nicht noch einen schönen Strohmann hat für das Thema. Aber muss ja nicht, weil es sind ja deutsche Männer, die was falsch machen. Da können wir ja mal draufhauen, das geht ja. Ja, das heißt, was falsch machen, sie erkennen Vaterschaften an. Sie sind, zeigen sich verantwortlich, das ist ja nichts Falsches, ich bitte dich. Ne? Sie sagen, hier, da bin ich verantwortlich, bitte bin ich verantwortlich, bitte lieber Staat. Die rechtlichen Konsequenzen, gib mir Geld. Ich finde es hammerhart. Ich finde es hammerhart. Auch, dass diese Begrifflichkeiten so weit schon eingezogen sind, daran merkt man doch, dass das irgendwie ja auch so ein bisschen gängige Praxis zu sein scheint, oder so Ankerkinder oder so, wieso bezeichnet man denn sowas? Ja, das kenne ich aus dem Englischsprachigen. Wenn das nicht ein übliches Problem ist oder so. Ne? Das war doch, wo sie im Amerika immer meinen, dass, weil die haben das ja da wirklich mit dem Geburt im Land-Ding, so von wegen, du reist illegal ein, kriegst ein Kind, das Kind ist dann Amerikaner und damit ist es dann Ankerkind und dann können sie dich nicht mehr abschieben. Ja. Daher kenne ich das mit dem Ankerkind. Das ist aber schon irgendwie ja, seit der Bush-Zeit, glaube ich, das haben sie das schon irgendwie gemeint. Ja, und apropos Einzelfälle, hier die Amadeo-Antoni-Stiftung für Verschwörung in der Gesellschaft hat hier mal wieder eine schöne Verschwörungsbroschüre rausgegeben, dass hier die große antifeministische Verschwörung lauert, schon irgendwie im November letzten Jahres. Aber diese Woche hat uns einer darauf hingewiesen. Antifeminismus. Ja, und das ist hier das alles Verschwörungstheorie. Antifeminismus und Frauen, das als zentrale Ideologie im gewaltbereiten Rechtsextremismus. Drunter geht nicht. Und täglich gibt es einen Einzelfall. Drunter geht nicht, weil es hängt ja alles zusammen. Ne? Das hängt ja alles zusammen. Es ist eine Verschwörung, Leute. Macht auch Jungs, Spaß. Das sind doch jetzt bestimmte Gruppenvergewaltigungen gemeint, oder? Täglich sind das Einzelfälle oder nicht wie? Gemeint. Also nicht gemeint. Jeden dritten Tag, ja. Sehr das schön. Sexistische Gewalt der extremen Rechten. Was ist das? Skinheads, die irgendwie Frauen nachrufen, dass sie dick sind oder was? Das naja, Mann zwei Geschlechter. Zwei Wille des Weibes Willigkeit. Ja. Kenne ich auch. Viele Leute, bei denen das steht, das ist noch über der Tür. Ja, da kommen wir gleich noch zu dem Thema mit dem Sexkaufverbot. Das passt auch gut in dieses Schema. Dunkelfeld, ja, aber ihr wisst das alles. Ihr wisst alles Bescheid. Biologisierende, homogenisierende Essentialisierung. Es gibt etwas spezifisch Weibliches bzw. Männliches, das alle Frauen und Männer bzw. gemeinsam haben. Gibt's doch alles gar nicht. Und wer was anderes behauptet, ist ein Rechtsextremist. Hier stehen so Wörter, die ich nicht verstehe. Weiblich beziehungsweise männlich. Also ich kenne nur weiblich und männlich gelesen. Sind Konstrukte, ja. Ja, ich meine, wenn es das nicht gibt, dann brauche ich mich ja auch nicht dahin zu entscheiden oder so, oder? Dann ist ja auch nichts. Ich hoffe, wenn die hier wirklich zu den Beispielen kommen, dass sie auch wirklich alle Täter gefragt haben, ob die sich auch wirklich als Mann identifizieren. Ne? Also den Nachweis hätte ich Kategorie 1, Gewalt gegen politische Gegnerinnen. Geht natürlich nur von Rechten aus. Natürlich. Kategorie 2, Gewalt gegen Frauen, deren Sexualität als abweichend verstanden wird. Alles beide, Ehrenmorde. Kategorie 3, sogenannte Beziehungstaten als Ausdruck sexistischer Elemente der Welt, des Weltbildes rechtsextremistischer Täter. Es ist eine Verschwörung, Leute. Alles hängt miteinander zusammen. Beziehungstaten sind eine Verschwörung um Rechte. Eifersucht auch nur von Rechten, das finde ich ja gut. Oh. Ja, es gibt ja auch diese Ehrenmorde, wo die nationale Ehre verletzt wird. Ne? Was? Ja, ja. Soll es auch geben. Ja. Sexistische Rechte, Gewalt mit intersektionaler Dimension. Aha. Das ist einfach eine Verschwörung gegen die Schwarzen. Ja, erklärungsbedürftig. Wacht sein, auf, Schlafschafe. Gegen schwule Schwarze oder so. Das gibt's ja nicht. Gewalt effeminierte Männlichkeiten. Ja. Was ist das? Das hat hier wahrscheinlich der Dingens geschrieben. Der Akif Pirinci, ne? Nee. Nee, der... Ach Mensch, dieser komische Soziologe, der letztens bei Thilo Jung Quent saß und irgendwas von Batterien und Red Bull der Camper. Hat. Camper, ja. Ja, gut möglich. Misogynie. Was lange Zeit nicht genug im Blick war, ist Misogynie. Nee, da redet ihr nie drüber. Kein einziges Mal. Das ist nicht euer Lieblingsspielzeug. Ganze. Und Welterklärungs... Gut. Wenn man jetzt hier, wie heißt das Ding... Weltformel, nee, kein bisschen. Wenn man jetzt von Femiziden redet, redet man natürlich nicht direkt von Misogynie. Ne? Aber ich glaube, es ist schon ziemlich was Ähnliches. Gehen wir mal direkt zum Ende. Welche Literatur haben wir doch bestimmt da Selbstreferenzen, oder? Literaturverzeichnis, Mehrquellen. Oh, guck mal, hier sind viel Mehrquellen. Uiuiuiui. Helen Kositzer. Erik irgendwas. Sophie Leibniz, Brittany Pettibone, Jung weiblich rechts, Schnellroder Verlag. Ja, das ist doch, also wenn das nicht das alles beweist, dass die Männer ihre Frauen schlagen wegen Rechtsextremismus. Ach, guck mal, Andreas Zick. Wurde da auch über Refeminisation geredet auf dem Geheimtreffen zu dem Buch von der Kositzer. Stimmt. Und die hat doch bestimmt auch auf Veronika mitgewirkt, oder? Die Ferris. Haben die auch eine Einzelfallkarte gemacht? Nee, keine Veronika. Ist dir auch schon Ungnade gefallen, oder was? Oh je. Ach ja, die Feminismus-Melden.de. Genau, das mussten sie hier wahrscheinlich nochmal wieder mit rechtfertigen, dass sie ihre Stelle. Und täglich gibt es einen Einzelfall, ja. In Germany. Femicide. Hat die nicht gerade gesagt, jeden Tag? Da steht aber alle drei Tage. Was stimmt denn jetzt? Das stimmt alles. Ich verstehe gar nicht, wieso du das in Frage stellst. Und der Antifeminismus werden gesellschaftliche, politische, religiöse und akademische Strömungen und AkteurInnen verstanden, die sich organisiert gegen Feminismus wenden. Verboten. Antifeminismus richtet sich gegen Feminismus bzw. das, was darunter verstanden wird und gegen feministische Anliegen, wie beispielsweise die Beseitigung von Sexismus. Böp. Nee, das Fordern von Sexismus. Die Umsetzung von Gleichberechtigung, böp, das Fordern von Frauenbevorteilung oder die Stärkung weiblicher Selbstbestimmung, böp, wenn es den Feministen in den Kram passt, die gerade an der Scheune das Richtige irgendwie hingeschrieben haben. Antifeminismus ist eine zentrale Ideologie im Rechtspopulismus, ja. Ist ja wieder der Popo hier. Ist das so ein Strohmann hier? Ist das ein Strohmann, der hier gebaut wird? Ist das Strohmann-Antifeminismus? Kommt mir so vor. Oh, ein bisschen. Direkt vom Antifeminismus auf Femizid, ja. Weil damit hat das ja zu tun. Ne? Das hat ja alles miteinander zu tun. Wacht auf, Schlafschafe. Wacht einfach auf. Ihr müsst aufwachen. Zum Glück gibt es die Antonio-Stiftung, die den Schlafschafen sagt, wo der Hammer hängt. Ja, jedes Papier ein kleiner Skandal, wie üblich. Mustererkennung auf Steroide oder was heißt. Bei diesen Leuten. Alles das Gleiche, alles überall. Sieht man die Muster immer wieder. Die Bundesregierung zahlt 10.000 Euro für absurden Entwicklungshilfe-Podcast. 100.000. 100.000, was habe ich gesagt? Jo. 10. Achso, okay. Wäre aber auch schon zu viel. Ja, stimmt. Wäre auch schon zu viel. Ja, sagt uns Pauline Schwarz und ich weiß gar nicht, eigentlich müsste ich es komplett vorlesen, aber es geht eine ganze Weile und was denkt ihr denn, was der Tenor ist von dem Podcast? Ja, muss halt. Muss gemacht werden. Ja, das Die sowieso, arroganten aber Deutschen haben zu viel. Wir müssen endlich lernen, was abzugeben. Menschen kriegen das ist schon mal Arbeit, das ist gut, gut. das ist Oder schon mal so gut. Wir vielleicht. müssen lernen abzugeben, ja. Aber wohin müssen wir denn abgeben? Ja, an die Bedürftigen, die keine Arbeit haben. Damit die Arbeit haben. Und dann Geld. Ja? Vielleicht so in eine geografische Region. Ach so. Ja, Süden, ne? Das ist in Süden, ne? Oh, im Genau, in weltweiten den Süden, so. globalen Süden, also die Globales Australier, Süden, die den brauchen meinte ich. das, damit sie sich mit Entwicklungshilfe neues Surfbretter Genau. kaufen können. Ja. Weil wenn nämlich Wir der Trips nach Klimawandel Neuseeland. kommt, dann wird der Wellengang noch härter. Und Ein bisschen der Bora Bora ausweichen Müssen da, die von da aus. Australier noch größere Surfbretter haben? Glaube ich, nee, darum geht es natürlich nicht, aber um den globalen Süden. Und Macht es ihr geht natürlich um einen Podcast oder Feminismus, was? weil ihr müsst ja Ja. wissen, die Männer haben überhaupt gar kein Problem. Wenn sich der Planet erhitzt, dann was ist mit den Frauen? Na, die Klimaapokalypse, Überleg mal, wie schlimm das das für die ist ja Falten ist nur für die oder so. Frauen, ist das ja ein Problem. Ne? Wie auf die Gesichtshaut, wie das geht. Oh Mann, oh Mann. Ja, und das macht die ganz alleine, den Podcast, oder wie? Nee, die lädt sich Ist Leute das? ein, um Ach über so. Sicherheit in der Ukraine zu reden und dann direkt auf den globalen Süden und Klimaschutz und Feminismus zu kommen, weil ist ja klar, Ach so. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit. Ja. Das ist zum Beispiel hier ein Podcast gewesen. Ja, wir sind ja bei Und Schachtelsätzen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die EU, wenn die so Sachen schreibt wie in Anerkennung der Tatsache, dass in Berücksichtigung der Umstände von und so weiter. Ne? Das ist auch alles Weil wir haben Gequatsche. jetzt einen integrierten Sicherheitsbegriff und der bezieht sich halt Ja. nicht mehr auf militärische Sicherheit, sondern der bezieht sich auch auf, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Wir haben demnächst mehr Kiefer im Land und dann sind die friedlicher oder so. Vielleicht auch deswegen. Privilegierte Länder wie Deutschland haben ein koloniales Erbe und das verleugnet. Folge 3, ein Könnt ihr uns Gespräch mal mit der ehemaligen sponsern Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht. Die zentrale hier? Menschheitsaufgabe, die wir im 21. Jahrhundert haben, ist der Klimawandel. Natürlich. Wie denken wir Sicherheit neu? Wird klargestellt, dass der Kampf gegen den Klimawandel ganz wichtig sei. Wo kommt immer das neue Geld her für die alten Töpfe, ey? Für die alten Zöpfe, wollte ich sagen. Das ist wirklich immer dasselbe Hut, ne? Was sie da spielen. Das ist Sicherheitspolitik. Die ist nämlich wichtig, weil Frauen vor Ort immer diejenigen sind, die Gewalt, die solche militärischen Konflikte am intensivsten abbekommen. Ja, Also. weil sie ihre Männer und ihre Söhne verlieren, ne? Laut Hillary Ja, Clinton klar, dann ist das wahrscheinlich. Schutzschild weg, ne? Dann wahrscheinlich. Ja, Frau Lene Schwarz kennt das noch nicht, das Zitat, und sagt stattdessen, für Männer, die normalerweise in den ersten Frontlinien stehen, haben sie hingegen kein Wort übrig. Mensch, Frau Lene, Das stell dich mal nicht so an. das ist doch der Grund, No. warum die Frauen am schlimmsten betroffen sind, weil die Männer dann sterben. Für Männer und ihre Probleme interessiert sich Frau Schulz aber auch generell eher weniger. Wer hätte das gedacht? Das zeigt sich vor allem daran, dass die nächsten fünf Podcasts das Wort feministisch, Feminismus und oder Frauen im Titel haben. Dafür zahlen wir 100.000 Euro. Das Das ist ist die die, Umweltministerin, ne? Oder nee, was? das ist die Entwicklungshilfeministerin. Entwicklungs ist aber auch nicht besser, ne? Na gut, das Entwicklungshilfe soll Das ja. ist die Frau, die in der letzten Legislaturperiode Genau. diesen Solar-freaking Roadways-Fahrradweg Das eingeweiht hat und eine Woche später ist ein Flammen aufgegangen. ja. Die ist das. Boah. Ja, aber die haben ja Entwicklungshilfe, haben sie ja erklärtermaßen, wollten sie ja auch auf noch feministischer umstellen. Das ging ja irgendwie, glaube ich, 60% des Budgets da schon Das ist auch die für. mit Annalena Baerbock da irgendwo Genau. stand und dann irgendwie meinte, ja, das ist alles, die Leute sagen, feministische Außenpolitik ist Quatsch, aber überleg doch mal die Toiletten. Die müssen in, die Toiletten Scheißhausexperten, müssen im Dorf sein, weil ansonsten genau. Riecht ist das das für so? die Nee. Frauen schlecht. Ja, das war Panne, ey. Peinlich. Vielmehr scheint die Bundesentwicklungsministerin davon auszugehen, dass das weibliche Geschlecht, wohin vermutlich sämtliche LGBTQ-Buchstaben inbegriffen sind, ja, ist ja auch immer so, ne, Flinter und so, die Zukunft bestimmt. Folge 4, in der Schulze erzählt, dass sich unser Bundeskanzler ganz selbstbewusst als Feminist bezeichnet, trägt noch eine Frage im Titel. Kein Frieden ohne Frauen? Ja, natürlich nicht. Die müssen noch an alle Verhandlungstische, wissen wir doch. Folge 5 aus dem Februar 2023 trägt zum Beispiel den Namen Die Zukunft der Entwicklungspolitik ist feministisch. Die Bundesentwicklungsministerin spricht darin mit der Autorin, Aktivistin und Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy, die wunderbare Christina Lunz. Ja, jeder muss mit ihr sprechen, weil sie weiß so super Bescheid. Über die wirklichen großen Probleme unserer Zeit, zum Beispiel darüber, dass die 22 reichsten Männer der Welt genauso viel Vermögen haben wie alle Frauen des afrikanischen Kontinents zusammen. Kommunismus einführen, bitte. Oder darüber, dass wir im Zeitalter des toxischen Führers leben. Also unter dem Einfluss von Leuten wie Donald Trump oder Viktor Orban. Ach so, der toxische Führer. Die von Frau Lunz in einer Reihe mit Erdogan und Putin gestellt werden. Doch zur Aufheiterung erzählt uns Frau Schulz immerhin, wie sie zum Feminismus gefunden hat. Sie sollte beim Schulsport Kleidung anziehen, die sexualisiert, also eng war. Da war unsere Bundesministerin echt sauer und das bezahlt sie jetzt für 100.000 Euro Steuergeld. Enges Beinkleid ist ja der beste Garant dafür, dass man keinen Wolf bekommt, ne? Ich sag's ja nur mal so. Genauso geht es dann auch in Folge 6. Klimaschutz geht nicht ohne Frauen weiter. Warum? Weil die machen, dass es kalt wird, oder wie? Dort lernt der aufmerksame Zuhörer von der Klimaforscherin Friederike Otto zunächst einmal, dass wir mit der Wirtschaft vorsichtig sein muss. Da sitzen nämlich zum ganz großen Teil Männer. Deswegen geht auch die Welt unter. Und Frau Schulz merkt an, dass das bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch so wäre. Also braucht es eine feministische Perspektive, das haben wir letzte Woche gesehen. Allein deshalb bei der Klimawandel kein physikalisches Problem mit einer technischen Lösung ist. Nee, absolut nicht, sondern ein soziales Gerechtigkeitsproblem mit sozialen Lösungen. Und spätestens an dieser Stelle kam Christian Lindner durch die Tür und sagt, ich habe das gerade gehört und ich beende hiermit diese Koalition. Ach nee, scheiße. Das war jetzt mein Traum, den ich hier gerade erzählt habe. Zieleine, Kommunistin. Was ist das denn hier? Allein deshalb, weil der Klimawandel kein physikalisches Problem mit einer technischen Lösung ist, sondern ein soziales Gerechtigkeitsproblem mit sozialen Lösungen. Ja, so steht das sagen Bundesminister. Die meinen, dass sie das wissen, wie man das löst, dieses Problem. Die sprechen solche Dinge aus. Ja, die sehen Geschlechtergerechtigkeit als Voraussetzung für Klima, Energiewende gelingen. Na, bei IT, so. Wie war das mit dem Mott & Bailey-Argument? Ja, genau. Ja, der Klimawandel sagt die Wissenschaft, CO2 hier, dann wird es wärmer. Ja, das ist kein soziales, das ist ein soziales Gerechtigkeitsproblem von sozialen Lösungen. Wir brauchen Kommunismus, hallo? So erklärt es zumindest die Physikerin, Philosophin und Klimatologin Friederike Otto. Ja, sehr schön. Ach, also die hat es gesagt, nicht die Bundesministerin, aber die hat es ja. Gefilmt. Die hat es aufgezeichnet. Die hat auch nichts dagegen gesagt. Wie wird es zu diesem sozialgerechten Wandel durch die feministische Entwicklungspolitik gekommen, erklärt uns Svenja Schulze dann Folge 7. In der sie mit Rainer Hoffmann, dem ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der weiß auch, wie man das Klima rettet, zum ersten Mal ein Mann zu Gast ist. Ja, das ist doch schön. Leider bringt aber auch er keinen Realismus in die Sache. Doch was will man auch von einem Mann erwarten, der sagt, dass er Empowerment von Frauen ganz extrem wichtig findet? Stattdessen erzählt uns Frau Schulze von ein paar ihrer Projekte. Zum Beispiel setzt sie in Deutschland dank Frau Schulze dafür ein, dass die Frauen in Ghana nicht so schwere Bünde mit Kleidung für den Secondhand-Markt durch die Gegend tragen müssen. Und an der Elfenbeinküste finanzieren wir die Bildung von Frauengruppen, sogenannte Kooperative. Klingt auch sehr demokratisch. Für ökologischen und gerechten Kakaoanbau. Naja, die ganze Podcast-Reihe steht im Zeichen des Titels von Folge 8, mehr Feminismus wagen. Ach, noch mehr, oder wie? Ja. Und ne, was war das Zitat eigentlich, wo man sich hier dran anlegt? Mehr Demokratie wagen, ne? Und jetzt ist es hier mehr Feminismus wagen, ja. In dem spricht Schulz mit der Aktivistin Dr. Emilia Reuk. Fantastisch. Unter anderem über intersektionale Gerechtigkeit. einer Theorie, die mit Gendergerechtigkeit und Racial Justice, Disability Justice, Gender Justice im Allgemeinen kombiniert. Ja, genau. Und was und nachdem sie dann zur Begrüßung erstmal vom Apartheidstaat und von Besatzung und sowas geredet hat, wahrscheinlich, das hat man dann rausgeschnitten, ging es dann um die Themen, die Frau Schulze auch okay findet. Wir sind dabei bei der doppelten Diskriminierung von Frauen mit Migrationshintergrund angekommen. Ja, vor allen Dingen in Palästina wahrscheinlich. Und bei der Black Lives Matter Bewegung, die von Frau Schulze noch einmal besonders hervorgehoben wird, weil die ja auch so sinnvoll und gut war und überhaupt nicht totale Shitshow mit massiver Vernichtung von Eigentum und Betrügereien. Gewalt, Exzesse. Und Rassismus. Jo. Feuer und Flamme. Ja, der Rassismus als koloniales Denken sind natürlich auch ein wichtiger Teil der Entwicklungsarbeit unserer Bundesministerin, ja, ja Frau Reuk gesagt, und dann wahrscheinlich, und deswegen bitte weiterhin das UNRWA hier finanzieren. Deutschland ist halt freiwillig, mehr als es sollte, ja. Das, oh, das einer lange zugehört, ey, Folge 11 schon. Ja, das, nicht schlecht. Ich glaube, ging es ja bis 14, oder? Folge 14, Klimakrise treibt Hunger und Armut. Ja, wir haben in der internationalen Klimafinanzierung zugesagt, dass wir ab 2025 6 Milliarden jedes Jahr dafür finanzieren werden. Und wir schaffen es jetzt schon. 2022. Deutschland zahlt also ganz freiwillig mehr, als es sollte. Genug Geld haben wir anscheinend. Ja. Robert, gib mal Taler. Und da immer schon dran denken beim Flaschensammeln, würde ich sagen. Ja, genau. Das steigert die Laune. Mhm. Bundestag. Ja, die CDU hat das Sexkaufverbot aufgerufen. Das ist ja eigentlich Thema von den Radikallinken gewesen, aber nicht den Progressiven. CDU, das war doch diese Premium-Partnerpartei von Maaßen, ne? Ja. Ja, und Sexkaufverbot. Die Frau Bär, also in diesem Fall nicht Susanne, sondern Dorothee. Die hat ja auch neulich hier die eine Anschuldigerin vom Rammstein in den Bundestag geholt. Oder war es irgendeine andere parlamentarische Veranstaltung außerhalb vom Bundestag? Ich weiß nicht mehr genau, aber daraufhin ist ja auch die eine Ex-Freundin da von Till Lindemann irgendwie aus der CDU ausgetreten. Und ach ja, diese ganze Geschichte hier. Also, ich habe das ja schon mal gesagt, und es ist auch in diesen ganzen Reden hier mit einer Ausnahme auch nicht zur Sprache gekommen, dass ja im Endeffekt dieses Sexkaufverbot, nordisches Modell, wird das ja auch genannt, was halt im Endeffekt sagt, wir bestrafen halt nur die Leute, die Freier im Endeffekt, die Leute, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen, und das macht aus meiner Sicht halt überhaupt keinen Sinn, weil warum soll man irgendwas nicht kaufen dürfen, was man verkaufen darf? Und die Art und Weise, wie das ja dann aber doch wieder Sinn macht, ist feministische Ideologie, die man einfach sagt, nee, es kann ja nicht sein. Nachher ist ja doch mal irgendwie eine Frau dabei, die das dann möchte oder so, Geld verdienen möchte. Und das kann ja dann nicht sein, dass die dann da irgendwie schlechte Konsequenzen da irgendwie draus hat, weil das dann irgendwie verboten ist, weil wir irgendwie sagen, die darf das nicht. Und deswegen muss das dann nur in die eine Richtung gehen. Ne? Und das ist der Sinn und Zweck davon. Also das ist reine Ideologie, weil wenn man jetzt sagt, diese, und das sind ja auch die Sachen, die natürlich vorgetragen wurden, die ganzen negativen Beispiele von der Prostitution und dass das alles mit Menschenhandel und schlechten Bedingungen und Ausnutzung und was weiß ich nicht, was alles da irgendwie zusammenhängt, das kann man ja auch schwer leugnen. Und man hat sich ja irgendwie von dieser Legalisierung versprochen, dass das alles besser davon wird. Ob das jetzt wirklich besser geworden ist, kann, glaube ich, keiner richtig sagen, weil ja auch diese ganzen in der Wolle Gefärbten da alle sitzen, die würden sowieso behaupten, dass es schlimmer ist. Vollkommen egal, ob das wirklich so ist oder nicht, aus meiner Sicht. Und ja, aber wenn man das dann halt jetzt meint, dass das jetzt ein Irrweg war, dann muss man das aus meiner Sicht halt dann einfach verbieten, komplett verbieten Und nicht diesen Quatsch da machen mit diesem Sexkaufverbot, weil, und das ist halt wirklich nur, das ist eine feministische Forderung, ja. Das ist der reine Feminismus, das ist halt einfach so, dass man sagt, ja, okay, also den Frauen, ne, denen haben wir dann irgendwie das Maximale da irgendwie gegeben, dass die auf jeden Fall nicht angepackt werden, dass die auf jeden Fall da nichts, bei denen nichts irgendwie an Konsequenzen irgendwie passiert. Und damit ist ja allen Genüge getan, weil andere Parteien gibt es da ja nicht. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir ja diese Täter, ne, und die sind maximal böse. Die machen also alles, was wir hier irgendwie an negativen Beispielen haben, das ist halt charakterisierend für die Männer natürlich, weil die kennen wir ja, diese schufte Arschgeigen, ne? Und damit ist das dann alles super hier. Sexkaufverbot, mach mal ein nordisches Modell, super toll, klasse. Und der Einzige, der mal darauf hingewiesen hat, dass das eine bescheuerte Forderung ist, ist der Redner von der AfD gewesen. Und da muss ich dann auch halt wieder sagen, ja, also. Bitte. Ne, also der hat quasi auch gesagt, dass natürlich diese Zustände, die da beschrieben werden, nicht gut sind. Und hat dann aber halt gemeint, dass dieses Kaufverbot halt eben, ja, ich kann mich an seinen genauen Wortlaut nicht mehr erinnern, aber der hat das halt sinngemäß gesagt, dass dieses Kaufverbot dann natürlich nicht der richtige Ansatz ist, weil es halt dann nur in die eine Richtung geht. Ja, und von den progressiveren Leuten wurde dann halt nur angemerkt, dass man es damit halt dann komplett aus der Sicht schafft, wenn man das jetzt verbietet. Und das ist aus meiner Sicht auch ein guter Einwand im Endeffekt. Aber ja. Ja, so richtig in den legalen Bereich kriegt man die Frauen damit aber auch nicht. Ne? Das ist zwar jetzt nicht verboten oder so, aber irgendwie ja, so eben, richtig ja. Legalisieren tut man ihre Tätigkeit damit ja auch nicht. Dann, ne? Ja, und es wurde ja auch von diversen Leuten dann halt immer wieder behauptet, irgendwie so, das so hingestellt, als ob dieser ganze Bereich mit der Zuhälterei irgendwie legal wäre. So klingt das manchmal, wenn man den Leuten zuhört. Das ist natürlich halt verboten. Und das habe ich auch die Woche über bei Twitter gesagt, was dann aber nicht richtig verstanden wurde. Und die Leute ja meinen dann aber halt wieder, ja, aber wir sind ja noch nicht da, wo wir hinwollen. Das ist ja auch immer so witzig. Und es gibt jetzt Gesetze und diese Gesetze bringen uns ja nicht da hin, wo wir hinwollen. Also machen wir jetzt neue Gesetze, weil die neuen Gesetze, die bringen uns ja auf jeden Fall dahin, wo wir hinwollen. Ne? Es kann ja nicht sein, dass diese Gesetze dann genauso uns nicht dahin bringen, wo wir hinwollen. Aber das klappt dann wieder irgendwie nicht, weil die neuen Gesetze, die wir machen, das sind ja immer die, die dann die Wende bringen und wenn wir hier was illegal haben, aber faktisch passiert es trotzdem, dann ist es aber, wenn wir das andere jetzt illegal machen, dann passiert das aber nicht faktisch trotzdem, ne, also ja, und auch was diesen ganzen Bereich organisierte Kriminalität angeht, ja, wenn man das jetzt illegal macht, aus meiner Sicht, das wurde da jetzt nicht gebracht, dieses Argument, aber ich sag mal, für die organisierte Kriminalität ist es doch eigentlich erst recht gut, sich eine legale Konkurrenz vom Hals zu schaffen, genau. Weil das ja dann den Markt verknappt und der organisierten Kriminalität ist es ja egal, ob das jetzt legal ist oder nicht. Na? Jo, denke ich auch. Also es sind lauter wieder so Sachen. Es ist so ein bisschen das Gegenteil vom Drogengeschäft auf der Straße, ne, wo sie jetzt den Konsumenten eigentlich entkriminalisieren wollen. Ja, ist auch lustig. Wollen sie hier den Konsumenten kriminalisieren? Ja, stimmt, guter Vergleich. Vielleicht haben ja manche Konsumenten in diesen Establishments auch ein Suchtproblem, dass man die eigentlich auch irgendwie, ne, nicht bestrafen sollte unbedingt, sondern eben eher mit ihrer Sucht mal. Ja, keine Ahnung, man könnte dann so vielen Schrauben drehen. Du könntest ja zum Beispiel auch diese. Weil diese Beispiele, die sie haben, das sind ja, glaube ich, von diesen sogenannten Laufhäusern, ne, wo sich die Leute da irgendwie einmieten. Und das könntest du ja auch einfach gewerberechtlich irgendwie verbieten, ohne jetzt das alles zu verbieten und so, ne, also lauter solche Dinge. Also da gibt es alle möglichen Schrauben, an denen man da irgendwie drehen könnte. Und ich sag mal so, also wenn sie jetzt sich was davon versprechen, das halt komplett zu verbieten, dann sollen sie es meinetwegen komplett verbieten. Ich finde das noch nicht mal unbedingt also ich wüsste jetzt auch nicht, ob das nicht vielleicht besser wäre. Könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber dieses komische Sexkaufverbot, da merkt man halt, das trieft halt nur so von Ideologie. Ne? Und das ist wieder so dieses Ding, dass man den Frauen halt absolut nicht zutraut, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und wenn, dann sollen sie erst keine Konsequenzen haben. Die sind halt nur die Empfänger sozusagen von dem, also die Männer sind die Akteure, ne? Die tragen die Verantwortung. Und die Frauen sind halt die Empfänger dann von den Akteuren und wir müssen jetzt halt das Konstrukt so hindrehen, dass die halt den besten Deal da irgendwie hinterher rumkriegen. Ja, es wird so ein bisschen so behandelt, als wenn das alles irgendwie Zwangsprostitution wäre, ne? Ich meine, das wird es sicher auch geben in ausreichendem Maße. Ja, das kann man schwer sagen, wie viel davon. Also das kann man schwer sagen, wie viel davon. Genau, das kann man schwer sagen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Problem ist für die, dass sie da die Leute nicht rauskriegen wollen, die da sich gezwungen fühlen und nicht drin sein wollen und das so schlecht unterscheiden können, wenn die das nicht auch sagen oder so. Ne? Wenn die dann sagen, nein, ich bin gerne hier. Ne? Ich bin gerne hier. Oder so. Ja. Naja. Ja, also aber ich glaube halt auch eher, dass die Leute, die das freiwillig machen, sind wahrscheinlich auch nicht die Leute, die das da irgendwo für günstig Geld irgendwie machen sollen. Das sind dann diese von dieser, wir hatten auch mal diese Promo-Prostituierten, wie ich die mal genannt habe, weil die ja auch diesen ganzen Krempel da gefressen hatten. Deswegen sind die Progressiven wahrscheinlich auch so geil bei denen da, also schützen die so. Weil bei denen war ja auch alles dann nur auf Linie mit unendlichen Geschlechtern und lauter so ein Kram. Und die sind ja irgendwie da aus dem Bereich unter 4-Sterne-Hotel und so geht gar nichts, ne? Und das, die wollen natürlich sich das jetzt nicht wegnehmen lassen oder wie sie dann sagen, ihre Kundschaft da kriminalisieren. My body, my choice, ne? Aber da merkt man auch mal wieder, dass dieses Feminismus-Ding halt auch ein Elitenprojekt ist, ne? Weil die stellen sich da jetzt natürlich hin und reden von irgendwelchen Leuten, die gezwungen werden. Aber die von den progressiven Feministen, die das jetzt in Schutz nehmen mit dem Prostitutionskram und das als empowernd und so hinstellen, die denken halt da an diese Promo-Prostituierten mit 4-Sterne-Hotel, ne? Also. Ja, vielleicht könnte man da eine Kompromisslösung machen, vielleicht nur noch Prostitution, nur noch mit Bezahlkarte, wie sowas. Ne? Man kann ja so interdisziplinär da auch mal denken. Ne? Wenn's ja, nach Social Credit wahrscheinlich. Dann. Da könnte man auch endlich ordentlich besteuern. Und das Gender von der Prostituierten musst du dann aus dem Hut ziehen. Das wäre doch mal sinnvoll. Dann gibt es auch eine Quote. Ne? Also, dass man auch so und so viel mal mit anderen Gendern, ne? Genau, bei jedem 12. Mal muss ich transinieren. Genau, also. Stempelkarte. Beim Dönerladen. Jeder 10. ist umsonst oder so. Ach ja, und die hatten auch ganz komische, also diese Frau Breimeyer hat da wieder gesprochen, die ist ja schon länger in dem Bereich aktiv und bildet sich natürlich auch groß ein drauf ein, dass sie da schon länger irgendwie was macht. Und die hat dann, ich glaube, die war, dass die irgendwie diesen Vergleich gebracht hat von wegen, ja, wenn das doch ein ganz normaler Beruf ist, warum macht man da kein Schülerpraktikum? Wo ich mir nur so dachte, ja, also Bartender ist auch ein ganz normaler Beruf, aber es ist halt vom Jugendschutz her, gibt es halt kein Schülerpraktikum. Super Beispiel, Mädchen. Ja, lustig, aber doof. Daneben, ne? Und macht sich Notizen. Ja, okay. Und Arzt ist auch ein normaler Beruf, kannst du auch kein Schülerpraktikum machen, um mal eben irgendwie eine Operation durchzuführen. Also. Ja. Auch lustige Sonderform, ja. Ja, aber es war wieder super Argumentation da im Deutschen Bundestag. Da ist man echt froh und stolz, dass wir von solchen tollen Leuten regiert und oppositioniert werden. Care-Arbeit und Superkräfte. Sowohl auf Theaterbühnen als auch auf der diesjährigen Berlinale wird Mutterschaft zum Thema. Bei unserer Autorin ist es noch? Fragezeichen. Nicht so weit. Wir gehen mit Kurs auf Nabelschau in den Artikel rein. P. ruft mich am Freitag an und erzählt, dass A. Nachwuchs erwarte. Ich spüre einen Stich irgendwo zwischen Magen und Unterleib. Ob der Baby-News, diese häufen sich in letzter Zeit in meinem Umfeld. Ich bin wohl jetzt in diesem Alter? Eigentlich bin ich es schon seit einigen Jahren oder glaube es zu sein und genauso, so genau kann ich das manchmal gar nicht mehr sagen. So verwoben sind die Spuren des Gesellschaftlichen in diesem Wunsch, schreibt Heide Lutosch in Kinder haben. Darüber sprechen sollte man als Frau möglichst nicht, habe ich gelernt. Dann wirkt man verzweifelt, ergo unattraktiv. Dann ist da noch die Frage, ob man wirklich ein Kind in diese Welt setzen sollte, die gefühlt, aber doch auch real von Tag zu Tag schlimmer wird und so weiter und so fort. Das Übliche. Aber eigentlich, ne, keine einzige Mutter, mit der ich in all den Jahren zu tun hatte, ging es wirklich gut, schreibt Lutosch. Na servus. Ich arbeite Teilzeit, verdiene verhältnismäßig schlecht, besonders in einer Stadt, die immer teurer wird. Meine Katze zu versorgen bedeutet bereits einen finanziellen Aufwand und die ist recht anspruchslos. Die meisten Männer, denen ich bisher näher kam, haben besser verdient als ich. Aha. In der Realität, in der wir leben, würde ich wohl mehr Elternzeit nehmen und die meiste Care-Arbeit leisten müssten. Oh Gott, ja, stimmt. Ey, wenn man sich die Arbeit teilt, so als Paar, ist schon brutal. Ist schon ekelhaft. Dann kommt mein Lieblingssatz. Mir wird schlecht, wenn ich an den Mental Load denke, der da auf mich zukäme. An Geburtstage der KindsfreundInnen denken, Geschenke besorgen, den Besuch bei Oma und Opa planen, Impf- und Arzttermine im Auge haben, etc. pp. Ah, sind also wieder alle aktuellen Talking Points drin enthalten, oder sehe ich das richtig? Kalender pflegen, den man am Telefon sowieso jeden Tag 10-mal aufruft, irgendwie, das ist echt ein Problem. Ne? Ja, so Mental Load und Care-Arbeit und das ist doch gleiche Wort. Also, Kalender muss man sich dann so ein Zeit einrichten, wo man reinschreibt, Mental Load abbauen. Also, ja, und die ganzen Workshops, die besucht werden müssen, ne, damit das Kind auch wirklich richtige politische Bildung genießen kann, das ist echt schlimm. Das ist eine Arbeit. Wohin das führen kann, zeigt eindrücklich ein Stück im Theater-Discounter, das ich nach P.s Anruf sehe. Alleine wohlgemerkt, die beiden männlichen Freunde, die ich fragte, ob sie mit kämen, lehnten dankend ab. Motherfucking Hood am Berliner Ensemble. Die Troller von der Taz schon wieder. Mütter in Potsdam. Mutter.Liebe am Theater Freiburg, Muttertier am Wiener Burgtheater, alle Stücke verhandeln das Thema Mutterschaft, so auch die Entführung der Amygdala am Theater Discounter. Da steht Pina Bergmann auf der Bühne in einem Second Skin Suit in Cyborg-Optik. Hier kommt Supermom. Sie fährt imaginär Fahrrad, hat den eigenen Helm vergessen, aber den vom Kind dabei, das sie schnell abholen musste, weil es die Rutsche im Kindergarten vollgekotzt hat. Eigentlich will eine Präsentation auf der Arbeit gehalten und ein Banktermin vereinbart werden. Aber wer sollte das Kind sonst abholen, wenn der Mann im Meeting sitzt, bei dem er keinesfalls gestört werden darf, auch wenn das Hirn dir aus der Nase quillt? Da wurde Cyborg Superman bereits vom Auto erfasst, weil sie bei all den Gedanken an das, was noch getan werden muss, die rote Ampel übersieht. Die Amygdala der Frau sei im Dauerstress, wenn die eines Mannes chillaxt, sagt Bergemann und fragt, wie man gegen 1000 Jahre Patriarchat ankommen solle. Ich verlasse das Theater genauso frustriert, wie ich es betreten habe. Das glaube ich. Nicht, weil es nicht unterhaltsam war, eher, weil auch hier die Antworten fehlen. Und dann schaut sie noch einen Film auf der Berlinale und sagt dann abschließend, als Kind habe ich das nicht verstanden und dachte, alleinerziehende Mutter werden, das will ich auch. Heute weiß ich, dass es nichts einfacher macht, dass man dann nur noch mehr Superkräfte entwickeln muss, um in dieser Welt zu bestehen. Was hat diese eine Frau und ein Kind oder was jetzt? Und das, da braucht man dann Superkräfte für? Cyborg-Superkräfte? Ja, klar. Offensichtlich wegen dem Patriarchat, das will ich ja ständig am Boden halten. Patriarchat, ja. Also. Und was das Thema Antworten angeht. Das ist also der Lauf der Dinge, dass eine Frau ein Kind hat oder so. Was das Thema Antworten angeht und Frauen und so, da hat ja Nietzsche mal gesagt, das Weib umgibt viele Fragen und die Antwort lautet immer Schwangerschaft. Hat er gesagt? Ja, steht in Also sprach Zarathustra, glaube ich. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe schon von zwei Kolleginnen, in diesem Fall ohne Genderstern, gehört nach ihrer Babyauszeit, dass das stinklangweilig war und man die ganze Zeit nur am Handy rumdattelt. Also so viel zum Thema Mental Load. Das ist so loaded. Ja, Low-Hanging Fruit aus England mal wieder. Ja, trotz Tavistock und allen anderen Sachen ist die Kinder-Transgender-Angelegenheit in England noch nicht ganz überstanden. Es gibt weiterhin im Süden des Landes so ein paar Inseln, wo das, ja, wo sich die lokal organisierten Gesundheitssysteme halt noch auf andere Behandlungskriterien, was Kinder betrifft, einigen. Und Erwachsene auch. Also erwachsene Transgender ist ja generell mainstreamed, Kinder hat nachgelassen. Aber hier geht es jetzt um Kinder von Transgender-Leuten. Und zwar hat die University of Sussex Hospitals Trust Vereinigung, ne, also es ist eine Gesellschaft, lokale NHS-Gesellschaft halt, die haben im Endeffekt so eine Broschüre rausgegeben und das auf die Webseite gemacht, dass es besonders gut ist, also dass sich kein Transgender-Mann irgendwie Probleme machen muss, eine Transgender-Frau keine Sorgen machen muss, dass sie ihr eventuelles Kind nicht stillen könnte, beziehungsweise dass es auch sinnvoll ist, diese Behandlung anzuregen, dass man halt als Mann halt ein Muttermilcherzeugnis quasi produzieren kann und einem Kind geben kann, dass man sich da keinerlei Sorgen machen muss, dass es gesundheitliche Schäden hätte. Nein, es ist sogar genauso gut wie Muttermilch, also besser als Babyformula, also besser als Pulvermilch. Ne? Und ja, das hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil selbst die Hersteller von den Medikamenten, die dafür zuständig sind, sagen so, also wir können das so nicht unterschreiben. Und ne, beispielsweise bei einem Medikament sagt der Hersteller so, okay, es können Rückstände von Hormonen und Testosteron drin sein und das kann schädlich sein fürs Kind, aber das steht auch auf der Beilage. Und bei dem anderen heißt, small amounts have been detected in breast milk. Motilium may cause unwanted side effects affecting the heart in a breastfed baby. Also es könnte zu Herzfehlern beim Baby führen. aber das ist jetzt so ein Medikament, was genutzt wird, um halt also die Milcherzeugung im Körper anzuregen. Diese Progestin, Domperidon, Prolaktin und Motilum. Das sind wohl die vier Sachen, die man dann nehmen muss, und damit das funktioniert. Und drei von den Sachen sind nicht mal explizit dafür zugelassen, sondern die sind halt, ne, das kennen wir ja von Corona, ne, nur weil ein Medikament für eine Behandlung zugelassen ist, heißt es nicht, dass man das nicht auch für was anderes einfach benutzen kann, ne, wissen wir alles. Also, ja. Also so ein Hormoncocktailmilch ist jetzt angeblich genauso gut wie normale Frauen. Genau, also schwangere Frauen dürfen diese Medikamente nicht nehmen, wenn sie ihre Babys stillen. So, wir kommen ja schon bei den ganzen raus. Medikamenten auch drauf. Ja, aber das liegt an dem Mentelot, den die haben. Der macht das toxisch. Jede Pille ein Lot. Ja. Also, ihr wisst ganz genau, ne, das ist halt Chest Feeding Liquid, ne? Heißt es ja generell. Ne? Mother's Milk gibt es ja nicht mehr. Es ist ja Chest Feeding Liquid. Weil es hört sich einfach so gut an. So ja, romantisch. Wie? Da muss jetzt das Red Hot Chili Peppers Album umbenannt werden, oder wie? Mhm. Ja, also die haben sich gezwungen gesehen, diese Broschüre zurückzuziehen und das von der Webseite zu löschen, aber sagen weiterhin, wir sehen eigentlich nicht so das Problem, aber wir sehen den rechtlichen Aspekt dieser Sache und deswegen verweisen wir jetzt nur noch auf unsere Partner in der Zivilgesellschaft. Da gibt es natürlich verschiedene NGOs, die halt solche Sachen dann anbieten. Aber auf den offiziellen Webseiten von den Krankenhäusern, von dem britischen Gesundheitssystem darf es halt nicht mehr stehen. Ja, schön. Chest Feeding Liquid. Wo sind wir gelandet? Nein, nächster Artikel. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Die Überschrift lautet, bin ich schon ein neuer Rechter, wenn ich gegen das Gendern bin? Und dazu sagen wir ja. Ja und nein. Ende Mai findet der Katholikentag in Erfurt statt. Ich bin diesmal nicht anwesend. Muss ich gleich dazu sagen. Der frühere Oberbürgermeister kritisiert den ersten Programmentwurf scharf. Es fehlen die politische Ausgewogenheit und ostdeutsche Stimmen, so Wanfried Ruge. Der Katholikentag wird zum Raumschiff, das keinen Bezug zu den Menschen hat, sagt er. Tja, sowas aber auch. Na, wo wird's wohl gehen beim Katholikentag? Was denkt ihr? Raumschiff, kein Bezug zu den Menschen, bin ich schon recht, wenn ich jetzt gegen das Gendern bin. War eine Idee? Also das ZDK, der Zentralrat der Katholiken, eine super Bezeichnung, hat hier einfach über alle anderen Leute Kopf hin entschieden, was passiert. Und macht also in Erfurt eine Veranstaltung fast ohne Ostdeutsche. Weil die Wessis wissen es eh besser. Was hat sie an dem Programmentwurf gestört? Die großen Podien hatten weitestgehend mit unseren Ideen und Vorstellungen absolut gar nichts zu tun. Die Themen Christensein in der Diaspora, Ökumene, Kirchenaustritte und Kirchenbindung kamen alle nicht vor. Komisch, also ich meine Kirchenaustritte, Kirchenbindung klingt so, als wäre das für eine Kirche wichtig, aber was weiß ich schon, ich bin ja ein Atheist. Stattdessen stehen im Programm Podien zu den Themen, der Leib Jesu, der Leib Christi ist queer und jetzt Decolonized Church oder Anti-Gender und die neue Rechte. Damit ich nicht falsch verstanden werde. Ne? Wir können über Homosexualität und Vielfalt sprechen, wir können über historische Aufarbeitung sprechen, aber was ich nicht verstanden habe, warum nicht auch wir in Erfurt Ideen umsetzen durften. Na, weil ihr rechte Hinterwäldler seid und euch jetzt die guten vom Zentralrat erklären, wie das Leben wirklich ist. Die Colonize. Ihr Rechten. Der es ist das Podium Deutschland einig Vaterland vorgesehen. Das passt doch zu Ihren Vorstellungen, oder? Ja, und wer darf da reden? Katrin Göring-Eckardt. Die von der EKD. Das ist hier der katholische Kirchentag. Und da laden sie Katrin Göring-Eckardt ein. Und wen sie nicht eingeladen haben, ist den evangelischen. Ist den Chef von der CDU in Thüringen. Den haben sie nicht eingeladen. Aber Bodo Ramelow ist dabei. Und vor allem halt, wird ja immer wieder gesagt, es sind vor allem wenig Leute aus Ostdeutschland dabei, ne? Ja. Und die Nancy ist auch da. Wir werden uns viel zu verzeihen haben, ja. Über Migration, ja klar, natürlich, wäre sonst. Ah nee, da wurde das Thema gewechselt zum Sport. Ach so. Unter dem Titel Höher, schneller, weiter. Zu welchem Zweck? Das ist doch Neoliberalismus. Komm, ja, höher, schneller, weiter, genau. Das ist ja auch männlich irgendwie, ne? Thüringen ist das Land der Weltmeister und Europameister. Also hallo, ich lehne die Riefenstahl oder was? Warum sitzt auf dem Podium kein Athlet aus Ostdeutschland? Weil wir Leistung nicht mehr mögen. Das ist mit Angst Nazi. Das ist überhaupt kein aktiver Sport da dort, nur Funktionäre. Funktionäre sind die besseren Menschen, die wissen, wie alles funktioniert. Der Etaka sagt im Chat, in Thüringen gibt es nur zwei kleine katholische Gebiete, Eichsfeld und Erfurt. Also das scheint ja... Ja, deswegen auch das Diaspora-Ding und so. Zu sein. Ja genau, die wollen ja was erobern oder so. Ja, also so schlimm wie Niedersachsen ist es garantiert nicht. Wir haben ja hier auch nur Hildesheim und noch was? Ich glaube Hildesheim. Im weitesten Sinne. Ich glaube, das ist die einzige Katholiken-Hochburg. Echt, die Katholiken haben den CDU-Spitzenkandidat nicht eingeladen. Das ist doch ein Affront, oder? Sowas. Die werden selbst immer mehr wie die Ketzer. Ja. Fünf Silberlinge, ich habe sie dafür gekriegt. Aber die ehemalige, die haben sie eingeladen. Die hat ja auch nichts mehr zu sagen. Ja, spitze. Ich muss aber auch noch mal ein bisschen Geld verdienen, vielleicht jetzt was für. Ja, und dreimal dürft ihr raten, wer Anti-Gender die neue Rechte, wer dazu kommt. Das ist Lisa Paus. Kommt da eigentlich jeder? Ich meine, wenn die dann nur zwei kleine Gemeinden haben, warum kommt da irgendwie jeder? Also das sind doch alles Scholz, Baerbock, Özdemir, Paus. Ja, kann ich noch den Toni Hofreiter einladen, damit sie ein bisschen über Krieg reden können oder so? Würde auch noch passen. Du tust Hass sagen. Und was sie hier für unmögliche Dinge, ich frage mich auch, warum auf dem Podium keiner sitzt, der eine dezidiert kritische Position dazu bezieht. Ja. Weil auf keinem Podium mehr jemand sitzt, der dezidiert kritische Positionen bezieht. Ja, und ich meine, irgendwelche hier ist irgendwelche, ist nicht die Kelle, ist doch auch Katholikin, oder? Mhm, genau. Ja. Ja, die können wir ja nicht nehmen, weil die ist auch Teil der neuen Rechten. Sie sind alle Teil der neuen Rechten. Ja, so spaltet man Gesellschaften so. Warum sind so viele Leute auf so einer Veranstaltung? Faeser, Paus, Scholz? Ja, das ist relevant, sehr relevant. Ja, da laufen Schäfchen rum. Schäfchen sind auch so was Ähnliches wie Wähler. Das ist die Zivilgesellschaft, die da ist. Zivilgesellschaft. Der Zentralrat lädt uns ein, um über das jetzige Jahr zu reden, ob Jesus nicht im Jetzt ist. Und die Antwort lautet natürlich ja. Weil früher war alles schlecht und jetzt sind wir erleuchtet. Das ZDK hat das Licht gesehen, das Licht ist der Gegenwart. Ja, und das hier, die Landesregierung von Ramelow hat sich zunächst nicht an die Zusagen gehalten, uns einen Zuschuss von 1,5 Millionen Euro. Und die haben den auf 600.000 Euro gekürzt. Die habe ich noch gerufen. 1,5 Millionen Euro. Ja, hier habe ich noch gelesen, hier habe ich noch gerufen, based. Aber dann geht es weiter mit, ich und andere haben dann interveniert, mit Leuten gesprochen und dafür geworben, dass der Katholikentag auch ein Aushängeschild für Erfurt ist. Schließlich hat die Landesregierung dann 1,2 Millionen Euro zugesagt. 1,2 Millionen Euro dafür, dass die Leute da ihre dafür, dass die Bundesregierung nicht am Kabinettstisch dann tagt, sondern in Erfurt bei diesem Zentralrat der KUFA. Ist das wirklich nur ein Tag oder ist das ein Wochenende? Das ist, glaube ich, ein Wochenende, ne? Ich glaube, ja, es Tag ist nicht immer eine ganze Woche. Es heißt ja Tag, ja. Ne? Aber ja, ja, es ist nicht nur an einem Tag, ja. Okay. Ja, aber trotzdem ganz schön teurer Spaß. Könnte ich vielleicht doch mal ein bisschen Geld eintragen. Ja, warum zahlen das die Leute nicht selber? Ich meine, die Kirchen haben genug Geld. Die sollen einfach zahlen, wenn sie so eine Veranstaltung machen. Warum muss das der Bürger zahlen? Ja, du. Wir zahlen die Berlinale, wir zahlen den Kirchentag. Ja. Wir zahlen den Leuten teures Fressen bei ihren Konferenzen. Ich habe den Strahl gekotzt, weil der nächste evangelische Kirchentag ist ja in einem gewissen Hannover. Und, kannst du da hingehen, ne? Da hat man natürlich. Oder kommst du da nicht rein ans Ketzer? Da hat man, naja, mein Geld ist da ja schon drin, weil das darauf will ich jetzt hinaus. Man hat im Stadtrat der Scheiße natürlich zugestimmt, inklusive FDP-Fraktion. Und ja. Ist natürlich auch nicht in meinem Interesse. Aber es sind ja immer wieder die gleichen Sachen, von wegen Aushängeschild und das bringt doch so viel Geld rein, die ganzen Übernachtungen, die wir dann haben und so. Ey, gerade in einer Stadt wie Hannover, wo man ja mal Messen hatte, sollte man sich vielleicht nicht auf irgendwelche Katholikentage, die alle 10 Jahre mal stattfinden, irgendwie berufen oder alle 20. Es ist ja auch nicht so, dass die Katholiken sich irgendwie die Hucke vollsaufen würden und viel Geld da lassen oder so. Also. Ja. Umsatz ist auch nicht drin, glaube ich. Ne? Naja. Dungeons and Dragons wird 50 Jahre alt. Wie die Fantasiewelt ein Zuhause für alle sein kann, ist es nicht wunderschön. War das ein Brettspiel vorher oder so? Ein Rollenspiel ist ja kein Brettspiel in dem Sinne. Ein klassisches. Ja, sondern okay. Was anderes. Ja. Also das ist einfach sein eigener Bereich. Okay. Und dann je mehr Menschen mitspielen, desto mehr bemühen sich einige, die Zukunft so zu gestalten, dass sie zu einem integrativeren Raum wird. Und dann wird über die Three Black Halflings gesprochen. Das sind die Leute hier auf dem Foto, glaube ich, auch. Die machen so einen Podcast und da spielen sie Dungeons and Dragons. Ihre Show spielt nicht nur das Spiel, sondern befasst sich auch mit der Schnittstelle zwischen D&D und schwarzer Kultur. Repräsentation ist so wichtig, um einem das Gefühl zu geben, dass etwas zugänglich ist, sagt Jasper gegenüber BBC Newsbeat. Menschen wie wir haben anderen gezeigt, dass es in diesem Raum einen Ort gibt, den ein brauner Mensch sich normalerweise gar nicht angeschaut hätte. Ich meine, ich bin während der Zeit groß geworden, in der Rollenspiele aufgekommen sind. Ich habe es jetzt so in Deutschland gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, in Amerika herrschte auch keine Segregation mehr und auch nicht in Spieleläden, sondern konnte jeder rein, unabhängig von seiner Hautfarbe, der sich für das Spiel interessiert hat und konnte sich die Regeln kaufen. aber halt, ja. In dem ihrem Podcast und in den meisten Welten, die sie erschaffen, sagen The Three Black Halflings, ist jeder Charakter schwarz. Auch wenn die Person, die sie spielt, es nicht ist. Ja, das ist ja mal Inklusivität. Das ist ja richtig gut. So, dass sie machen das natürlich, um Vorurteile in Frage zu stellen, die sie in traditionellen D&D-Fantasy- und Fantasy-Handlungssträngen gesehen haben, die tendenziell auf Tolkiens eher eurozentrischen Visionen, ja fuck, macht doch selber was. Wenn ihr schon merkt, dass das eurozentrisch ist, dann macht doch selber was. Was zum Fick muss sich unser Hobby ändern? Von Amerikanern, von weißen Amerikanern erfunden, basierend auf europäischer Überlieferung. Warum muss das auf... Wie kommt ihr darauf, jeden einfach dann... Ja, macht nur. Jeder darf in seinem Spiel ja machen, was er will. Aber wenn ich wette, wenn ich sagen würde, okay, liebe Besucher des was weiß ich Cons, alle Menschen sind weiß und da gibt es keine Ausnahme von, egal was ihr wollt, dann wäre ich die längste Zeit Spielleiter gewesen, weil allein schon so eine Vorschrift idiotisch ist. Ja, und natürlich geht es dann auch los. Bei Tolkien sind ja auch böse Orks und böse Orks gehen halt gar nicht mehr. Es geht halt nicht mehr, dass eine Rasse als böse beschrieben wird. Auch nicht in einem Fantasiebuch, weil sonst würden dann die Leute Rückschlüsse ziehen und so weiter und so fort auf die Realität. Und dann haben sie sich auch während des Spiels, haben sie ihre schwarze Identität entdeckt. So, hallo Leute, das ist ein Spiel, das ist zum Spaß haben, zum Geschichten erzählen. Das ist keine Therapie. Versteht das doch endlich, ihr Schneeflocken. Es ist keine Therapie. Ihr missbraucht das. Alter Schwede. Ja, und jetzt aber, sie sind so froh, dass D&D halt fast alle die traditionellen Vorteile über Bord geworfen hat. Und dass sie sich entschuldigt haben, weil ja damals gab es so ein Eklat, weil es gab eine Rasse versklavter Affen, die mental versklavt worden sind von irgendeinem Bösewicht. Ja, aber wer sieht, wenn jemand versklavte Affenwesen sieht und dann direkt an Schwarze denkt, dann ist das Problem nicht bei mir oder bei D&D, sondern in dem Kopf der Person. Ich meine, wir haben alle Planet der Affen gesehen und ich glaube, die wenigsten Leute haben gedacht, oh, okay, die Schwarzen haben sich jetzt also hier dann da in sowas entwickelt und die Weißen irgendwie Charlton Heston oder was. Voll Trottel, wirklich. Liv ist auch der Meinung, dass das Spiel zu einem sicheren Ort für queere Menschen wie sie geworden ist, die das Spiel als Ort zum Experimentieren mit ihrer sexuellen Orientierung, ja, fuck, nee! Kannst du gerne machen, in deiner Kammer, daheim mit deinen Freunden, aber so zu tun, als sei das irgendwie eine Facette von dem Spiel, die dem inhärent innewohnt. Nein, nein, hier werden Geschichten, es geht um die Geschichten. Es geht nicht darum, dir selber einen runterzuholen. Verdammt nochmal, ey. Es hat wirklich geholfen, diese Seite von mir zu erkennen. Aber als ich irgendwie mich mit dem Geschlecht meines Charakters auseinandergesetzt habe. Oh. Wir haben einen ähnlichen Wandel gesehen wie bei den Superhelden. Anfang der 2000er Jahre war es noch etwas für uncoole Leute, sich für Superhelden zu interessieren. Aber dann auf einmal wollten alle Superhelden mögen, wegen den Avengers wollten auf einmal alle dabei sein. Und genauso ist es halt auch mit Rollenspielen. Ja, es ist eine verschissene Kommerzialisierung, die es echt nicht gebraucht hätte. Ich habe letztens auf Twitter geschrieben, wenn ich einen Wunsch von einer Fee hätte, würde ich sagen, ich möchte, dass Tabletop-Rollenspiele wieder im Nerddom verschwinden und dass sie wieder verachtet werden von Leuten wie euch. Da hätten wir nämlich endlich Ruhe und könnten wieder spielen. Also ich spiele auch so weiterhin, so wie ich will. Aber ja. Und dann kommt hier noch so ein Typ von einem Laden irgendwo in Amerika zum Erzählen. Und das ist so peinlich, so wenn du dich komplett entkernst selber, um halt nicht von den Woken gecancelt zu werden, weil du ja Geld verdienen musst mit deinem Laden. Dann musst du natürlich alles machen, was die sagen. Ne? Ja, ach Gott. Ja, BBC, tolle Propaganda. kein Wort darüber, was D&D wirklich ist, aber queer ist drin vorgekommen und LGBTQ und schwarz und die ganzen wichtigen Buzzwords. Super. Zoff bei den Wirtschaftsweisen. Jo. Und zwar geht es ja wohl um die beiden Frauen, ne? Die eine, die immer so ein bisschen kritischer ist und jetzt dann öffentlich dazu aufgefordert wurde, den Verein zu verlassen, sozusagen, diese Wirtschaftsweisen. Und die andere Frau, die da wohl um den Vorstand oder so gekämpft hat, oder mit der sie dann um den Vorstand gekämpft hat. Ich habe den Eindruck, das ist ein kleiner Bitchfight, aber das ist auch tatsächlich ein bisschen Quatsch. Auf jeden Fall, die sich dann so ein bisschen in der Haare, die Wirtschaftsweisen. Ist vielleicht auch nicht so schlimm sozusagen für ihr Urteil, weil die ja auch eh schon immer nicht unbedingt einer Meinung waren. Aber dass sie sich so zerstreiten sozusagen, das ist natürlich nicht so. Naja, die eine, die jetzt da raus soll, die soll ja wohl auch die Schuldenbremse verteidigt haben. Ja, genau, das ist auf jeden Fall, also das ist ja dann politische Einlassung so. Und ihr wird aber vorgeworfen, dass sie zu Siemens irgendwie in den Aufsichtsrat wechselt, wo ich mich frage, wo das Problem ist. Also muss sie eben das ganze Jahr nur wirtschaftsweisend rum sein und rumtun oder was? Das ist schlimm, nicht, weil Konzerne sind Faschismus. Ach so, gute ja. Menschen, die wechseln vom Jakobin-Magazin zum Deutschlandfunk, wie wir gleich noch sehen werden, oder irgendwie von der AA-Stiftung irgendwie in irgendeiner Redaktion oder so. Das machen gute Menschen. Und böse Menschen, die gehen von den Wirtschaftsweisen in die Wirtschaft. Ja, sie will die Wirtschaftsweisen noch nicht mal verlassen, aber gut, ja. Das wird ja auf jeden Fall vorgeworfen, ne? Bitchfight. Das Atom aus. Ja, wir bleiben bei Vorwürfen. Hier ist eine Anmoderation vom ZDF Berlin direkt. Es ist wohl eine besondere Pointe, dass Deutschland aktuell über europäische Atombomben diskutiert, während das gleiche Deutschland als einziges europäisches Land mitten in der Energiekrise aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Das Atomaus ist auch ein Grund, warum sich die Lage der deutschen Wirtschaft verschärft hat, warum der Wohlstand schwindet und die Wut auf den grünen Wirtschaftsminister wächst. Wenn Robert Habeck... Wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Atomwaffen und Atomkraftwerken? Du musst schon irgendwo das Zeug herkriegen, was du in die Atomwaffen reintun willst. Das geht nur mal ohne Reaktoren schlecht. Ja, sicher. Die Reaktoren sind ja da und es wird überlegt über Waffen, ob man da irgendwas macht. Ja, und das hat aber... Ja, Atom gut, Atom schlecht. Reaktoren. Ne, ist wahrscheinlich das Zusammenhang. Ich rieche Staatsverhöhnung. Ja. Ja, es muss halt irgendwie was in denselben Topf geworfen werden, was gleich klingt oder so. Komisch. Wenn Robert Habeck jetzt also warnt, dass sich die Wirtschaft dramatisch schlecht entwickelt, dann warnt er in den Ohren vieler Unternehmen auch vor sich selbst. Bernd Pentin. Ja, Staatsverhöhnung, ich würde sagen, 2 bis 3 Jahre Erziehungslager. Weniger geht nicht. Also, nee. Ja. Wir können uns das nicht gefallen lassen, dass Journalisten den Habeck schlecht reden. Und dann auch von den guten Journalisten aus dem unpopulistischen Demokratiefördernden öffentlichen Rundfunk. Tja, da fragt man sich. Ne, damit legitimiert sie ja alle Kritik, indem sie sie äußert. Ne? Wenn du einmal den Damm brechen lässt in der ARD oder im ZDF, dann ist ja die andere Kritik auch in Greifnähe. Weiß die nicht, was die für einen Dominoeffekt auslösen kann? Die setzt den antifaschistischen Schutzwall in Brand. Ja. Worte führen zu Torten und so. Ja, und hier haben wir das, wo ich gerade schon drauf angespielt habe, nämlich der DFL-Journalist Nils Schniederjahn analysiert für das sozialistische Jakobin-Magazin die politische Debatte zusammen mit Ines Schwertner, die auf Listenplatz 5 für die Linke zur Europawahl kandidiert. Vor der Zeit beim DF arbeitete Nils Dingsbums Jahn für das sozialistische Jakobin-Magazin. Das überhaupt nicht, ne? Wo hier drin steht, Jakobin ist eine führende Publikation der sozialistischen Linken. Sozialismus bedeutet einfach nur nett zu den Leuten sein und gerecht sein. Wir bringen euch scharfe und lesbare Analysen zu Politik, Wirtschaft und Kultur. 2011 in New York geboren, erscheint auf Jakobinen im Englischen, Spanischen, Italienischen, Portugiesisch, Griechisch und Niederländisch und seit 2020 auch auf Deutsch. Moment, man muss es nicht heißen, wir bringen euch Schafen? Literatur, nee. Wir bringen euch scharfe, lesbare Analysen. Euch Schafen bringen wir lesbare Analysen. Ja. Wir haben auch schon Videos gemacht und machen Veranstaltungen und so weiter. Das ist so ein Magazin. Ich hab da auch schon mal was kommentiert. Wir hatten die schon ein paar Mal. Das ist auch das Magazin, wo so eine, wo man in eine Ampelkoalition einsteigt und dann die Chefin von der Jugendorganisation von einer dieser Parteien in diesem Jakobinen-Magazin vor der anderen Partei warnt. Nämlich, das war damals hier die Sarah Lee Heinrich, die da einen Gastbeitrag geschrieben hat über die FDP und warum die so böse ist. Aber das ist alles vollkommen normal in Deutschland. Schade, dass wir jetzt keinen Berliner Bären mehr haben zum Austeilen, die sind alle weg. Aber das ist alles vollkommen normal. Und die geht's in Deutschlandfunk raus, ja. Ja. Mhm. Demokratie retten mit Sozialisten. Und hier habe ich auch sehr gelacht, weil, könnte ich noch erinnern, vor 2 Wochen war das, glaube ich, da hatte ich hier diesen Faden von dem ÖRR-Blog Watch, der nochmal die CDU, CSU und Freien Wählerpolitiker nachgeliefert hat, die auch bei irgendwelchen Interviews nicht gekennzeichnet wurden. Und Zapp, das Medienmagazin, das ist hier nochmal geteilt, weil, ne, das ist wichtig, ne, da können wir darauf hinweisen, weil wir sind ja ein Medienmagazin, laut ÖRR-Blog wurden im ÖRR immer wieder Menschen interviewt, die Mitglieder linker oder regierender Parteien sind, ohne dass dies erkennbar ist. Dass der Vorwurf Stimmungsmache nur ein Teil der Wahrheit ist, mit anderen Worten, es ist die Wahrheit. Zeigt der neue Account, ÖRR Blockwatch, ne, auf die könnt ihr hinweisen, ne? Über die Hintergründe. Das ist Aufklärung hier, ne? Ein Teil der Wahrheit. Wie wär's denn mal, wenn ihr euch mit dem anderen Scheiß beschäftigt, mit den anderen Sachen, die ja ein Teil der Wahrheit, mit anderen Worten, ja überhaupt unbestritten und wahr sind? Die könntet ihr auch ja mal thematisieren in eurem Medienmagazin. Nee, fehlt die Zeit für, ne? Man muss ja lauter Alibis sich basteln, so wie dieses hier. Alter Schwede, ey. Das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ja, Kev empfiehlt Anhebung des Rundfunksbeitrags auf 18,94 € pro Monat. Ja, und dabei habe ich gelesen, dass die KEF den Finanzbedarf auf ein Drittel oder so runtergeschraubt hätte. Da habe ich irgendwie auch gedacht, das kann doch irgendwie auch nicht sein. Ja, die Erhöhung, also irgendwas war da komisch an der Meldung. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Vielleicht weiß es jemand. Ja, kurz aufklären. Ich weiß es. Ja. Ja, also es gibt da auch einen Bericht, der ist 316 Seiten lang. Den habe ich natürlich nicht durchgelesen. Ich habe nur mal nach ein paar Schlagworten geguckt und da habe ich ein paar Sachen raus. Und ansonsten hange ich mich nur an der offiziellen Mitteilung von der KEF entlang. Aber im Endeffekt geht es darum, dass ja es so funktioniert, dass die Sendeanstalten sagen, das ist der Finanzbedarf, den wir haben für die nächsten 4-Jahresintervall. Und dann prüft die KEF das, ob das gerechtfertigt ist oder nicht und sagt dann, okay, ihr kriegt mehr Geld oder ihr kriegt weniger Geld. Und diesmal haben sie auch gesagt, ihr kriegt weniger Geld. Sie wollten im Endeffekt haben 2,9 Milliarden Euro mehr. So, was kriegen sie? 1 Milliarde mehr. Nein. Ja, das alleine ist schon mal ein Knaller, ja, weil da haben die das einfach mal auf ein Drittel zurückgestrichen und begründet wurde das unter anderem damit, dass ja bestimmte Sachen, also um es kurz zu sagen, der Rundfunkbeitrag für die letzte Abrechnungsperiode war zu hoch. Deswegen haben sie mehr Einnahmen durch Rundfunkgebühren, die sie eingenommen haben, die sie jetzt auf ein Rücklagenkonto stellen mussten. Und die wollten einfach sagen, hey, wir haben in der letzten Periode mehr eingenommen, als wir brauchten, aber egal, wir behalten das einfach und wollen noch eine Erhöhung. Und da hat die KEF gesagt, nee, Moment mal, diese 958 Millionen Euro erstmal, die habt ihr schon, die ziehen wir schon mal ab. ne, sonstige, dann gibt es noch 371 Millionen, die sie auch nochmal gesagt haben sollten. Gut, dann sind wir bei 2,9 Milliarden neuen Finanzbedarf. Dann hat die KEF gesagt, okay, wir haben uns die Details angeguckt, Aufwendungen für Programm und Personalkosten und sowas. Da bitte 950 Millionen Euro weniger. Das sind Zahlen. Sorry, aber 950 Millionen Euro weniger Personalkosten und Programmkosten und sowas bitte. Dann, anhand von den Werbeverträgen, die ihr habt, habt ihr Mehreinnahmen, die wir auch nochmal auf 600 Millionen ansetzen. Deswegen kriegt ihr das auch nicht vom Gebührenzahler. Und dann noch weitere Pöstchen, Kleinigkeiten in der Gesamtsumme von 274 Millionen Euro Sonstiges. Ne, da habe ich jetzt in die Details gar nicht mehr reingeguckt. Aber so kommt man auf diese Zahl, sodass wir knapp unter der psychologischen Grenze von 19 Euro bleiben. Wunderbar. Das erstmal zum, wie sieht das Finanzielle überhaupt aus? Das finde ich schon krass. Ja, da sind sie einfach zu dreist gewesen. Das ist auch eine höhere Anpassung, als sie normalerweise üblich ist. So. Wenn jetzt meine Notizen funktionieren, wunderbar. Es geht, also bei den sonstigen waren zum Beispiel Umbaumaßnahmen, Neubauten von irgendwelchen Gebäuden, Büromodernisierung und sowas. Generell sagt die KEF auch, hallo, wir bräuchten bitte mal einen, Moment, die politisch diskutierten Vorschläge zum zukünftigen Auftrag und der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks können jedoch erst dann von der Kommission in einer Beitragsempfehlung berücksichtigt werden, wenn diese konkret in einem Staatsvertrag der 16 Länder geregelt sind. So, also eine derartig große Ausweitung des Leistungsspektrums der öffentlich-rechtlichen Sender muss erstmal in einem neuen Staatsvertrag geregelt werden, unter anderem die Begründung, warum halt diese 950 Millionen Euro bei Programm und Personal und sowas weggenommen wurden von der KEF. Ich meine, die Tränen könnt ihr euch vorstellen, die da in den Büros kullern. Einige Sätze aus den Sachen, die mir aufgefallen sind. Hier geht es um die Mediathek und YouTube-Kanäle und diese ganzen Online-Angebote. Die Kommission erwartet von den Anstalten im Zuge zunehmender Online-Angebote und der zukünftigen SAP-Prozessharmonisierung aussagekräftige, also belastbare und vergleichbare Kennzahlen für die Erfassung der Kosten und ein Controlling der Angebotsseite zur Überprüfung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Also da gibt es anscheinend gar kein Controlling. Oder zumindest kein einheitliches Controlling, was die KEF als aussagekräftig, belastbar und vergleichbar bezeichnet. Okay, also da geben die einfach mal so eine runde Zahl an. Oder okay, die haben ihr Kostencontrolling nicht im Griff. Gut zu wissen. Da geht es ja nur um kleine Beträge, ne? Ist ja nicht so wichtig. So, und dann habe ich noch eine Sache gesehen. Ein Ausreißerposten ist ZDF Neo. Die Kosten für ZDF Neo steigen seit Jahren erheblich. In der langfristigen Betrachtung lagen diese bis 2012 bei 125 Millionen Euro, bis 2016 dann 168 Millionen Euro, bis 2020 dann 235 Millionen Euro, bis 2024 bei 368 Millionen Euro und für die nächste Periode 480 Millionen Euro. ZDF Neo, ja? So, größte Steigerung von allem. 30% Budgetsteigerung bei durchschnittlicher rundfunkspezifischen Teuerungsrate 1,3%. Was ist bei ZDF Neo jetzt so besonders, dass sie auf einmal so viele mehr Millionen Euro brauchen? Ja, müssen irgendwelche ausländischen Serien kaufen und so. Ne? Ist jetzt Spekulation meinerseits. Ja, so viel zum KEF-Bericht. Ich meine, gut, dass mal jemand sich die Zahlen anguckt. Erschreckend, dass sie so Sachen sagen müssen wie, ist ja schön, dass die SAP-Harmonisierung irgendwann mal abgeschlossen ist, dass wir endlich mal vergleichbare Zahlen haben. Dreiste Forderungen der Anstalten, ne? die kriegen den Hals nicht voll. Es ist krass. Es ist wirklich, wirklich krass. Und so eine Milliarde mehr kriegen sie, 4 Milliarden wollten sie. So ähnlich kommentiert das auch die NZ. Für mich eine der krassesten Erkenntnissen war, dass halt die letzte Rundfunkbeitragserhöhung quasi nicht gerechtfertigt ist. Weil der Rücklagebetrag ist jetzt nicht komplett der Betrag, der die Erhöhungsdifferenz beim letzten Mal war, aber ist ungefähr in der gleichen Hausordnung. Das heißt, man hätte die letzte Erhöhungsrunde eigentlich ausfallen lassen können. Egal, machen wir noch eine Erhöhung. Nur noch eine Erhöhung. Genau. Genauso oder ähnlich sieht das auch die NZZ. Hier von Alexander Kissler im Beitrag, in der er nochmal beleuchtet, dass halt auch durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2021 ja nicht mal mehr der Weg besteht, für einzelne Bundesländer zu sagen, nee, wir wollen das nicht, weil die ja beschlossen haben, dass dass halt nicht mehr ein Land einzeln verhindern kann, dass diese Erhöhung kommt, sondern Kritik an dieser KEF-Empfehlung müsse von allen Ländern einstimmig formuliert werden. Also man hat uns da auch schön auf Eis gelegt, dass wir das nie wieder loswerden. Nachdem der Herr Haseloff da von Sachsen-Anhalt versucht hatte, sich da zu profilieren mit. Beim Bundesverfassungsgericht hat man jeden theoretischen Blick auf ARD und ZDF, der durch die Praxis nahezu täglich Lügen gestraft wird. In Karlsruhe ist man überzeugt, die beitragsfinanzierten Anstalten gäben der Vielfalt der bestehenden Meinungen in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit Ausdruck. So böten sie der Gesellschaft Orientierungshilfe. Und da kann jeder von uns ja leider nur trocken in sich hineinlachen. Ja? Also Vielfalt der bestehenden Meinungen in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit ist einfach nur lächerlich. Im Gegenteil. Und das sagt auch der Herr Kistler, faktisch dominiert an zu vielen Stellen ein linker oder grüner Blick auf Welt und Politik. Das Einladungsmanagement für Talkshows zeugt davon ebenso wie das fiktionale Belehrungsfernsehen in Krimi und Spielfilm, aber auch die Auswahl der Experten und solcher, die es sein wollen. Das ausufernde Programm in den sozialen Netzwerken ist ein groß angelegter Versuch, die Wirklichkeit auf links zu scheiteln. Ist es da ein Wunder, dass die Menge der Zahlungsverweigerer wächst, trotz der Androhung von Beugehaft? Und er schließt mit dem Satz, wollen ARD, ZDF und Deutschlandfunk ihre Glaubwürdigkeit zurückerhalten, muss der Beitrag sinken und die Meinungsvielfalt steigen, nicht umgekehrt. Ja, wir sollten nicht so weitermachen dürfen irgendwie, ne? Aber ja, ob man das verhindern kann, ist ja fraglich. Ja, weil die haben halt so wirklich eine gewisse Narrenfreiheit. Ich sag's nochmal, die haben kein ordentliches Cost-Controlling. Mind blown. Naja. Ja, die haben nur eine Ermittlung des Finanzbedarfs, ne? Ja. Die Zeitung Ten hat angeblich herausgefunden, beziehungsweise hier wurde vermeldet, dass es per Software möglich sei, die Geschwindigkeit eines normalen Computers zu verdoppeln und dabei die Energie auch noch, die verbraucht wird, zu halbieren. Das Ganze wird mit einem Ansatz gemacht, der ja angeblich alle Prozessormöglichkeiten gleichzeitig anspricht oder zumindest nicht so ein zersetzt wie bisher, dass eben irgendwelche Grafikaufgaben nur an den Grafikchip gehen und Rechenaufgaben nur an den Prozessor, sondern da geht irgendwie alles in alle Richtungen und die verschiedenen Prozessorsysteme sollen das dann wohl abarbeiten. Und wie sie das geschrieben haben, scheint das ganz elegant zu sein. Und es läuft ganz gut. Und ich weiß gar nicht, was sie damit jetzt vorhaben, aber ich fand es doch erstaunlich, dass so aus so einem normalen Rechner noch so viel rauszuholen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so Wettbewerbe sozusagen, wer das kleinste Computerspiel schreibt oder die kleinsten Grafikeffekte in so ein Kilobyte-Dateien reinkriegt und dann aber ganz viele bunte Bildchen auf den Bildschirm zaubert oder so damit. Ja, und das scheint hier sowas Ähnliches zu sein. Mit edlen oder eleganten Prozessroutinen da nochmal richtig was rausgeholt. Finde ich eigentlich prinzipiell gut, ne? Hoffentlich. Ich bin mal gespannt, was da drauf in der Praxis wird. Momentan kann ich mir noch nichts vorstellen. Ich erinnere mich halt an so Sachen wie früher, wo sie behauptet haben, Irgendwie so ein RAM-Extender könnte deinen Speicher vergrößern und dann haben sie es auf die Festplatte gelegt oder so. Ja, das stimmt natürlich. Bei Optimieren kann man immer ein bisschen was. Es ist natürlich so, dass das irgendwie, ich denke mal, so ein Windows-System oder so, das würde diesem Framework da sicher im Weg stehen. Ne? Deswegen müsste man eben in dieses Framework dann rein noch Betriebssysteme programmieren und so weiter, denke ich mal. Man müsste aus diesem Framework halt ein Betriebssystem bauen, wenn das so funktioniert. Sozusagen, ja. Die Wissenschaft sagt, benutzt kein Windows. Lese ich darauf. Ja, don't ever. der Stern behauptet hier, dass die Amerikaner und Chinesen sich kaputt lachen würden, wenn wir einer Firma, ich glaube auch aus dem Osten, Meyer Burger heißen die, so ein Solarhersteller, wenn wir denen jetzt helfen, ihre Produktion zumindest zum Teil wohl ins Ausland zu verlagern. Ich meine, nach Amerika wollten die gehen, zum Teil. Und ich weiß nicht genau, ob man da wirklich lachen sollte, weil wenn die Deutschen diese Technik nutzen wollen und helfen dann der Firma, das auszulagern, dann schätzen sie das vielleicht selber einfach irgendwie auch nicht wert oder so. Oder es bringt nichts ein. Ich weiß nicht genau. Einfach nur darüber zu lachen, halte ich auch für einen Fehler. Also könnte man ja mal ihn analysieren, warum machen die Deutschen denn sowas? Warum wollen die Deutschen das ja nicht im eigenen Land produzieren oder so? Ja, ich glaube, das Lachen bezog sich darauf, dass es halt auch noch subventioniert wird, dass es ins Ausland verlagert wird. Diese EU-Subvention. Hm. Ja, gut, wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob das Standortförderung, Wirtschaftsstandortförderung sein, aber es ist halt Wirtschaftsstandortförderung Europa zum Nachteil Deutschlands in diesem konkreten Fall hier. Das kann auch sein. Ich weiß nicht genau, ob das auch dieser Typ ist, der da mal bei Markus Lanz war, zusammen mit Konstantin Kuhle. Und der meinte da halt eben, dass also die Chinesen halt ihre Module so günstig verkaufen, dass sie damit halt nur Verluste machen, aber die machen das halt einfach, um uns halt zu schaden. Und da frage ich mich dann auch wieder so, warum überlegt man sich da lauter Geschichten hin und her mit irgendwelchen Subventionen und so, dass wir das jetzt auch erst bezahlen müssen, damit es sich dann lohnt? Warum importiert man diesen Kram überhaupt? Warum wird das nicht gestoppt? Hm. Also normalerweise einen CO2-Stempel drauf oder so. Dann sind die Sachen direkt teurer, ne? Kommt ja wahrscheinlich auch noch. Ja, genau. Ja, warum importieren wir es überhaupt? Dann gibt es das halt nicht mehr aus China. Fertig. Mhm. Ja, freier Markt, ne? Ja, Mercedes hat eine schöne Kursrallye hingelegt nach dieser Meldung, ne? Seltsam. Ich gucke gerade nochmal, ob ich den Ort hin. Ja, doch in die USA so wollen die ziehen, ja, genau. Ja, ja, hier ein starkes Signal meiner Meinung nach dafür, dass die Energiewende sich langsam irgendwie ihrer Rückabwicklung nähert. Mercedes heißt es hier, kehrt zurück zum Verbrenner. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Sie haben nur ihre Elektroautoziele so ein bisschen reduziert, also ganz ordentlich reduziert, sagen wir mal um die Hälfte ungefähr reduziert. Sie haben irgendwie vorgehabt, bis 2030 oder so komplett alles auf Elektro umgestellt zu haben. Und davon sind sie jetzt zurückgerudert, haben gesagt, bis dahin von 50%. Das halte ich auch für ein bisschen realistischer. Ja, und dann gucken wir mal, welche Beispiele als nächstes noch so folgen oder an welcher Stelle dann weitere Rückentwicklungen passieren werden. Ich sage das einfach mal, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das kommen wird. Schauen wir mal in den nächsten Monaten. Ja, wie gesagt, da haben sich viele Aktionäre gefreut. 10% in einem Monat, schön, schön. Wofür jetzt? Mercedes-Aktie. Ach so, wegen der Meldung oder was? Böse Zungen behaupten, ja. Haben gar nicht so gute Zahlen geschrieben oder so, genau, das hieß es ja dann auch noch. Ja, und da ist auch schon so eine Meldung, ne? Tichy meldet, dass verschiedene große Geldsammelfirmen, BlackRock und so, mehrere Billionen Dollar tatsächlich, und ich habe es extra überprüft, ob es auch wirklich keine Zahlenverwechslung ist hier mit Billions und Milliarden, sondern es ist tatsächlich in dem Originalartikel von Trillions die Rede. Ja, 14.000 Milliarden. Ja, genau, 14 Billionen Dollar. Und das wollen die unter anderem deswegen da abziehen, also die Kohle wollen die unter anderem deswegen aus den ganzen Klimaschutzinitiativen abziehen, weil irgendwie wohl die Aufsicht gedroht hat, sie könnte das für ein Kartell halten oder so. Das ist zwar noch nicht so richtig eine Anklage, aber man ist ja auch vorsichtig und lässt sich nicht gerne verklagen und zieht dann irgendwie vorsichtig aber schon mal ab, Allerdings ist das natürlich auch eine ganze Menge, so dass man irgendwie auch vielleicht nochmal wetten kann, welches Projekt dann überhaupt weitergeht oder so. Ich meine, andererseits war das ja vielleicht auch ein bisschen zu viel vorher, was dann da drin war. 15, 14 Billionen müssen da vielleicht auch nicht unbedingt investiert werden. Ja, ich frage mich eh, wo diese Summen herkommen. Naja. Yay, yeah, und genau, nochmal die gute Meldung des Tages. Die Frankfurter Rundschau meldet, dass es einen Durchbruch gäbe in der Klimaforschung. Mal gucken, wie schnell es sich da rumspricht. Gute Nachrichten ist ja so eine Sache, ne? Nämlich, dass Bakterien das CO2 schneller in Gestein umwandeln. Das ist ja sowieso sozusagen der Gang der Dinge der Welt, dass das irgendwann wieder zu Stein und so wird und Staub und so. Und da hat man eh schon länger nachgesucht, ob man nicht da eine Bakterien findet, die das ein bisschen schneller machen können. Und hier heißt es jetzt, dass es innerhalb von 10 Tagen dann umgewandelt wäre und damit ganz viele dieser Probleme möglicherweise demnächst komplett ad acta fallen. Bin ich mal gespannt, ob das auch gemacht wird, wenn es dann überzeugende, wenn ich sozusagen das interessanteste Experiment dabei, wenn das jetzt tatsächlich ja nachweislich gut funktioniert, irgendwie nicht schädlich ist und ein großes Ziel angefahren werden kann, ob das dann auch gemacht wird oder ob dann irgendwie das Gejaller groß ist, dass die Welt nicht mehr untergeht, dass man seinen Glauben verlieren muss oder so. Auch da bin ich gespannt und ja, gebt mal keinen Tipp ab. Ne? Mir fällt jetzt schon ein Gegenargument ein, das gleich wie bei CCS. Hier bei den Carbon Capture Systemen. Ja, das lohnt sich ja sowieso nur, wenn du das machst. Das nicht draufpacken dürfen, weil, wenn wir das machen würden, hätten wir ja weniger Anreiz, auf andere Technologien zu setzen. Richtig, richtig. Mhm. Mhm. Allein, also böse Erfindung. Die Welt würde uns ja weiterbringen. Ja, die Welt noch das Normale macht oder so. Ja, scroll mal das Bild hoch. Ich habe noch nie einen Drachen gesehen. Hier behauptet die Berliner Morgenpost, die Forscher, die Finder hätten das als Drachenfossil eingeschätzt. Das ist auf dem Kopf. Was das ist. Ja, ein Drachen soll das sein. Ja, ich habe nur gedacht, ja, ein Drachen ist schon noch vorher. Also eigentlich gibt es doch gar keine Drachen, das ist doch nur ein Fabelwesen, oder wie ist das? In der Mitte ist der Zugang zur hohlen Erde? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, der Kopf ist das in der Mitte und der Rest vom Körper ist halt so zusammengerollt und das, was da so außen links rumgeht, soll der Schwanz sein. Ja, was genau ist das, ein Dino? Ich kann es kaum lesen. So klar. Achso. Dinocephalosaurus, okay, Orientalis. Dinocephalosaurus. Begeistert die Fachwelt. In falsch geschriebenen Worten hier. Leichten Fehler. Also man hat das in China gefunden, ja? San Francisco, Provinz Guizhou. Können wir mal gucken eben? Oder Chris scrollt noch was runter? Genau. Oh, in China. In China. Also das... Ich glaube, ich das gefunden hat oder so. Wenn man sich eine Rekonstruktion ansieht... Sein Name ist Axel Stoll. Der Drachenlord, oder? Ah, das ist ja das Drachen. Wie günstig. Ach, der Drachenlord meinst du, ja. Kann auch sein. Genau. Das könnte auch noch sein, ja. Ilocephalosaurus Schanzis. Ahnenforschung für den Drachenlord. Das ist ein Drache und Zwamm. Also wenn, dann Dinocephalosaurus Ogarentalis. Okay. Also im Endeffekt sieht das Ding aus wie eine Schlange, die in der Mitte dick ist und an der dicken Stelle auch Füße hat. Also es soll wohl eine Wasserschlange gewesen sein, dann ist es doch eher sowas wie das Loch Ness Monster als ein Drache. Warum? Ja, als Loch Ness Monster. Dann hat es das auch gegeben. Gut hernehmen. Dann hat es das auch gegeben, das ist doch gut. Und das auch gefunden. Nessie. Versteinert. Vielleicht ist es deswegen in Schottland im Museum. Der X-Ray and Rage sagt, das Bild ist AI, aber das sagt. Ah, er sagt auch, das ist geraten. Okay, ich dachte schon. Und der El Libertador weist ganz erwachsen darauf hin, hey. Phallosaurus. Genau, wir müssen die Krallen des Drachen zählen. Wie viele Krallen hat er? Hat er 6? Wie viele Krallen hat der Drache Winston? Weiß ich nicht. Diese phallozentrische... Musst du den Halbling fragen oder so. Mhm. Der weiß sowas, wenn er seinen Ring aufsetzt. Kann er das sehen. So sah der Drache. Ah, und da ist auch eine Rekonstruktion. Ja. Achso. Okay. Ja. Guck, da ist er. Nessie. Da muss ich sagen, da sehen Komodo-Warane mehr aus wie Drachen, aber gut. Jo, die sind gute Dinger, ne? Richtig schön archaisch. Varanis, Komodos. Varan ist immer der gleiche. Chocolate Crisis? Ja, jetzt Schokolade horten. Oh nein! wenn die Schokoladenkrise kommt. Ja, es gibt, sehr Blindschorten. Es gibt ein Problem, was tatsächlich eine politische Dimension hat. Unter anderem. Ähnlich wie beim Öl gibt es auf dem Kakaomarkt halt eine sehr starke Marktdominanz von der Elfenbeinküste, was halt Saudi-Arabien beim internationalen Öl ist. Die haben eine gewisse, die haben, weil die halt von 5 Milliarden Tonnen irgendwie produzieren die jährlich 2 vom Weltbedarf, also vom dem, was auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Und da hat es halt vor 20 Jahren eine politische Aktion gegeben, dass halt der damalige Präsident oder Ministerpräsident oder was auch immer gesagt hat, okay, wir müssen die Elfenbeinküste zum Zentrum der Schokolade weltweit machen. Und deswegen hat er ein riesiges Aufforstungsprojekt gemacht mit Kakaoplantagen überall in kleinbäuerlichen Verhältnissen allerdings. Und da gibt es jetzt halt das Problem, dass seitdem sehr wenig reinvestiert wurde. Die Bäume sind halt 25 Jahre alt, das heißt, sie müssten quasi ersetzt werden. Die sind nicht ordentlich gepflegt, sind nicht ordentlich gedüngt. Es gibt starke Ernteausfälle, weil quasi die Infrastruktur an der Elfenbeinküste so kaputt gespart wurde. Ne? Also es wurde sehr krass investiert, aber dann nichts mehr gemacht. Und man lebt quasi da aus der Substanz und da gibt es halt immer mehr Probleme bei der Kapazität. Das ist ein sehr großer Teil der derzeitigen Schokoladenknappheit. Gibt auch andere Sachen, aber das fand ich den interessantesten Aspekt dieser ganzen Sache. So, wolltest du noch was sagen, Mammon? Das fand ich das Interessanteste daran. Und natürlich Schokolade kaufen. Ne? Muss es horten, ne? Also, dass sie fair gehandelt wurde, das hatten wir, glaube ich, heute noch im Laufe des Abends gehabt, dass die Schokolade irgendwo mit Händlern auf gerechte Weise und so. Aber ja, jetzt nicht mehr, ne, wenn es keine mehr gibt. Ja, aber auch generell ist es so, dass in den ganzen Ländern, auch in der Elfenbeinküste, der Staat quasi vorgibt, so, für so und so viel dürfen die Bauern das verkaufen und dann geht es an die internationalen Großhändler für einen Fixpreis und die haben halt die riesigen Margen. Ja. Was war das? Irgendwie 13 Cent oder so pro Kilo, irgendwie sowas. Naja. Oder was 130 Francs CFA pro Kilo. Wir kommen jetzt nochmal auf Gemini zurück, auf die Google-KI. Da hat uns hier der Frank Sinister auf Twitter diese wunderbare Auswertung geschickt. Kannst du mir erklären, was die Weltraumaffen sind? Und wir überspringen mal den ersten Teil mit dem wörtlichen Sinn und kommen gleich zu Teil 2. Die Weltraumaffen als Name. Es gibt ein deutschsprachiges Podcast-Kollektiv mit dem Namen Die Weltraumaffen. Der Podcast erscheint wöchentlich am Sonntag und behandelt aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Wow, oh, ich fühle mich beobachtet sogar. Die Moderatoren des Podcasts sind Tim Pritlove, Tarik Tesfu und Sebastian Huber. Wer? Tim Pritlove, Tarik Tesfu und Sebastian Huber. Ja. Yes, ich bin Tesfu. Ah, damit wäre die klare Frage auch geklärt, die ich auf Twitter schon gestellt habe. Wer von uns ist Tarik Tesfu? Mammon ist das Schokotörtchen. Ne? Aber, ich meine, gut. Verdammt. Sie verbocken das, aber sie sagen im letzten Satz dann wieder die Wahrheit. Sie sind bekannt für ihren humorvollen und gleichzeitig tiefgründigen Umgang mit komplexen Themen. Damn. Woher wissen die das? Schön finde ich auch den Hinweis. Und da sie sich in Deutschland befinden und es Sonntag, 25. Februar, 19.18 Uhr ist, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich auf die Bedeutung 2, die Weltraumaffen, als Podcast beziehen. Aber wer ist Tim Pritlove? Und wer ist Sebastian Huber? Meine ich vielleicht Sebastian Huberts? Also Pritlove kommt mir schon bekannt vor, aber bin ich jetzt auch kein Bild zu im Kopf. Google mal Tim Pritlove. Ah, es gibt einen Pornodarsteller. Sebastian Huber, Social Media Star oder so ein Influencer. Ha? Ein deutsch-britischer Podcaster und Medienkünstler und der lebt in Berlin und er ist auf der Republika aufgetreten. Medienkünstler Republika, wohl. Mitglied im CCC. As Electronica Festival, das ist doch auch was, wo hier der Kugel und so Leute mal rumhängen. Discordiana. Als Discordiana. Was ist also, das? Heißt das ach, eine Parodie-Religion, okay. Aber der gute Mann ist in Gärten geboren, das ist ja hier bei Hannover, also insofern. Ich habe immer gesagt, dass euch dagegen nichts Gutes kommt. Das flache Land ist auch nicht besser als der Wuppertal. Pritloff entwickelte das Programm Discmon 1541 für den C64, das von der Zeitschrift Input 64 zum Programm des Monats gekürt wurde, in der Ausgabe August 1985. Aber wenigstens etwas. Ja, ich meine, Pritloff ist mir schon ein Begriff, Tarek Tesfu leider auch, Sebastian Huber, ja gut, wenn das einer von den Republika-Leuten war, über die wir mal gesprochen haben. Ja. Der Huberts hieß hieß Christian Huberts, oder? Ja, aber Sebastian Huber ist ein ziemlich alltäglicher auch sein Dramaturg. Ja, ja. Es gibt den Namen halt vor allem 78 Millionen. Kabarett gibt es auch von Sebastian Huber. Das ist unser Autor, Sebastian Huber. Der hat das geschrieben. Jetzt sind wir an der Stelle in dem Film, wo wir merken, dass wir nur ein Kunstprojekt von Tim Pritloff, Tarek Tesfu und Sebastian Huber sind. Oh mein Gott. Sebastian Huber ein Zusammenhang mit Republika. Okay, lass uns die Stimmverzerrer ausschalten. Ich sehe gerade so grüne Buchstaben aus einem Alphabet, was ich nicht kenne. Was passiert hier? Marst, du musst Sebastian Huber mit Republika zusammensuchen. Ich musst du das zuschreiben. Sebastian Huber, Republika. Da jetzt hier die Simulation neu gestartet. Mammon hat sich freiwillig gemeldet, Tarek zu sein. Eigentlich sind wir nur ein Marketing-Gag der Republika. Es gibt auch ausgehört. Es gibt von der Bundeswehr bezahlt. Abgeordneten. Was gibt's? Es gibt einen CSU-Abgeordneten aus dem Landkreis Mühldorf namens Sebastian Huber. Vielleicht ist es der. Ja, der macht mit dem Tesfu zusammen eine Moderation eines Podcasts, der uns gehört. Schon verrückt. Ja, allerdings. Mit der CSU wollte ich auch nichts zu tun. Tarek Tesfu, ich habe mich schon gewundert, was der jetzt macht. Der macht jetzt diesen Podcast, die Weltraumaffen. Sehr interessant. Das ist ja mal geil, oh mein Gott. Ich dachte, der macht dieses... Bitte nicht. Wie eine feindliche Übernahme, die Vorstellung. Ich dachte, der macht dieses Ding hier deep und deutlich, oder wie das heißt. Ja, genau, das macht er auch. Ich dachte, der ist einer von den Space Frogs. Nee, der hasst die, glaube ich. Die Frogs. Die hat sich doch immer lustig gemacht, oder? Die sind zu cool für ihn. Nee, aber er war doch auch beteiligt an diesem Ding von hier dem Reich Anders. Diese ja, genau. Trollreportage. Und da haben sich dann die Space Frogs drüber lustig gemacht, also. Stimmt. Ja, wie sie da so die Leute in. Überrumpeln wollten und so. Ja. Plötzlich steht der Tarek Tesfu in der Tür und ich denke nur, oh Mann, was will der denn jetzt hier? Der eine noch, dieser Server-Administrator da, ich weiß nicht mehr, der hier hieß, da erzählt. Ja, das war nochmal eine andere Sache mit diesem, aber mit dem gleichen Produzenten, ja. Und das kostet dann wie viel? 480 Milliarden im Jahr dieses Jahr. Dieser ganze Funk. Funk hatten sie nicht in der Aufstellung, oder? Dass sie mal gesagt hätten, was das. Achso, ich dachte, du meinst ja. Ja, ich hatte geguckt bei Funk, aber da gab es nur eine Auswertung, wie viel Zuschauer die auf den externen Kanälen haben, online. Hat den nicht immer gemeint, es sind nur 10 Cent von eurem Rundfunkbeitrag. Ja, gut, so ein Böhmermann und alle seine Stiefelecker wollen halt auch bezahlt werden. Ja, sind schon so einige. Der Böhmermann, der macht ja wenigstens noch was für sein Geld. Oder die Mai, die, wie gesagt, die muss sich ja ganz viele Themen ausdenken, die gar nichts mit der Realität zu tun haben und so. Das ist sicher anstrengend. Immer schön runterschlucken, dass man lügt. So ein Intendant, der immer nur mit dem Finger zeigt, mach mal dies, mach mal jenes oder so. Also glaube ich, ja, die Verantwortung, ne? Da muss man dann 270.000 für kriegen im Jahr, das ist klar. Dafür, dass man sagt, ja, nimm mal lieber den Silbereisen statt dem Lanz oder so. Genau. Muss dann noch drüber gucken. Keine Ahnung, ey, wie die arbeiten. Geht besser in den Wald. Ja, denkt an sowas gar nicht erst. Statt Fernsehen kann man auch Knicklicht lesen oder Miete pro Kopf oder auf thatsafespace.net rumhängen oder man guckt gleich das Mammon-Magazin und abonniert es, weil es sehr gut ist. Mhm. Funktioniert auch im Wald. Wenn der Wald Empfang hat. So, lass euch nicht gendern. Und fördert, was der Freiheit dient. Ja, schmettert, was ihr schadet. Hm. Ja, gucken wir mal. Und schaltet wieder ein nächste Woche, wenn es wieder heißt: Tim Pritlove, Tarek Kestu und Sebastian Huber behandeln die aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Genau. Ja. Nehmen wir denn noch Wetten an, ob die Werteunion nächste Woche noch besteht? Ich denke mal, bestehen wird schon, aber der hat sich ganz schön, wenn selbst die Libertären sich über die lustig machen, jetzt ist das, ich glaube, ja, Ende. Ich glaube, der Käse ist gegessen. Das war eine saudumme Idee vom Herrn Maaßen, was er da gemacht hat. Und ich verstehe das auch. Das ist auch eine Idee von den anderen beiden. Ich weiß nicht, dass der Maaßen liberal-konservativ ist, hat er ja vorher gesagt. Und dass die beiden irgendwie libertär sind oder so, das haben sie ja eigentlich auch vorher gesagt. Und dass das eigentlich nicht so richtig übereinander geht, hätte man sich auch vorher überlegen können. Ja, aber sind das also nicht irgendwie 2000 Mitglieder oder so, die da haben in ihrer Werte? Weiß ich nicht, ja, genau. Ich habe nur irgendwie auch gedacht, dass die da schon von vornherein mehr zu tun mit gehabt hätten. Ne? Dass der Krall und der... Durch diese Aktion, die der Krall gefahren hat und durch die Parteigründung und sowas, sind die halt nochmal, haben sie sich nochmal so verdoppelt. Ja, aber es ist halt wohl so, dass die hatten ja die drei bekanntesten Gesichter, war ja der Maaßen, der Max Otte und der Krall. Ne? Und der Krall ist wohl noch nicht so lange da aktiv und so eine Führungsperson gewesen, aber der Max Otte war halt auch in der Werteunion halt mit vielleicht im Vorstand oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eine treibende Kraft und es deutete sich aber auch ein bisschen an, wie das Ganze passiert ist. Maaßen hat gerade ja vor einer Weile schon die kalte Schulter gezeigt, komm. Ja, aber ja, mal gucken, was das jetzt, manche haben ja gesagt, okay, was hat die Partei denn jetzt überhaupt noch für eine Bewandtnis? Das wären im Endeffekt nur noch Leute, die in der CDU keine Aussicht mehr auf Pöstchen hätten und deswegen gründen sie jetzt ihre eigene Partei oder was soll das? Sind das gar nicht so wenig Leute, die irgendwie ein bisschen älter sind, aber keinen Bock auf die AfD haben und die CDU auch nicht mehr wählen wollen, die machen ja nichts und so. Also vielleicht ist das ein bisschen Potenzial und wenn man so offen ist in alle Richtungen, dann ist man ja so ein bisschen wie die SPD. Und die kriegt ja damit auch immer komischerweise noch ihre Stimmen. Ja. Also speziell dadurch, dass sie eben offen ist für alle Anschlussmöglichkeiten, für alle, fast alle. Anderen Parteien. Ich meine, neue Akteure in der Parteienlandschaft, die irgendwelche politischen Nischen füllen, die bis jetzt nicht aktiv gefüllt sind, ist ja demokratisch zu wünschen. Ne? Aber das ist jetzt halt die Frage, was ist jetzt diese Werteunion? Mir ist es auch nicht so ganz klar, was die überhaupt wollen. Ich finde, der Maaßen hat das hier etwas geklärt. Mischmasch aus konservativen CDU-Ansichten und SPD-Parteiprogramm irgendwie und das passt irgendwie so gar nicht. Naja, also das Freiheitsding, was sie da hatten, das Freiheitsding, was sie da hatten, was wir nur angelesen hatten letzte Woche, das sehe ich also weder bei der CDU noch bei der SPD. Mhm. Aber ich dachte, die kümmern sich auch mehr um so Sachen wie Bibi und Tina und Wendy, weil sonst wären sie doch nicht die Pferdeunion. Ich verstehe das nicht. Ich finde, wenn der Krall und der Otte ihre libertäre Schiene da mehr vertreten hätten sehen wollen, dann hätten sie da mehr sich für ins irgendwie reinhauen sollen müssen oder so. Also, vielleicht hat der Maaßen das auch irgendwie an sich gerissen, kann ja auch sein. Ich finde das aber auch komisch eigentlich, weil ich das verstanden habe, haben sich ja darüber aufgeregt, dass man mit der AfD jetzt nicht koalieren will und die AfD sehe ich nicht auf einem liberalen Kurs. Nee, vor allem war, glaube ich, das Wort Premium-Partner CDU das Problem, weil ich meine, das mit allem Unsinn. Ich spalte mich erst von der Partei ab und sage dann, ich will mit denen aber zusammenarbeiten. Dann bin ich da Junior-Partner und die dürfen mir diktieren, wo es lang geht. Super. Ja, das will er ja nicht. Ich kann auch in der CDU bleiben. Ja, aber das ist auch ein bisschen wurscht. Ja, das war die eine Sache und dann, dass halt in dem Wahlprogramm dann doch ein paar Sachen standen, die vorher ausgeschlossen wurden. Hier wieder Einführung Wehrpflicht und sowas. Und jetzt als ein Beispiel. Ja, ich muss sagen, habe ich mich damit nicht verpasst, weil mir schon klar ist, dass das irgendwas, dass das Ganze wieder in der Versenkung verschwindet. Mal gucken. Bin gespannt. Und vom Bündnis Sarah Wagenknecht, gibt es da irgendwas Neues? Haben die sich schon einen Namen ausgesucht? Naja, aber das ist ja eh noch. Nehmen die jetzt Leute auf oder sind das immer noch diese maximal 500 und nur handverlesene Freunde von Sarah? Oder weil für mich ist das keine Partei, solange da keiner eintreten kann. Wer für die ihre OnlyFans-Mitglieder dürfen auch, aber bin ich sicher. Ja. Ja, wer sammelt die Unterschriften? Wladimir. Ab 5 Euro. Nee, aber überleg mal, auch die hat ja jetzt auch mehrmals in letzter Zeit wieder die DDR relativiert und gesagt, dass das doch eigentlich gar keine schlechte Idee war. Und Und die hat ja auch mal auf die Frage, irgendwie war die DDR ein demokratischer Staat, gesagt, naja, finden Sie diesen Staat hier demokratisch, so ungefähr. Ja, ich kann mich nicht gut auf die Problemanalyse einigen. Die hat das immer ganz gut drauf, das Richtige zu kritisieren. Aber was sie dann da will, so vermeintlich Positives, das ist dann auch Kritik, würde ich eigentlich. Ich auch so. Ja. Also ich finde, die hat sich massiv wieder in Richtung Kommunismus gedreht, seit sie diese BSW-Geschichte angefangen hat. Der Oscar wird da schon seinen Anteil haben, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Oder der Demasi oder wie heißt? Ja, dass der Demasi dahin geht, wundert mich auch ein bisschen. Also, das ist ja auch so jemand, wo ich nicht verstehe, wie der gute Kopf und die politische Richtung zusammenpassen. Ja, so unfair, ne? Ja, der ist halt ein Fachpolitiker in dem Bereich mit IT-Sachen und so, macht er ja okay, aber bei allen anderen politischen Bereichen ist er halt unerträglich. Naja gut, Finanzen ist er ja wohl noch. Ja, eher Finanzen, Fall. Geheimdienste und diese Komplexe, hat er ja so einen Komplex in der Macht. Da ist es ja okay, aber mehr als aus Oppositionssicht die Regierung kritisieren, in Anführungszeichen, macht er ja auch nicht. Deswegen sollte man sich zu sehr überbewerten, aber trotzdem. Ja gut, aber war wenigstens noch einer der wenigen, die sich daran gehängt haben, dass der Herr Scholz vielleicht doch irgendwann mal was aussagen muss. Ne? Ja. Tja. Das nehme ich, das rechne ich ihm an, auf jeden Fall. Aber ja, BSW, Werteunion, 2 Rohrkrepierer in einem Monat, das ist schon hart. Der ist doch nicht so einfach, so eine Partei auf den Boden zu stampfen, ne? Wie gesagt, das Positive. Also im Rohrkrepierer meine ich gar nicht jetzt die Wahlstimmen, die prognostiziert werden, sondern halt, dass beide irgendwie einfach halt diese Kaderpartei Sarah Wagenknecht, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und auch halt eine Werteunion, die im Endeffekt schon gleich sagt, hallo, Betty Merz, koalier mich härter. Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Naja, erstmal geht es um Thüringen wahrscheinlich. Vielleicht ja, wo man sich von der AfD abgrenzen kann, dafür muss man sich am besten das Programm angucken oder mal abwarten, wie sie dann reagieren oder so. Deswegen tut sich da vielleicht noch keine richtige konkret Opposition auf oder so. Die anderen sind ja alle so pauschal nur dagegen. Also das muss sich noch ein bisschen sortieren, glaube ich. Ja, da sowieso. Na gut, jetzt aber mal hier Feierabend. Ja, Schluss mit dem. Genau. Übrigens gibt es auch noch viele andere Parteien, ne? Piraten und genau. Volt und Deine Vernunft. Nur, dass du Bescheid wisst. Basis. Die Yogi-Flieger. Yogi-Flieger. Die APPD. Die Partei der Niederländer. Die APPD ist nicht zulassen, glaube ich. Die sonstigen. Die waren zu besoffen beim Antrag stellen. Ist das diese Partei mit Tarek Tesso, Sebastian Huber und... ja, das sind die Vorsitzenden der APPD. Saufen, jeden Tag nur saufen.